Da ist ein Fossil, gefangen hoch in einer Klippe. Das ist meine Seele da oben. Da ist ein toter Lachs, gefroren im Wasserfall. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Schönen guten Tag, hallo. Hier ist der Abel. Schön da zu sein. Hallo Zuhörer. Hallo andere Affen. Weltraumstation ist im Orbit. Ich denke, wir können loslegen. Hallo, hallo, hallo. Ja. Mama, du bist zu still. Mama holt noch was zu trinken. Ist schüchtern. Ah, stimmt. Ja, 60 Milliarden Probleme, aber ihr seid davon keins. Ne? Ja. Ihr da draußen, ihr seid alle Teil der Lösung. Die anderen sind Teil der 60 Milliarden Probleme. Sehr guter Titel übrigens, der hat mir sehr gefallen. Also, ich habe auch ein Meme gesehen, wo der Habeck aussah wie ein Obdachloser, der am Bahnhof jemanden fragt, hey, hast du mal 60 Milliarden? Und weil es im Chat schon wieder jemand fragt, der Preis hat im Moment privat sehr viel zu tun, der kommt zurück, sobald ihm das die Lage erlaubt. Genau. Genau. Dann steigen wir doch ein in den wöchentlichen Wahnsinn mit einem Artikel, den ich mitgebracht habe. Das Museum, ich glaube in Hertfordshire war es, hat jetzt beschlossen, den römischen Kaiser Elagabalus endgültig als Transperson zu führen und ihn mit weiblichen Pronomen anzusprechen. Die Debatte gibt es ja schon länger, da der soll irgendwann mal eine von seinen vielen Heiratsgeschichten, die er gehabt hat, soll angeblich mit einem Mann gewesen sein und er soll sich explizit als Frau verheiraten haben lassen. Über ihn werden von diversen späteren Biografen die unmöglichsten Geschichten erzählt, was er alles gemacht hat. Sich als Hure selber irgendwie verkauft und exzessive Dinge getrieben mit wem auch immer. Dass genau dieser Typ der Heilige für die Transbewegung werden soll, finde ich schon mal sehr grotesk, weil also... degeneriert im Reichtum oder so. Ja. Auf der einen Seite wollen sie so sozial gerecht sein und dann himmeln sie jemanden an, der irgendwie seine sexuellen Fantasien, aber also ich meine, da ist ja Till Lindemann ein kleiner Wicht gegen so einen römischen Kaiser. Wenn der sagt, hier bück dich, dann bückst du dich oder der macht deiner Familie den Kopf runter oder so, keine Ahnung. Ja. Also, ob das der Heilige ist, den man haben will. Auf jeden Fall hat man dort mit einem Arbeitskreis von progressiven Leuten zusammengearbeitet und die haben gesagt, ja, der hat, es gibt Quellen, die sagen, dass er Make-up getragen hat und Perücken, dass er sich den Körper rasiert hat. Ja. Und dann sagen aber andere wieder, ja, das ist vielleicht aber auch nur geschehen, um ihn posthum halt in ein schlechtes Licht zu rücken, ihn weibisch zu machen, ihn halt, wie man das gerne gemacht hat, halt lächerlich zu machen, wenn man diesen Vorgänger aus irgendeinem Grund halt irgendwie nicht mochte. Ich meine, dass das halt irgendwelche Leute behaupten und dass es darüber Internetdiskussionen gibt, gut, aber dass ein Museum hingeht. Ja, das hat schon irgendwie eine andere Qualität, weil ja, so ein bisschen Spekulation oder auch Sachen dazu erfinden, sei mal dahingestellt. Das hat alles seinen Platz, es ist Internet, aber dass halt ein Museum dann direkt sich hinstellt als auch Autoritätsinstitution oder Person oder wie du es benennen möchtest, ist halt schon irgendwie wiederum einfach peinlich. Also. Vielleicht ist es ja sogar vom Museum selber in die Welt gesetzt, das Gerücht oder die Idee, damit sie ein paar Karten verkaufen. Nee, diese Geschichte gab es. Ja, haben wir schon häufiger hier drüber gehört, ja. Die Geschichte gibt es schon länger. Aber hier haben wir halt jemanden, der bei diesem Council dabei war, der irgendwie da, die das entschieden haben, sagt halt, ja, und die Texte wie der von Cassius Dio, die zeigen halt, dass Elagabalus fast sicher das She-Pronoun, also das Sie-Pronomen bevorzugt hätte, oder bevorzugt hat. Und das müssen wir reflektieren, wenn wir das heute diskutieren. Und deswegen müssen wir, wir wissen, dass er sich als Frau identifiziert hat. Und er hat darüber gesprochen, welche Pronomen man benutzen muss. Hat man seinen Tumblr-Blog gefunden? Oder ja, was? Ich glaube auch. Und, das beweist auch, dass Pronomen schon im Römischen Reich halt eine wichtige Sache. Ja, und ich glaube, darum geht es auch. Ne? Also es geht ja nicht darum, weil der Typ, den gibt es ja nicht mehr. Also was auch immer der für Schlimmes gemacht hat, kann denen ja egal sein. Aber sie können jetzt halt sagen, we was kings. Und ja, das ist, glaube ich, das, worauf es ankommt. Ja, aber man sieht vor allem daran, dass auch Schottland ist tiefgreifend infiziert, ne? Aber Zeug. Wie der Bios Theoretikos schon richtig schreibt, der Mann war noch irrer als Nero. Ne, der ist nur weniger bekannt, aber der war noch 12-mal durcher als Nero. Und das ist der Kang, der ihr wart, oder was? Das lohnt sich also richtig. Ich glaube, zudem habe ich sogar mal ein Buch gelesen, Madness and Power oder so hieß das. Das war über irgendwelche Herrscher, die dann tatsächlich eine Geisteskrankheit hatten und dann Unfug gemacht haben. Ha, meine Mutter war die Schwester von der Tante war der gar von nicht Erich Honecker. In Wahrheit war der nur trans. Jetzt haben wir es doch. Ja, aber trans heißt geisteskrank. Das Einzige, was sie gerade versuchen, ist es zu normalisieren, dass man das nicht mehr als Geisteskrankheit ansieht oder das nicht mehr erwähnt, aber es bleibt halt so einfach. Ich frage mich auch, ist Jasmin Rufo die britische Schwester von Christopher oder wie? Ich weiß es nicht. Aber es ist die BBC, also sie ist auf jeden Fall auf der dunklen Seite der Macht. Ja, das Jasmin stimmt. Rufo. Ich meine, Orwell ist mehr so die Jasmina. Orwell selber hat sein 1984 aufgrund der Arbeiten bei BBC geschrieben. Der hatte dort einen Job und dieses ganze Herumeditieren in der Geschichte. Auf die Idee ist er gekommen, während er bei BBC malocht hat. Also. Ja gut, damals gab es ja auch nichts anderes, was Rundfunk anging. Ja, genau. Big Brother Corporation. Yeah. Das ist ein guter Artikel auf Publico, der viel zu lang ist, um ihn im Ganzen vorzulesen. Aber ich habe die Lektüre sehr genossen, weil das auf eine Sache eingeht, die ich auch schon öfter bei den Affen gesagt habe, diese ganze Schmiererei, dieses Dinge versauen, nur weil man es kann, dieses, ich habe eine Spraydose und ich sehe ein Denkmal oder ein altes Gebäude und ich kann nicht anders, als da meinen Scheiß-Tag drauf zu machen. Das ist alles Teil von einem Symptom, auch in meinem Kopf und auch in dem Kopf von dem Autor hier, der eine Brücke schlägt halt zwischen den Vandalisierungen des Brandenburger Tors und die Reaktion von Richtern die Hedwig Richter, Professorin für Neuro und Neueste Geschichte an der Bundeswehruniversität München, die Journalisten meistens als Demokratieforscherin apostrophieren. Sie schreibt, ein würdiger Gebrauch unseres Nationaldenkmals. Mir fällt momentan kein besserer ein. Ja. Weil das ja, ne, also irgendwie Farbe irgendwo dran schmieren ist irgendwie ein Akt der das erinnert mich halt an diese Sartre-Geschichte mit dem Umbringen der Kolonisten. Das ist irgendwie der Akt der Befreiung, bei dem sich die Kolonisierten erst spüren. Und ich glaube, auch die Woken und die Ökos glauben, in so einer Art Kolonisierung durch den Kapitalismus zu leben und qua der Qualen, die sie erleiden müssen, irgendwie das Recht zu haben, Grenzen zu übertreten, Gesetze zu übertreten. Die Empörung über diese Zerstörung steht in keinem Verhältnis zur Zerstörung, die wir alle anrichten und die, wenn wir nichts dagegen machen, auch der Demokratie den Boden entziehen wird. Ja, das heißt, du darfst Sachen kaputt machen, du musst dir aber vorher einen guten Grund überlegen und dann ist es wieder in Ordnung. Super. Also, ich weiß nicht. Das ist halt irgendwie Gelarpe. Einfach nur Sachen anmalen und irgendwelche Sachen hinschmieren und dann sagen, ja, aber die Frau Richter ist halt auch gerne jemand, der sagt, die Politik muss die Bevölkerung einschränken angesichts der Klimakrise, müsste da halt hart durchgreifen sozusagen bei den Leuten, die zu viel heizen und Autos fahren und so. Dann geht es um Black Lives Matter, dann geht es um die Statuen, die da umgefallen sind aus irgendwelchen Gründen, um den Irrsinn, dass selbst ein George Washington nicht mehr sicher ist, dafür irgendwie entfernt zu werden aus irgendwelchen öffentlichen Räumen. Und dann wird halt die, wenn du mal so bei 60%, zwischen 50% und 60% sind halt Bilder von deutschen Fällen. Am 3. Oktober schafften es nie gefasste Täter, 70 Objekte auf der Berliner Museumsinsel mit einer öligen Flüssigkeit zu übergießen. Zwei Jugendliche beschmierten ebenfalls im Oktober 2020 die Granitschale am Berliner Lustgarten. Ich habe die Bilder aus dem Augenwinkel eben schon vorbeiflitzen sehen. Das hier waren so Details von der Statue, genau, halt hier einfach, einfach so Bilder von Dingen, die halt einfach gemacht werden heutzutage, weil wir sie durchgehen lassen, weil wir aus irgendeinem Grund zu blöd geworden sind. Und hier meinte auch so, erst waren halt diese Stop Genocide oder Ökocide-Dinger da und dann kamen halt auch die anderen Graffiti auf so eine wunderschöne Treppe, die das ist halt auch einfach alte, schöne Strukturen, die du halt... Na, Graffiti ist schon scheiße, aber das ist richtig irgendwie billig. Ich kenne jemanden, der Steinmetz, das sauber zu machen, ist halt haram. Also in Sachen, es nervt. Also keine Ahnung. Du hast dann irgendwelche Putzmittel, die die Finger verätzen, wenn du Sicherheitshandschuhe trägst, gehen die kaputt, während du das Mittel aufträgst, weil es halt so stark ist. Und dann kannst du versuchen, den Stein zu retten und ob du es hinbekommst, ist halt fraglich. Irgendwie ein Graffiti an McDonald's oder ein altes Gelände, ja. Die Sachen zu imprägnieren sozusagen etwas, aber da musst du trotzdem intern auch wegputzen. Ne? Aber halt da drauf machen ist einfach stillos. Also. Jo, allerdings. Ja, und dann das Ganze halt garniert damit, dass halt unsere Kultur sowieso momentan massiv an den Rand gedrückt wird und demografisch auch weiter an den Rand gedrückt werden wird. Was von diesen Sachen wird denn überleben, die nächsten 30 oder 40 Jahre? Und wenn man halt hier die Sachen liest, wie viele Statuen beschädigt worden sind, wie viele beschmierendes Denkmal für deportierte Juden in Berlin-Grunewald, abgehackte Teile der Marmor- und Neptun-Statue im Park Sanssouci, einer entstellenden Beschädigung der Julius-Caesar-Statue am Rheinufer in Beul bis hin zu der oben geschilderten doppelten Fahrtattacke auf das Brandenburger Tor und die Ersteigung des Neptunbrunnens am Alexanderplatz, wo junge Mob-Männer am 4. November im Gestus von Eroberern die palästinensische Fahne hissten. Wir sind selber schuld, wenn wir die kleinen Dinge durchgehen lassen und so verrohen, dass uns das nicht mal mehr interessiert, wenn jemand Kunst oder Geschichte vollschmiert, dann verdienen wir es vielleicht nicht besser. Ja, da spür doch eine S-Bahn an, meine Güte, mach halt dein dummes Ding, aber die Strukturen einfach, die einfach älter sind und viel Zeit überlebt haben, vor dem muss man ein bisschen Respekt haben, weil einfach die Struktur schon verdammt lange da ist. So, Hilfe, nein, bitte nicht. Stop Ecocide. Ja, es gibt genug hässliche Sachen, wo man das drauf machen kann. Ne? Das muss man nicht immer die Sachen nehmen, die schön sind oder wirklich neu oder so normal. Aber es gibt auch so einen Respektabstand. Dass eben die Sachen, die neu und der Allgemeiner gängig sind, sozusagen zugänglich sind, neu und gut, noch fit und so weiter, dass sie eben auch nicht so doll besprüht werden. Aber die, ja, scheinbar kennen da keine Rücksicht, keinen Respekt. Ja, hier in Dortmund musste man sich mal wieder dem Fußball anbietern, habe ich so gedacht. Und hat dann auf den riesen Weihnachtsbaum, den wir immer so aufbauen hier, so eine Kugel drauf gemacht, so eine goldene, so eine, die gar nicht aussieht wie ein Ball. Hieß dann auch entsprechend Kugel. Und die ist mittlerweile wieder verschwunden und sie haben den Engel wieder draufgesetzt, den sie vorher immer drauf hatten. Also eine totale Provinzposse um so einen blöden Ball, weil jetzt irgendein Idiot entscheiden muss, dass da jetzt ein Ball drauf kommt oder eine Kugel. Also ich finde, die sollten sich umentscheiden. Also Engel oder Stern ist die Frage. Und du könntest beides haben. Ein Engel und ein Stern wäre Javier Milei, der neue argentinische Präsident. In meinen Augen ein Star und ein Engel, weil er halt gut ist. Und da könntest du ein Foto von ihm drauf machen, es würde passen. Ich frage mich bei ihm immer, aus welcher 70er-Jahre-Buddy-Cop-Serie er irgendwie entsprungen ist. Aber ich habe schon starke Simp-Schwingungen hier gerade. Ja, es hat auch unser. Hast du schon sein Badewasser gekauft? Ja. Und gewaped. Oh. Damit ich ihn in mir spüren kann. Nein, ich weiß. Ja, und an diesen Weihnachtsbaum, er kann auch die beste Deko nicht retten. Das ist nämlich hier das Ding, was wir in Hannover aufgestellt haben. In der Innenstadt. Bei dem großen Weihnachtsmarkt. Ja. Der wurde ausgesucht. Ja, ist ein bisschen was abgebrochen irgendwie. Und es gibt auch irgendwelche Artikel, die ich jetzt aber nicht mehr gefunden habe. So nach dem Motto, ja, warum muss der überhaupt schön sein, der Weihnachtsbaum? Motto, seid doch zufrieden mit dem, was ihr habt. Ist doch ein Baum. So, was wollt ihr überhaupt? Gerade ist er immerhin, ne? Sehr gerade. Ja. Genau. Ich finde den sehr inklusiv und auch divers und vielfältig. Also ja, es ist nur einer. Bei uns verschwindet sich Hunderte. Wenn man das anders haben will. Ja. Arboristisch. Ja, das daneben ist übrigens die Marktkirche, die sogenannte. Die ist berühmt dafür, dass sie ein Pentagramm auf der Seite hat. Ui. Das gehört aber nicht hin. Ja, aber Hannover, ich sage ja schon immer, so richtig ist das nix. Ja. Geheime Strukturen in Hannover. Wir müssen halt glücklich werden. Damit. Wir müssen merken, wir müssen endlich lernen, auch mit hässlichen Dingen zufrieden zu sein. Wie Klaus meine. Ja, dabei ist halt das Hässliche einfach immer offensichtlich und das Schöne soll verteidigt werden. Und es gibt Menschen, die dir das Hässliche als schön verkaufen wollen, als Taschenspielertrick, aber es bleibt halt das. So ein Beigeschmack immer mit dabei ist. Was also hast du gegen Lizzo? Nichts Effektives. Vielleicht könnte Athena eine Drohne hacken, eine Reaper-Drohne und gegen Lizzo, piu, aber nee. Nein. Ja, hier nochmal eine der wichtigsten religiösen Fragen unserer Zeit. Nach Sex in der Kirche muss der Altar neu gesegnet werden? Ich glaube, die Frage ist doch offen. Ich habe das gar nicht so richtig. Wie sehen wir können ja mal abstimmen. Also ich denke ja. Warte, die Frage ist. Ich denke schon, dass er neu gesegnet werden müsste, wenn denn das überhaupt geht. Ja, ist der Sex auf dem Altar passiert oder war der Sex nur in der Kirche? Nur in der Kirche. Nur in der Kirche. Dann muss der Altar nicht grundsätzlich neu gesegnet werden und empfiehlt es aber. Also, ich wäre dafür, die Kirche abzureißen, die Trümmer auf Anordnungsstelle zu verbrennen, danach den Boden zu salzen und ein Minenfeld anzulegen. So was in der Art. Ich finde es vor allen Dingen lustig, dass du sich über so eine Geschichte, weil wir reden ja von heterosexuellem Geschlechtsverkehr zwischen Erwachsenen. Oh mein Gott. Und dass das, nicht mal mehr was Kinky-mäßiges. Dass das die Kirche hier irgendwie ruiniert und ihre Heiligkeit irgendwie in Frage stellt. Na gut, okay. Weil Jesus hat damals auch die Geldwechsler und die Kopulierenden aus dem Tempel geworfen. War das so, ja. Aus dem Sextempel. In Schächen. Und dafür essen sie jetzt sein Fleisch, ja. Ja, da macht man sich Gedanken in Tschechien über sowas. Und weit darüber hinaus auch. Oh. Ja, hallo. Na, ui. Hat dich schon weggeschaltet, glaube ich. Ich habe es nicht gesehen, aber es müssen eine ganze Menge Leute gestern geguckt haben, dann doch. Ne? Irgendwie. Ja, ich bin auch erstaunt, dass da der Wunsch bestand, aber okay. Ja, das letzte Mal, das allerletzte, ja, das allerletzte Mal. Ich muss was trinken. Ich habe Frosch im Hals. Ja, ich habe den ja von Anfang an miterlebt, ne? Du doch auch wahrscheinlich, Ramon. Ja. Damals bei Telespiele, weißt du noch? Ja, da konnte man Pong und sowas spielen. Telespiele und von hier Rapper's Delight auf Deutsch mit dem Sexuellen. Oh ja, oh, das war scheiße. Oh. Und natürlich die Supernasen-Filme. Zwei Nasen tanken super. Hier bin ich mir ehrlich gesagt gespart. Und die Einsteiger, wo sie so eine Fernbedienung haben und dann in Filme reinswitchen. Ach jo. Und solche Sachen, ey. Ja, Gottschalk war sozusagen ein Teil meiner kulturellen Versorgung, immer eigentlich, bis heute. Jetzt ist er nicht mehr da. Oder zumindest nicht mehr bei Wetten, dass. Aber das habe ich auch vor 100 Jahren zum letzten Mal. Na sowas, stimmt. Oh ja, na sowas. Das war damals auch. Tommys Popshow gab es, glaube ich, auch noch. War das auch nicht er? Doch, ich glaube schon. Ne? Hätte ja auch kurz mal so eine bei ARD so eine Late-Night-Sendung. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Und bei Sat.1 auch oder sowas. Oder? Ist er nicht sogar hin und her gewandert oder so? Also ich weiß nur, bei ARD, da hat er irgendwie, glaube ich, nur eine Woche durchgehalten oder so. Oh ja, Piratensender Powerplay, genau, Dan und Andrew. Stimmt, den haben wir vergessen. Da gibt es den Bayerischen Rundfunk, ne? Ja, und das Wetten, das Ding hatten sie ja schon mal runtergefahren, nachdem, ich glaube, das war Tom Hanks bei Letterman oder so. Da hat er drüber geredet, was für eine surreale Erfahrung das irgendwie war. Ja. Irgendwie. Und er meinte so, ja, ich sitze da so im Backstage mit dem und dem auf so einem anderen Promi irgendwie und wir gucken uns so gegenseitig an und denken uns, what the fuck? Also ja, die sind doch ein bisschen aus der Vergangenheit auf jeden Fall. Das ist so langatmig und so weiter, zwischendurch nichts zu sagen, ihr habt ein blödes Zeug erzählt. Sowas braucht ja, aber alles ist besser als die Zeit, als damals Wolfgang Lippert das gemacht hat. Ich werde nie vergessen, einer der größten Fremdschirm-Momente in meinem Fernsehleben war, als Wolfgang Lippert versucht hat, mit seinem Taschentuch irgendwie Paul McCartney den Schweiß von der Stirn zu tupfen. Gegen seinen Willen. Das war grausam. Ja, genau. Und nach dieser überlangen Einleitung reden wir drüber, was Gottschalk gesagt hat, bevor er endgültig den Kasten zugemacht hat. Nämlich irgendwie zwei Dinge. Einmal hat er gesagt, wenn ich hier so weitermache, dann irgendwie kenne ich die Leute irgendwann gar nicht mehr, die ich hier vorstelle. Soll ich das kurz nochmal raussuchen? Denn das war ja auch bei Twitter. Nicht, dass wir einen Strike kriegen, aber... Ach so, ZDF, ja. Ja gut, dann gib's lieber wieder. Also er hat A gesagt, wenn ich dann jetzt, ich werde zu alt für den Kram und ich kenne die Leute gar nicht mehr, wenn ich nach Sophia Loren oder Rod Stewart frage, dann sagen die, die können nicht mehr laufen und können deswegen nicht kommen. Und das Zweite ist halt im Endeffekt, dass er sagt, ja, und außerdem hätte er in der Show immer geredet, wie er zu Hause redet und das kann er inzwischen nicht mehr tun, weil seine Produzenten sonst Angst vor einem Shitstorm haben. Und dann entscheidet er sich lieber gar nichts zu sagen. Und er hat das hinterher auch nochmal in einem Interview präzisiert und hat dann gesagt, dass man praktisch eine Schere im Kopf haben muss heute, um zu moderieren. Und dass sein Stil, und das gestehe ich ihm zu, er war nie der Treffsicherste, aber er war immer schlagfertig. Er hatte immer irgendwie eine Entgegnung oder eine Eröffnung, die in irgendeiner Weise funktioniert hat. Und wenn du so bist, dann kannst du einfach nicht mit der Schere im Kopf arbeiten. Ja. Also, ich fand auf jeden Fall gut, dass er es nochmal gesagt hat. Also. Nee, ich finde, also, wir hatten ja diese Geschichte, wo er bei dieser WDR-Talkshow war, wo es um Schaumküsse ging und ja, das war die letzte ungarische Paprikaschnitzel. Die letzte Instanz, wo sie sich riesig drüber aufgeregt haben, ja. Wo er auch schon mal gesagt hat, lass mich doch bitte in Ruhe mit so einem Unsinn. Ja, und natürlich, Britmaster, ist Gottschalk und Jauch im Endeffekt Vergangenheit und man kann die mögen oder nicht, aber sie sind nun mal ein Teil irgendwie unserer Kulturlandschaft. Und wenn sie mal was Vernünftiges sagen, dann kann man das durchaus auch mal ansprechen. Und gerade halt bei der absurd großen, die haben einen absurd großen Teil von jungen Leuten irgendwie bei den Einschaltquoten, was mich massiv gewundert hat, weil ich habe gelesen, Take That waren da. Und das interessiert ja heute auch eher ältere Damen, glaube ich. Ja, wenn überhaupt noch jemand. Und Helene Fischer. Ja. Ja. Oh, da habe ich geschaltet für eine Viertelstunde. Du hast es geguckt, Mammon. Ja, ich habe es richtig geguckt. Alter Schwede. Mammon, du bist krass. Mammon, du bist echt der härteste von uns allen. Du guckst dir echt Wetten, das an. Das würde ich nicht auch. Ja, es wurde hier gewünscht von Kollegen. So. Okay. Das habe ich gedacht, ja, meinetwegen, gern. Ich habe mich selbst gewundert, dass da der Wunsch kam. Oh, stimmt, der Lanz hat das auch mal moderiert, sagt der Average Atheist. Das habe ich komplett gestrichen. Echt? Kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern. Man muss natürlich den Namen Frank Elstner nennen, der das Ganze ja angefangen hat, erfunden hat und gestern wohl auch da war. Ja, das hier ist eine Webseite von der AfD, denkt man, ne? AfD, danke, dass Sie die AfD-Sichtungskommission bei Ihrer Arbeit unterstützen. Jede Meldung zählt. Meldungsportal, das kennen wir ja irgendwie, kennen wir ja von der AfD so. Die haben mal mit Lehrern und wie auch immer. Bitte übertragen Sie jetzt sämtliche Informationen und Sachverhalte, die für ein Verbotsverfahren gegen unsere Partei missbraucht werden könnten. Sofern Sie Dateien besitzen, die einen Sachverhalt belegen, laden Sie diese ebenfalls hoch. Die Kommission bewertet sämtliche Sachverhalte und löscht alle nicht relevanten Einsendungen. Die Übermittlung Ihrer Daten erfolgt anonym. Und darunter, wenn du mal runterscrollst, gibt es ein schönes Formular, wo man halt Dateien anhängen kann. Ich glaube, ich weiß, wer das gemacht hat. Und du könntest damit recht haben. Es stecken nämlich alte Bekannte dahinter. Politische Schönheit? Jupp. Ah, genau. Genau. Unsere Freunde um den Herrn Ruch haben dieses Ding gebaut. Ach so, das ist eine richtige Frechheit. Irgendwo habe ich auch, ich weiß jetzt nicht, ob das hier auf der Seite war, habe ich auch ein Schreiben gesehen, da waren die Unterschriften von Weidel, Pajerski und noch irgendwem unten drauf. Also wieder mal sehr fragwürdige Methoden beim Zentrum für politische Schönheit, um den politischen Gegner anzugehen. Wir erinnern uns an ihre alten Hits. Jetzt bringe ich die sicher wieder durcheinander. Peng-Kollektiv, waren die mit dem Clown? Politische Schönheit haben, waren die, die zum Beispiel gegenüber von Björn Höckes Privatwohnung ein KZ-Mahnmal gebaut haben. Korrekt. Und endlich ein Unsinn. Mir fällt gerade bei, die haben doch noch irgendwas in Berlin. Was war das? Eine Säule mit angeblicher Asche von KZ-Insassen eingebuddelt und dann gegen das Wiederausbuddeln durch den Staat protestiert und all diese Dinge. Also, ja. Und diesmal versuchen. Und die haben ja auch diese Nummer gemacht, schon beim letzten Wahlkampf, wo sie eine super günstige Flyer-Firma aufgemacht haben, die dann alle AfD-Sachen nicht geliefert hat, die bestellt wurden und so. Schön. Ja. Politische Schönheit, Kunst, Satire. Böhmermann. Ja, was erwarten die Leute davon, von den Leuten da draußen, wenn sie ihnen so einen Böhmermann geben, der so genau sowas ja auch macht? Dann gibt es halt auch kleine Nachmacher. Ali. Ja, falsche Erwartungshaltung spielt noch hier eine Rolle. Ja, ich habe schon gepostet, als er Flag bekommen hat und meinte, oh, ich werde hier und da kritisiert und bla und hin und her. Da habe ich das schon mit Popcorn einfach auf Twitter repostet, weil halt, ja, man hat halt dann irgendwann auch einen Ruf weg, wenn man in so viele Parteien reingeht. Also, ja, aber was muss ich denn Leute angreifen, die da neu eine Partei wollen? So. Ja, weil das bei manchen Leuten da halt schon so ist, dass sie sich dran stören, dass Ali halt so ist, wie er ist. Ne? Also. Und das sollen die auch ruhig so machen. Man kann das schlecht finden, dass die das so machen, aber AfD steht halt auch dafür, dass man zum Beispiel sexuelle Identität nicht so stark nach außen lebt und es eher eine Privatsache ist. Und beim Ali, er macht es ja manchmal auch zum Thema. Also, ja, das meine ich jetzt eigentlich nicht. Ich meinte eigentlich eben auch, dass sie sich dran stören, dass er halt überhaupt als Türke, sage ich jetzt mal, da jetzt rein will. Also da gab es schon auch rassistische Kommentare. Man weiß natürlich immer nicht, ob das wirklich von Parteimitgliedern ist oder von anderen Leuten, aber die gab es halt schon. Ja, definitiv. Und laut Ali waren da auch Leute von der JA mit dabei. Ah, okay. Ja, AfD ist nicht Ali Udlu bereit. Ja, das hätte man auch sagen können. Eine Gruppe mit Ausländern in der AfD oder Juden in der AfD oder sowas gab es doch sogar mal. Ja, es sind ja nicht zwangsläufig Ausländer. Also. Ja, das ist schon klar. Es gab aber zwei verschiedene Gruppen. Also. Das waren nicht nur die Juden, sondern eben auch noch eine andere Gruppe. Migranten in der AfD oder so. Migranten kann sein, ja. Ja, komm, aber ich habe bei irgendeinem. Ich glaube, bei der vorletzten Wahl hatte ich auch Migranten auf der AfD-Stimmenzettel und da war die AfD die einzige, die die Frau und Migrant hatten und alle anderen hatten halt Bio-Deutsche. Ja, die haben ja auch eine gute Quote durch ihre ganzen Russlanddeutschen jetzt in der Bundestagsfraktion. Und durch die Stans, also Kasachstan, Turkmenistan und so. Also. Ja, aber das ist ja jetzt auch schon wieder eigentlich. Also es ist halt die Frage, was davon alles bleibt. Also auch diese ganzen Sachen, auf die sich da mal bezogen wird, die sind doch eigentlich total demokratisch, weil die wollen ja direkte Demokratie und so. Also ich bin mal gespannt, was da bei der nächsten programmatischen Aufstellung da alles noch von übrig bleibt von diesen Geschichten, wenn man halt dem glauben kann, was so eine Johanna Kotar halt eben sagt, dass es da immer mehr in Richtung Schnellroder geht. Und weil dann kann ich es mir nämlich eben auch erklären, dass man dann ja halt auf Naldi Utlu losgeht. Ja, Weil er die, jetzt natürlich nicht ja. sagt, alle, wir brauchen hier die Re-Migration und ich muss wieder in die Türkei ziehen oder so. Und sie haben vielleicht auch einfach Angst vor der Öffentlichkeit, die das mit sich bringt. Ne? Immer wieder Reibereien. Dann, Ja, gut, möglicherweise wäre er auch jemand gewesen, der dann von innen kritisiert hätte oder so. Zurückhaltend ist er sicher nicht. Also, Oder auch gut, Sachen ja. nach außen getragen hätte, die Ja. lieber unterm Ja, das Deckel meinst du halten. mit Sicherheit, Weiß man ja ja. nicht. Das Ja. mit Sicherheit, ja. Weil er war ja auch in der NRW-FDP und ist deswegen ausgetreten wegen der Geschichte mit dem Muizin-Ruf, ne? Wobei die da war ja FDP halt in Nordrhein-Westfalen ja nur halt unseren aktuellen, die aktuelle Lage unseres Religions, unserer Beziehung zwischen Religion und Staat halt eben damit wiedergegeben haben, dass sie sagen, dass wir das halt eben über kurz oder lang sowieso erlauben müssen, was so ist, wenn man da nichts dran ändert an den generellen Sachen. Aber ja, das war ihm halt auch zu viel. Kann ich auch verstehen, aber Ja, das ist schon. halt so das Ding, ne? Er lässt das ja dann nicht. Er sagt sich dann ja nicht so, ja, okay, da muss ich jetzt weiter dran arbeiten oder so. Er sagt dann halt sofort, das ist nicht meine Partei und ich muss Also, austreten. wer ist Das dann war irgendwo halt bei eingetreten, dem. wo ein bisschen Einfluss winkt oder sowas? Und das Also ist ja bei ich, irgendeinem, in was er jetzt Sachen noch Part nicht hatte, noch nicht mehr möglich eigentlich, ne? Also für mich war das in Sachen Partei auswählen zum Eintreten relativ einfach. Du musst halt nur recherchieren, was in deinem Wahlkreis in der Regel gewinnt und dann trittst du dort ein. Meinst du, ja? Ja, Man so kann ja war mal das versuchen, bei der zumindest bei Partei mir. einzutreten oder so. Die werden wahrscheinlich ähnlich reagieren. Ja, viele Chancen hat er nicht mehr. Oh, dann haben wir wieder Ja, komische Probleme. Argentinien hat einen neuen Präsidenten. Tatsächlich ist es so, dass ja die Weltraumaffen als Kanal auf YouTube auch in Argentinien angesiedelt sind und nicht in Deutschland. Wir waren nur von Anfang an in der Sendung ein bisschen immer off-topic, weil wir gerne nach Europa reisen, nach Deutschland. Aber tatsächlich sind wir aus Argentinien. Und der Artikel hier, der hat mir sehr gefallen. Der ist gut geschrieben mit verschiedenen Anekdoten, die einfach hervorragend sind, um den Kontext von Argentinien zu verstehen. Also, dass man Perón hatte, der einen Mittelweg zwischen Kapitalismus, Kommunismus gesucht hat, der dann eben sehr viel von oben herab nach Father Knows Best, also autoritär, Vater weiß es am besten, regiert hat. Und Argentinien war mal Anfang vom vorherangegangenen Jahrhundert relativ reich, aber hat sich das halt verscherzt, weil man halt Sozialismus-Sachen gemacht hat. Und Milei ist auf jeden Fall geeignet, da jetzt mal ein bisschen aufzuräumen. Und das Ding ist, ein Staat braucht auch manchmal ein bisschen kreative Zerstörung. Dass er zum Beispiel sagt, Zentralbank möchte ich privatisieren, nicht privatisieren, sondern abschaffen. Ist doch einfach mal ein Move, den man dann auch mal stehen lassen kann, wenn es sich dann an die Leitwährung Dollar dran heften. Ja, das ist dann natürlich dann Abhängigkeitsverhältnis, aber fürs Erste ist es gut, wenn die Inflation auch mal gestoppt wird, die Leute dort haben. Und ja. Ja, 2001 war auch das Problem, dass der Peso so stark abgewertet hat, aber man den irgendwie künstlich an den Dollar gekoppelt hatte oder so. Ja, genau. Und wie Ja. gesagt, der Artikel, der hat mir echt gut gefallen. Also, weil da halt viel Wissen mit drin war, wie er geschrieben worden ist. Also, zum besser einordnen. Also. Ich Ja, finde schon ist mal, die Frage, dass. ob man das gut findet oder ob das sinnvoll ist, weiß ich auch nicht genau. Vielleicht will das Land irgendwie an der Stelle schon, können sie nur praktisch mit der weltweiten Entwertung mit dem Dollar mitgehen, wenn die Ja, der wird anprallen. ja, der wird ja als Ultraliberaler präsentiert und soll auch mal machen. Also richtig beurteilen kannst du ihn eh erst nach 100 Tagen im Amt. Und 100 Tage im Amt ist Ja. auch arbiträr. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall schon mal schön, wie Ja, es viele ist Leute immer so sich lustig, aufgeregt dass haben. die immer auch sofort immer genau wissen, was bei rauskommt. Na, ich finde zum Beispiel das Bild hier auch sehr interessant, weil ich habe bisher noch nicht gesehen, dass der da beim World Economic Forum irgendwie mal aufgeschlagen ist. Würde mich immer interessieren, was er da erzählt hat. Steht da irgendwas in dem Artikel drin? Ja, steht auch drin. Da haben sie auch zwei Beispiele genommen von anderen Anführern, die auch mal bei Soros waren und der andere bei einem anderen, die dann aber auch einen anderen Kurs eingeschwenkt haben. Also, Okay. aber ich will es nicht zu sehr spoilern, weil ich tatsächlich die Zuhörer speziell auf den Artikel schicken möchte. Also, ja. Okay. Ja, dann müssen wir uns den wohl durchlesen jetzt. Oh Mann. Hausaufgaben von Evil. Ja, genau. Ich habe gelesen, dass er das Frauenministerium auch abschaffen will. Finde ich gut. Ja. Kinderministerium. Ja, das können wir in Deutschland auch ruhig mal ausprobieren. Ja. Also, ist ja schon gut auf jeden Fall, dass man dieses ganze Ding von wegen die Menschen leiden, gibt uns einfach mehr Macht. Ja. Einfach mal sagt, nee. Und ja, genau, einfach mal einen Stopper und dann auch sagt, hey, wir müssen defragmentieren, wir müssen ein paar Strukturen zurückbauen. Jetzt, dein Ministerium ist jetzt geschlossen und wenn ich es nicht schließen kann, setze ich dir einen Obermufti vor die Tür oben hin, der niemanden mehr einstellt, der sagt, ja, wir stellen keine neuen Leute mehr ein. Nein, Gelder sind gestrichen. Ihr müsst jetzt mal aufräumen, euch mal irgendwie rechtfertigen, was ihr da macht als Institution, weil Institutionen haben auch so ein Eigenleben, wo sie dann nur noch aus Selbstzweck existieren. Und es tut einfach auch mal gut, wenn eine staatliche Struktur einen Stopper erhält. Also. Genau, und diesen Artikel hier habe ich mitgebracht. Hier geht es größtenteils um seine Sympathie für die Juden und für Israel. Und das fand ich halt auch insofern interessant, weil der gründet das nämlich darauf, dass er ja die österreichische Schule vom Kapitalismus so gut findet, wo ja auch diverse jüdische Denker aktiv waren, und es ist halt so lustig, da steht zwar in diesem Artikel hier nicht drin, aber da musste ich halt sofort dran denken, weil irgendwie gegen Kulturmarxismus zu sein, ist ja eine Chiffre für man findet Juden blöd, ne? Das geht ja gar nicht, kann man ja nicht sein, und aber gegen diese österreichische Schule zu sein oder irgendwie Sozialismus haben zu wollen oder so, das ist natürlich vollkommen okay. Ne? Das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, wer diese Leute da waren, die sich diese Theorien ausgedacht haben. Na, also es ist immer so, wie es gerade passt, halt eben. Und das hat ja auch im Endeffekt nichts damit zu tun, weil es gibt ja jüdische Leute in allen möglichen Denkrichtungen, die sich gegenseitig widersprechen und so. Ja, eben. Also. Und es ist ja auch gut, den Widerspruch brauchst du ja auch, um voranzukommen. Also. Ja, und ob das jetzt hier auch so gerechtfertigt ist, deswegen, aber na gut, ich meine, er scheint sich ja so ein bisschen damit beschäftigt zu haben, und wenn ihn das halt interessiert, dann ist es ja hübsch. Ne? Und ich hatte auch irgendwie gesehen, er hatte irgendwie jetzt im Zusammenhang mit Israel-Palästina-Konflikt ja auch deutliche Worte gefunden, auch wollte irgendwelche Hassgesetze verabschieden. Also nicht ganz so libertär. Und die Formulierung war irgendwie, Argentinien ist kein sicherer Ort für Judenfeinde. Und da hat dann irgendjemand drunter kommentiert, halt, ja, die NS-Leute im Endeffekt, die ja in Argentinien untergekommen sind, unter anderem hier Mengele und Eichmann und so. Also früher war es auf jeden Fall anders. Ja, war schon mal ein sicherer Ort. Stimmt schon. Relativ. Ja, und er war ja auch beim Tucker Carlson zu Gast. Und fand ich schon mal interessant, weil diese ganzen Clips, die es ja gibt von ihm, sind ja alle irgendwie aus diesem argentinischen Fernsehen, immer so überdramatisiert mit irgendwelchen Zooms und so. Man so ein bisschen das Gefühl hat, der Typ ist irgendwie, ja, so ein bisschen, ja, irgendwie so ein bisschen Show. Und so ein bisschen Wahnsinn. Irgendwelche Leute haben ja auch behauptet, er würde irgendwie sagen, er würde Stimmen hören oder irgendwie so. Aber da konnte ich gar keine Belege für finden. Also weiß ich nicht, vielleicht hat er das ja irgendwann mal gesagt. Aber man versteht das ja auch im Regelfall nicht. Hier gibt es natürlich jetzt auch mal Untertitel. Speziell zu Stimmen hören. Hört nicht 2% der Bevölkerung Stimmen? Und die Überlappung zur Geisteskrankheit ist nicht mal mehr hoch. Also vollkommen normale Leute hören Stimmen. Also. Okay. Ja. Sonntagabend, also. 18 Uhr oder wie? Ich meine nur, das Phänomen ist verbreitet, und wenn jemand sowas sagt, ist es generell nicht so, dass die Person anderen auch einen Schaden haben muss, also einen psychischen. Ja gut, also ob ich jemanden unbedingt zum Präsidenten wählen würde, aber ich weiß halt nicht, ob das überhaupt stimmt oder ob das nur behauptet wird, weil in diesem Interview zumindest mit Tucker Carlson wirkt er halt vollkommen normal. Und hier gibt es auch irgendwie Untertitel. Und er sagt hier, dass die Leute nicht mehr sich verführen lassen sollen von dem Sirenenlied der sozialen Gerechtigkeit. Und in dem schlimmen Konzept, dass immer, wenn es ein Not gibt, das auch ein Recht ergibt. Und das hören wir auch immer wieder, ne, mit den Rechten, die Leute alle haben. Recht auf Schutz. Genau. Und ja, das kann halt nicht von selbst passieren. Und wir müssen vorbereitet sein, dass wir einen Kulturkampf führen jeden einzelnen Tag. Ja. Und wir müssen vorsichtig sein, denn sie haben kein Problem, in den Staat reinzugehen. Das erleben wir auch. Ja. Und dann Gramscis Techniken anzuwenden, die Künstler zu verführen und die Kultur zu verführen und die Oh. Medien zu verführen. Nee, das ist nicht er. Oh, nee. Nee. Ich simp ein bisschen für ihn. Oder in die Bildung sich einzumischen. Ja, und dann für Luisa Neubauer im Abi Sachen schreiben müssen. Ja, oder noch Ah. schlimmer, in Niedersachsen hier Sprache und Sein von Kübra Gümüşay im Abi. Noch mehr Haram. Ja. Im Abi, das ist aber auch Wir eine müssen Dystopie, ey. sehr vorsichtig sein und ihre Finanzierung abschneiden und Ja, sie in genau. einen fairen Kampf zwingen. Und zur gleichen Zeit müssen wir den Geschäftsleuten ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es notwendig ist. Milton Friedman hat gesagt, Geld machen ist nicht genug. Und ein Teil von dem Investment muss auch beinhalten, zu investieren in die Leute, die die Ideale der Freiheit verteidigen. Und das nennt man dann Kulturliberalismus. Genau, in anderen Worten, gib den Weltraum auf ein Geld. Genau. Die Menschen leiden, gebt uns Geld und Macht, Die bitte. Freiheit leidet, gebt uns. Ja, genau. Also ich finde das, was Wolverines Neffe zu sagen hat, eigentlich ganz nett, aber ich habe halt Angst, dass er genauso wie alle anderen Reformer halt von den bestehenden Kräften zerrieben wird. Aber das Das kann werden wir nur ja die Zukunft erleben. Das werden wir zeigen. ja sehen, genau. Es muss man auch sagen, generell ist es immer so, dass wenn du in eine staatliche Struktur reinkommst, dass die halt auch ihren Status quo haben und der Betrieb einfach so weiterläuft, wie er ist und eine Kursänderung schwer umzusetzen ist, selbst wenn das wirklich das ist, was du tun möchtest und das Ja, nicht nur als Show ich machst. habe ja auch Also. keine Ahnung, was jetzt so ein argentinischer Präsident halt wirklich tun kann. Ne? Das ist ja in unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedlich. Also in Deutschland kannst du ja ohne den Föderalismus halt eigentlich kein Gesetz verabschieden. Und ja, also ich habe halt keine Ahnung, ob man in Argentinien einfach so irgendwelche Ministerien abschaffen kann. Obwohl, Ministerien abschaffen könntest du wahrscheinlich als Bundesregierung auch einfach so. Weil das Ja, ist genau, ja das dem so. Bund Das ist unterlegen. Linie neu fest, sogar jedes Mal, ne? Genau, ja. Und ja, also. Aber wenn er das so angekündigt hat, und ich habe jetzt auch noch nicht von irgendwem gehört, dass das nicht gehen würde wegen irgendwelchen Gesetzen da, aber es kann natürlich auch sein, dass sich da auch sonst keiner beschäftigt bei. Das ist ja auch wieder das Ding. Die Leute sind halt die ganze Zeit nur damit beschäftigt zu sagen, far right, far right, far right. Und im Endeffekt hat keiner irgendeine Ahnung von irgendwas, ne? Also, das ist alles so unergiebig, aber ja, deswegen, ne? Also die Medien verführen, das hat man auf jeden Fall getan und das hat auch gut funktioniert. Vor allen Dingen, wenn es irgendwelche öffentlich finanzierten Medien sind. Dass die das in die Idee vom Sozialismus gut finden, liegt irgendwo in der Natur der Dinge. Ja, es ist nur, dass solche Leute trotzdem sozusagen ihren Authentizitätsfaktor nicht verlieren dadurch, würde ich sagen. Sowas wie der Trump oder so sind es ja praktisch gar nicht anders zu erklären, als dass die Leute das Gefühl haben, dass sie mit jemandem zu tun haben, der es irgendwie wenigstens einigermaßen ja, so meint, wie er sagt, oder ne, Mensch geblieben oder sowas in der hat. So, das würde ich so schon so erklären. Holger Czapitz, den hatten wir früher auch schon öfters. Also den habe ich früher gerne angeschleppt, weil der auch einen Finger am Puls der Zeit hat. Und der hat rausgetwittert, dass wir wegen 60 Milliarden jetzt erstmal Haushaltssperre haben, und hat auch direkte Budget rausgedonnert, wie viel denn Off-Budget ist und In-Budget. Und da ist es auch interessant. Also ich hatte das selber in der Höhe gar nicht im Kopf, dass wir so viel Off-Budget sind. Also, und ist halt interessant, dass wir ja eine handfeste Regierungskrise haben aufs Ende vom Jahr. Und wenn das was wird, dann gibt es sogar in der FDP eine Abstimmung unter den Parteimitgliedern, ob man aus der Koalition raus soll. Also vielleicht kriegen wir das hin, dass wir eine Krise haben und Neuwahlen und es nicht nur Ja, mal 8. wieder. Dezember, ne? Wenn ich das doch. Ja, es wäre schön, aber ich frage mich halt auch, ob das dahergeschrieben wird als Beruhigungspille für die Unzufriedenen und man am Ende dann doch wieder nichts macht. Ja, Also. ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, was dann irgendwie groß besser werden soll. Ja, die Aber meisten Sachen sind ja schon zugesagt finanziell, kannst du ja gar nicht mehr von runter oder so. das Ja, das ist mit der eine. FDP ist halt wirklich so eine Sache. Also unter den Mitgliedern von der FDP kannst du abstimmen und kannst sagen, Koalition, nein, danke, ist jetzt dann beendet. Und das wäre schon mal was. Also. Ja, dann müssen Sie sich das trotzdem noch bis 8. Dezember überlegen, denke ich mal. Und ja, mich erinnert das an die Meldung vor 2 Monaten ungefähr, die wir hatten, wo es hieß, dass die Schuldenzunahme sich auf 870 Milliarden oder sowas beläuft. Ja, und das ist natürlich tatsächlich so ein ganz Jahresbudget ungefähr, ne? Also, das ist schon irgendwie viel. Macht man nicht mal so eben. Ja, Robin Alexander lässt uns wissen, diese Form der Kommunikation muss man loben. Kern der Sache, Notlage, Aussetzung, Schuldenbremse bleibt völlig ungenannt. Dazu viel Wortnebel. Um zu verstehen, was Christian Lindner meint, braucht es professionelle Exegeten. So etwas sichert Jobs im Politikjournalismus vorbildlich. Hören wir uns. Oh, Okay. upsala. Falscher Knopf. Hören wir uns das Geschwurbel doch mal an. Meine Damen und Herren, das Bundesverfassungsgericht hat sich erstmals umfassend mit der Auslegung der Schuldenbremse des Grundgesetzes beschäftigt. Es gibt jetzt neue Rechtsklarheit, wie wir mit Sondervermögen und mit Notlagenkrediten umzugehen haben. Wir ziehen jetzt daraus die Konsequenzen. In Absprache mit dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler werde ich in der nächsten Woche einen Nachtragshaushalt für dieses Jahr vorlegen. Wir werden die Ausgaben, insbesondere für die Strom- und Gaspreisbremse, jetzt auf eine verfassungsrechtlich gesicherte Grundlage stellen. Dazu bedarf es dieses, Nachtragshaushaltes. Ich betrachte es als meine Aufgabe, jetzt reinen Tisch zu machen. Wir können erst dann wieder über das Jahr 2024 und die nächsten Jahre sprechen, wenn wir einen rechtssicheren, einen verfassungsrechtlich gesicherten Zustand haben. Und dazu wird es in der nächsten Woche diesen Entwurf eines Nachtragshaushaltes 2023 geben. Schönen Dank. Ah, oh Gott. Hat er was gesagt? Ich habe Nebel im Kopf. Blieb, blub, blub, blieb. Schönen Dank, Blieb, hat er blub, gesagt. blub, blub, Und blieb, dann ist er blub, gegangen und hat gelächelt. Und das blieb. Team Lindner lässt uns hier noch wissen zu den Trends Notlage, Schuldenbremse und Verfassungsbruch. Alles Hashtags. Muss man wohl eins sagen. Der Nachtragshaushalt begründet nicht 1 Euro neue Schulden, sondern schafft nur eine verfassungsgemäße Grundlage für Geld, das unter anderem für die Strompreisbremse bereits ausgegeben wurde. Ja, so ist es ja auch. Das Also, sind die Ideen, ja, ey. Ja, Geld dann für ausgegeben, was Konsum wir im nicht Geld Prinzip, ne? ausgeben durften, und ja, war halt notwendig gemacht durch alle möglichen politischen Entscheidungen, wie zum Beispiel Abschalten von Kernkraftwerken. Das. Ja. Gründe gibt es genug, sagen wir. Und die Leute haben das hier verglichen mit der Wahlkampfwerbung aus dem Jahr 2012, als die damalige Minderheitenregierung in NRW wegen eines verfassungswidrigen Haushalts geplatzt ist. Da gab es hier Ach diesen was. Flyer: Lieber neue Wahlen als neue Schulden. Das ist meine Hehehe. FDP mit unterstrichenem Das und einem Bild von Christian Lindner, weil er ja da in NRW. Selten einen Politiker gesehen, der so nachhaltig sich in seiner einzigen Legislaturperiode verbrennt. Hat er das nur für die Pension gemacht? Weil eine Exit-Strategie gibt es danach doch nicht mehr. Der wird bestimmt von der Luisa Neubauer erpresst, da bin ich mir sicher. Tja, hat er noch ein paar Jahre in der freien Wirtschaft vor sich. Also. Ja, und es gab ja auch so Ja, ein. meinst du, der geht in meiner Verantwortung. Es gab ja auch so einen Aufruf von FDP-Leuten, dass man da austreten sollte aus der Koalition. Und jetzt gibt es hier auch das Gegenteil davon, nämlich den Aufruf von anderen FDP-Leuten, dass man auch bitte drin sein soll in der Koalition. Und ja, das wollte ich euch mal vorlesen. Hier heißt es: In Europa herrscht Krieg. Die Zukunft unseres Zusammenlebens und Freiheit, unser Wohlstand und unsere Sicherheit stehen auf dem Spiel. Wer jetzt den Ausstieg aus der Koalition fordert, verkennt, Doppelpunkt, Politik ist mehr als Umfrage, Werte und Taktik. Das verfehlt den Kern unseres Auftrags als Liberale. Ich verstehe es nicht. Also aus meiner Sicht ergibt sich da kein Zusammenhang. Aber gut. Andere lassen die Menschen mit ihren Ängsten allein. Und spielen mit ihrer Wut. Okay. Unser Selbstverständnis als Freie Demokraten ist es, Veränderung zu gestalten. Schwurbelwurbel. Wir stehen für den optimistischen Blick in die Zukunft. Okay. Ja. Optimismus Prime. Optimismus Akbar. Wir glauben daran, dass wir das Schicksal selbst in der Hand haben. Glaubt ihr da dran? Ich glaube da nicht dran, dass ihr daran glaubt. Believe Diese Prinzipien sind Grundlage einer liberalen Partei, in wessen Welt? Und ja, Allgemeinplätzchen, Zukunft. Mit der Koalition haben wir uns auf den Weg gemacht, unseren Wohlstand auch in Zukunft zu sichern, indem wir Kernkraftwerke abschalten und den Vor Grünen allem zur in der Macht Partei, die halten. ständig sagt, dass der Wohlstand mal zurückgeschnitten Ja. werden muss. Genau, Das Degrowth und so. Dingsbums, das weniger und so. Für einen funktionierenden Staat ohne Bürokratismus mit den Grünen habt ihr eine Koalition gemacht. Für einen funktionierenden Staat ohne Bürokratismus, ja. Aufstieg Naja, in durch letzter Zeit Bildung. haben sie ja einiges entbürokratisiert, wie zum Beispiel Kahlschlag in Wäldern für Windräder und so. Da Ja, haben wir stimmt ja schon natürlich, Probleme. ja. Sie habe ich aber auch den Eindruck, dass sie einiges wieder verbürokratisiert haben. Die ist ja so lang und umfangreich wie lange nicht. Aufstieg durch Bildung. Ja, Bildung zum Gender-Experten oder wie? Und Demokratieretter. Und Klimaschutz durch marktwirtschaftliche Lösungen. Da merke ich auch nicht viel von. Hashtag Gaspreisbremse. An diesen Zielen halten wir fest und müssen zugleich Antworten auf neue Krisen geben. Ja, die wir von früh bis spät anfeuern und neu erfinden und. Der Chat nennt den 9. Dezember, der Ulius Jui zum Beispiel, für den Stichtag. An dem Tag sind nämlich die Bezüge, sind sie lang genug in der Regierung gewesen, um die entsprechenden Versorgungsbezüge zu bekommen. Okay. Vielleicht ist dann Schluss, ich weiß es nicht. 9. De Ach, 9. Dezember, okay. Wer jetzt die Koalition aufkündigen will, nimmt die Handlungsfähigkeit Deutschlands und Europas in Kauf. Die Handlungsfähigkeit Deutschlands ist von den Grünen abhängig, oder was? Von den Grünen, die gerade gezeigt haben, dass sie nicht mal einen verfassungskonformen Haushalt vorlegen können. Die sollen die Handlungsfähigkeit, also nicht nur die Grünen, die ganze Ampel. Ja. Ja, oder diesen Vor allem auch der SPD-Staatsmann so. Finanzminister. Ah, ja. Dann handeln nicht mehr wir, dann handeln andere die Zukunft für uns aus. Das ist in der Demokratie so. Wenn eure Basis immer weiter schwindet, handeln irgendwann andere das für euch aus, weil dann die Das anderen die wäre jetzt Mehrheit auch haben. dabei in der nächsten Regierung, obwohl ich das auch für fraglich halte. Hier wird das aber scheinbar auch für fraglich halten. Naja, gut, ich meine, die bücken sich für jeden. Realistisch. Ich meine, du weißt doch, dass es keinen Kern in dieser Linden-FDP gibt. Nein, das wissen wir nicht, aber die wollen es halt jedem recht machen, natürlich. Das haben wir ja letzte Woche bei dem Selbstbestimmungsgesetz auch ganz gut gesehen. Aber die würden die ganze, wenn jetzt der unwahrscheinliche Punkt, dass sie halt dem Merz zu einer Regierung verhelfen können, dann würden sie das auch tun und würden das, was der Merz sagt, genauso mittragen, wie sie vorher das, was Frau Lang sagt, mitgetragen haben. Na, ich mache mir viel mehr Gedanken darüber, dass der Merz das, was die Grünen wollen, mitträgt. Ja, das sowieso. Mit denen die Regierung. Ja. Und die FDP wird wieder mitmachen und wird sagen, nee, ist doch gut, gibt doch mehr Geschlechter und so. Da wäre es halt schön, dass die FDP mal so ein bisschen Rückgrat findet irgendwie so. Aber hat es nicht auch wie heißt der nochmal, der Asiate bei der FDP? Der hat mal gesagt, Rösler, hat mal gesagt, dass die aktuelle FDP, dass der Drops gelutscht ist und dass sie halt so aufgestellt ist, wie sie ist, dass es aber die Möglichkeit einer Erneuerung gibt und auch die Rückkehr zur besseren, ja, zum Kerninhalt. Aber das halt. Ja, also die Leute, von denen wir hier lesen, das sind ja die Erneuerer gewesen. Das sind ja die Progressiven, die gedacht haben, dass sie es jetzt ändern. Ja, genau. Wir schauen das mal 18, weiter. Projekt 18, sage ich nur. Also, wir können ja wieder so eine Initiative starten wie damals. Da muss jemand halt sich ein Mobil kaufen und durch die Landschaft fahren und die Leute begeistern, wie damals, als die FDP 18%. Ach nee, hat dann nicht geklappt am Ende. Ja, aber besser Projekt 18 als Projekt 1,8 und danach sieht halt Lindner aus. Ja, wer für Freiheit kämpft, darf nicht vor Verantwortung fliehen. Und das ist ja auch so das neue Framing. Ne? Wir machen zwar lauter Scheiße, aber wir müssen ja an der Macht leben, weil alles andere wäre ja fliehen vor der Verantwortung, die wir aber natürlich nie übernehmen, weil es sind immer die anderen schuld. Putin oder die AfD oder sonst irgendwer. Ja. Wir Freie Demokraten haben den Auftrag, unsere liberale Agenda voranzutreiben, Dialog und suchen und auszuhalten und Kompromisse zu schließen. Ja, also diese Gruppe, die das hier verfasst hat, die ist auf jeden Fall nicht dazu in der Lage, irgendwas auszuhalten oder irgendwelche Kompromisse zu schließen. Gerade jetzt braucht es in der Mitte Haltung für diese demokratischen Prinzipien. Schwurbel, Wurbel, was auch immer wir damit meinen. Spätestens seit der letzten schwarz-gelben Bundesregierung müssen wir es besser wissen. Es gibt keine Koalition, die für Liberale leicht sind. Ja, da habt ihr halt nicht die Sachen gemacht, die Leute von euch erwartet haben. Und jetzt macht ihr auch wieder nicht die Sachen, die Leute für euch erwarten. Aber ihr meint ja, dass die Leute von euch erwarten irgendwelchen progressiven Krempel. Aber das erwarten die Leute halt nicht von euch. Ein Ausstieg aus der Koalition wegen schlechter Umfragewerte würden wir als Freie Demokraten unserer Glaubwürdigkeit bezahlen. Ja, dass da drin bleiben, nach vielen Leuten halt eben auch. Wie sollen Menschen in Zukunft daran glauben, dass eine Stimme für uns ihr Leben tatsächlich besser macht? Ja, das ist eine gute Frage. Und um das übrigens mal zu sagen, ich bin da auch zwiegespalten, was das Beenden von der Koalition angeht. Aus meiner Sicht wäre es zumindest fürs Land ist eine andere Frage, aber für die FDP, fürs Fortbestand der FDP wäre es eigentlich am besten, wenn sie ja eigentlich auf 100% gehen und es von den anderen abhängig machen, die Koalition zu beenden. Also mit anderen Worten, dass sie halt die Atomkraftwerke wieder hochfahren und den ganzen Quatsch wieder zurückfahren. Und wenn die anderen dann sagen, nee, dass sie es dann daran kaputt gehen lassen und ja, dann halt eben nicht so wirken wie diejenigen, die ja nur dabei waren, als man es kaputt gemacht hat. Wobei natürlich die CDU auch ganz viel dabei war, als man es kaputt gemacht hat. Das vergessen viele ja auch schon wieder. Wir sind stolz auf die Verkleinerung des Bundestags, die Entlastung in Milliardenhöhe, die Beschleunigung von Planungsverfahren, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, den Einstieg in die Aktienrente und die Verteidigung von generationsgerechten Finanzen. Das ist von dieser Woche hier, dieses Ding. Ohne die FDP hätte es diese Erfolge nicht gegeben. Nee, was heißt nicht gut gealtert? Das ist alles schon im Wissen von den ganzen Dingen. Aber so sehen die das ja halt. Frech, ne? Und Fachkräfteeinwanderungsgesetz will kein Mensch aktuell. Kein Mensch will ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Nein, niemand interessiert. Also wirklich niemand. Also. Ja, doch, ein gutes Fachkräfteeinwanderungsgesetz wäre ja eine feine Sache. So wie, wo man wie in Kanada oder so aussiebt, wer dann die Fähigkeiten hat. Und auch ja, das wäre auch mal interessant, so meritokratisch und sowas. Ja, das sagen sie ja im Endeffekt immer, dass sie das verhindern. Das sagen sie ja im Endeffekt, dass sie das wollen, aber es erwartet doch eigentlich niemand, dass das wirklich dann so läuft. Ja, also, genau. Es nutzt auch nichts, wenn die Grenzen währenddessen weiterhin sperrangelweit offen stehen. Ja, und wenn man irgendwas davon redet, dass die Flüchtlinge doch am besten schnell in Arbeit kommen oder Oder Spurwechsel oder so ein Scheiß. Also das mit den Flüchtlingen finde ich halt mega lustig, weil ich hochgebildete Migranten kenne, wie noch und nöcher, und ich dort oft höre, dass Deutschland weniger Ausländer, also Flüchtlinge reinlassen soll und dass dies Klima hier kaputt macht. Das höre ich oft. Also wie schwer es war, herzukommen für sich selber, trotz hoher Ausbildung, plus warum macht ihr denn für die anderen einfach so das Tor auf? Also. Ja, wenn die Beschleunigung von Planungsverfahren halt nur wieder damit einhergeht, dass die Leute nicht mehr gefragt werden, ob ihnen das Windrad vor die Nase gesetzt wird, dann ist das auch nichts, was die Leute wollen. Und unter Einstieg in die Aktienrente, da denken die meisten Leute halt eben auch an, unser Geld wird verschenkt. Ja, also die meisten Menschen haben ja vor der Börse Angst und verstehen die Börse ja gar nicht. Und Aktienrente ist was sehr Gutes und ich feiere das, dass es das gibt. Ja, oder kommt drauf an. Ja, aber ist schön ein bisschen aber, auch auf die Gebühren und sowas drauf. Ne? Aber was ich meine, ist, wenn man halt wieder das dieses, halt schwer zu verkaufen ist. Also, ja, und wenn man dieses Ding natürlich damit macht, dass man dann wieder sagt, ja, wir müssen jetzt aber mit dieser Aktienrente nicht dumm irgendwie das Geld machen und einfach auf Streuung setzen, sondern so wie ich das kenne, heißt es dann noch direkt wieder, ja, wir können jetzt nichts finanzieren, was irgendwie pfui ist oder so. Also müssen wir ja hier mit unserem vielen Geld, was wir zur Verfügung haben, in diesen Markt reinzupacken, müssen wir jetzt auf unsere Werte dann hier auch in die Firmenkulturen reinbringen. Also brauchen Nein, wir unser man muss in die Rüstungsindustrie, weil Krieg immer ein Teil der vom Menschen sein. Ja, wir wissen also, doch, wie der Kram ist. Dann haben wir unsere Aktienrente und dann muss es eine feministische Aktienrente sein und dann müssen wir Frauenquoten überall haben und so ein Kram, damit wir unser Geld da reingeben können, um dann unseren Fake-Kapitalismus da irgendwie abzuziehen, der in Wahrheit dann nur so ein Sozialismus dann ist. Das befürchte ich halt vor allen Dingen hinter diesem Aktienrentending. Was prinzipiell nicht schlecht ist, aber halt nur dann, wenn man halt wirklich die Augen zumacht. Und also, das Geld reinstreut und nicht dieses Ding macht, dass man da halt dann wieder den Planeten damit retten will. Aber was macht denn diese Ampelkoalition, wenn die sowas machen? Dann machen die das doch nur so. Ist ja gerade das Problem. Kannst du so den Grünen und den anderen nicht anders verkaufen? Das Ding ist halt, eine ordentliche Aktienrente sollte halt auch ohne Staat daherkommen. Also in meinen Augen wäre die ordentliche Aktienrente einfach die bisherige aufkündigen und sein lassen und dann einfach private Wirtschaft das machen lassen. Also. Na, das haben wir ja schon mal probiert und wir haben gesehen, die private Wirtschaft hat sich einfach nur am Geld der Leute bereichert und die Leistung tritt nicht ein. Stichwort Maschmeyer. Naja, das ist die Frage. Das ist ja halt eben sowas gerade nicht gewesen, sondern irgendwelche anderen Geschichten. Fakt ist aber, dass da die Werte auch mit den Märkten steigen oder fallen. Und das kann ja auch echt durchaus ein schlechter Moment sein, weil wenn man dann seine Rente kriegt. Ist halt ein bisschen Spiel sozusagen. Ja, wer will das eigentlich mit seiner Rente spielen? Davon aus, dass sich das alles halt aus über die Zeit halt lettet. Ja, die ja. Also mal Inflation musst du dann noch reinrechnen und so weiter. So viel Plus ist ja im Endeffekt auch nicht drin. Ja, bei dem System, was wir aktuell haben, ist halt im Endeffekt gar kein Plus drin. Sondern es ist ein Umlageverfahren von vielen also Jungen zu wenigen Alten. Und das funktioniert ja sowieso nicht. Ja, also drin normalerweise, wenn man einzahlt, ist ja natürlich Die Frage. Weil das, was du einzahlst, zahlst du ja nicht für dich ein, das aktuelle System. Das, was du einzahlst, zahlst du jetzt für Rentner ein, die jetzt Rentner sind. Das ist richtig, aber du kriegst ja schon deine 48% oder so da raus, auch wenn das wenig ist. Unverschämt wenig natürlich. Das soll man ja schon angeblich gesichert haben. Nichts von garantiert, nee. Ach so, okay. Wenn sie ein neues Gesetz machen, dass du weniger da rauskriegst oder mehr oder was auch immer, weil es ist ein Umlageverfahren. Das ist ja keine richtige Versicherung. Ich habe nur heute gehört, dass die Rentenkasse angeblich 40 Milliarden Rücklage hat für Nachhaltigkeit. Warum auch immer, aber vielleicht könnte man solche Döpfe mal angreifen oder so. Keine Ahnung. Das ist halt auch. Man kann halt sich halt nicht auf eine Sache beschränken. Man muss halt immer sofort 1000 Schlachten kämpfen. Ohne die FDP hätte es diese Erfolge nicht gegeben. Ja, wenn das denn Erfolge sind, wird halt von vielen Leuten nicht so gesehen, auch wenn es eventuell so ist. Weitere Arbeit liegt vor uns. Migration steuern. Ja, traut uns keiner mehr zu. Planungssicherheit für den Mittelstand schaffen. Ja, die Mittelstandleute, Wähler laufen scharenweise zur AfD über. Beschäftigt euch gar nicht mit. Das Versprechen auf sozialen Aufstieg einlösen, während wir Degrowth machen. Was ist das, eine Wahlkampfrede oder was? Das ist das übliche Blabla, was bei diesen Leuten als unsere liberalen Ideale gelten. Das ist spannend. Das ist immer auflisten, was man gerne möchte, aber das heißt nicht, dass man das auch erreichen kann. Das ist ja nicht mal auflösen, was man gerne möchte. Das sind irgendwelche Ideale hier formulieren und so tun, als wären die anderen dagegen. Vollkommener Bullshit. Ja. Und Bürgerrechte auch in Zeiten künstlicher Intelligenz verteidigen, was auch immer das bedeutet. Das bedeutet, dass der Staat eingreift und das den Neueinsteigern schwer macht und große Unternehmen mit Gesetzen belohnt, die das einfacher macht, dass die Macht haben. Das wollen und können nur wir freie Demokraten. Ja, bildet euch das ruhig ein. Und wenn dann, nachdem das Ding in Karren in Dreck gefahren ist und die Leute euch da nicht mehr haben wollen, also ich rede jetzt von dieser Gruppe hier, nicht von der FDP generell, dann werden diese Leute alle zu den Grünen überlaufen, so wie damals bei den Piraten. Und werden das vergessen, das, was sie hier irgendwann mal für Reden geschwungen haben. Wer jetzt aus Angst vor dem Tod an der Wahlurne politischen Selbstmord begeht, der beschädigt all das, wofür wir als Partei 2013 gearbeitet haben und warum wir eine zweite Chance erhalten haben. Ja, das ist nämlich die Erzählung, die ihr euch immer erzählt. Dass das durch euren progressiven Quatsch irgendwie so geworden ist. Aus meiner Sicht ist es so gewesen, dass Christian Lindner, der ja bei vielen Leuten als die FDP wahrgenommen wird, 2017 ganz stark den Eindruck erweckt hat, dass diese ganze Flüchtlingsthematik mit der FDP ganz anders gelaufen wäre. Und dann war man gewählt und hat nichts mehr getan in diese Richtung. Und dann war Corona-Zeit bei der nächsten Bundestagswahl, wo wieder Christian Lindner die Leute halt für die FDP halten, ganz stark den Eindruck erweckt hat, dass man ja diesen ganzen Corona-Kram ganz anders machen würde. Und dann war man gewählt und wusste wieder alles besser und hat es nicht gemacht. Und das ist der Grund, warum die Leute dann irgendwann keine dritte Chance mehr euch geben und nicht, weil man nicht die progressiven Regler auf 130 stellt. Das erwartet niemand. Nur ihr an euren Stammtischen. Ja, aber das mit den progressiven Sachen einfach geschehen lassen, ist vielleicht auch sowas wie Behindertenförderung, weil, weiß ich nicht. So, vielleicht ist es ja lieb gemeint. Die Verweigerung von Verantwortung widerspricht liberalen Überzeugungen, die wir uns zusammenreimen in unserem Hirn. Liberale sind keine Drückeberger. Ja, außer wenn es darum geht, den Grünen zu sagen, nee, wir machen jetzt keine Maskenpflicht oder Lauterbach. Ja, oder Selbstbestimmungsrecht. Ja. Sie lassen sich nicht an der Richtigkeit ihrer Motive, sondern den tatsächlichen Ergebnissen ihrer Taten messen, sagen die Progressiven. Das bedeutet einfach nur nett sein. Die Leute sagen, das ist nicht die Richtigkeit der Motive, sondern die tatsächlichen Ergebnisse der Taten. Die Leute sagen das. Das ist die Gruppe hier, dieser Benjamin Lapple, der diese Listen erstellt hat, da in der Corona-Zeit von den bösen Leuten. Das heißt, Realitäten anzuerkennen und im Rahmen des Möglichen für konkrete Freiheitsgewinne zu sorgen. Ihr habt doch überhaupt keine Ahnung, was Realität ist. Dies geht nur in Regierungsverantwortung. Ja, außerhalb von Regierungsverantwortung hat keiner eine Ahnung, was die Realität ist, ne? In einem der erfolgreichsten FDP-Wahlkämpfe haben wir plakatiert, nichts tun ist Machtmissbrauch. Habe ich noch nie gehört, den Slogan, aber war super erfolgreich bestimmt. War bestimmt sehr erfolgreich, weil parallel die Leute mit anderen Dingen beschäftigt waren, die sie für richtig erachtet haben, wo ihr wieder nichts von mitbekommen habt. Sondern ihr wisst halt nur, was auf den Plakaten steht, die ihr aufhängt. Ja. Erliegen wir daher nicht der Versuchung, es uns einfach zu machen, machen wir das, was notwendig ist. Und das wisst ihr von den Progressiven ja immer am besten, was notwendig ist. Das ist wirklich hohles Gequatsche, ne? Jo. Wir sind zuversichtlich. Die Mitglieder der FDP werden in der Mitgliederbefragung ein klares Votum geben für die Weiterarbeiten der Koalition. Also ich wage da keine Vermutungen, wie das ausgeht. Zu allem Überfluss zitieren sie am Ende auch noch einen Herrn Flach. Unsere Partei hat sich seit 2013 weiterentwickelt. Ja, in eure Richtung, ne? Und das findet ihr auch gut. Wir wissen mehr als je zuvor, Freiheit braucht Verantwortung. Ja, das ist so ein Lieblingsspruch von euch. Wo auch kein Mensch weiß, was genau damit gemeint ist. Wir sind erfolgreich, wenn wir über Probleme der Menschen und unsere Lösungen sprechen. Ja, probiert das doch mal. Und weniger über uns selbst. Ja, Lösungen wie, wir brauchen unbedingt eine Impfpflicht, weil die Leute, wir haben es ja mit Freiwilligkeit versucht. Ne? Ja, und Lösungen wie vorhin das vom Lindner, Schwurbel, Schwurbel. Ja gut, das ist ja jetzt gezwungenermaßen, weil, ja, okay, weil die Realitäten das nicht anders hergeben. Wir halten es mit Karl Hermann flach. Freiheit bedeutet für uns nicht Disziplinlosigkeit, sondern Pflicht. Ja, das ist ein schönes Zitat, ne? Habe ich rausgesucht. Hallo ChatGPT, ne? Gib mir mein Zitat mit Freiheit und Pflicht. Das ist aus 1984. Zu Befehl, los. Ihr Freien. Liberal ja. sein heißt nicht herrschen, sondern der Freiheit dienen. Ja. Liberal sein heißt, wir machen so, wie es uns gerade gefällt. Unterzeichner Patrick Aurora, Niedersachsen, ist auch einer, der sich mit Anna Schneider ständig anlegt. Den Namen kannte ich. Christoph Giesers, der uns alle geblockt hat, der damals diese Ausladung von Gunnar Kaiser da gerechtfertigt hat. Ach, warte kurz, ich habe von ChatGPT 4 jetzt ein Zitat zu Freiheit und Pflicht. Soll ich vorlesen? Lies mal vor. Freiheit ist nicht die Willkür, beliebig zu handeln, sondern die Fähigkeit, vernünftig zu handeln. Dieses Zitat wird oft von Rudolf Virchow zugeschrieben, einem deutschen Arzt und Politiker. Es unterstreicht die Auffassung, dass die wahre Freiheit zugleich mit Verantwortung und der Pflicht nach Vernunft und Gemeinwohl zu handeln verbunden ist. Ah, das linkes Gewäsch in meinen Augen. Nämlich schon. Ja, dann haben wir den Herrn Lepple, das ist der mit den Listen. Liberaler Listenersteller. Wer ist denn der Originalersteller hier von dem Papier, von dem Text? Das ist nicht ganz klar, wahrscheinlich der Herr Lepple. Mhm. Okay. Bei dem habe ich es auch gefunden. Die Dame hatten wir auch schon mal, das war die sich mit den Papi-Masken auf dem CSD beschäftigt hat. Ist die doch erlaubt sein müssen. Ja. So die Gruppe. Professor Luther Doktor. Ja, und ich weiß auch nicht so ganz genau, wie erfolgreich das tatsächlich wird, was dabei ausgehen wird bei der ganzen Geschichte, weil halt ganz viele Leute, die sich an dem ganzen Kram stören, halt auch schon ausgetreten sind. Ne? Also. Und hier gab es in der Welt auch ein Interview mit Herrn Papke. Das war ja mal ein Vertrauter von Christian Lindner, der war ja auch mal Vorsitzender vom Landtag in Nordrhein-Westfalen und ja, hat da auch mal da verhindert, dass man so eine Ampelkoalition eingeht. Und ich lese dir nur mal einen Ausschnitt draus vor. Und es geht ja auch um die Mitgliederbefragung. Er sagt, der Weg zur Befragung wird über Monate Aufmerksamkeit auf die Frage lenken, ob die FDP aussteigen sollte. Das Nötige der Parteispitze, sich einer unbequemen Einsicht zu stellen. Das nötig, die Parteispitze sich einer unbequemen Einsicht zu stellen. Wenn die FDP als Mehrheitsbeschaffer grüner Politik so weitermacht, geht sie unter. Halten Sie eine Mehrheit pro Ausstieg für wahrscheinlich, fragt die Welt. Und er sagt, darüber kann man nur spekulieren, aber der Unmut in der FDP ist gigantisch. Die Partei erlebt eine krachende Wahlniederlage nach der anderen. Ja, da haben wir ja auch schon drüber berichtet, dass das ja nicht unbedingt so wirklich ankommt bei vielen Leuten. Nach der anderen, bei den Wahlen 2014 droht sich fortzusetzen. Viele Mitglieder wollen den Selbstzerstörungsmodus der Parteispitze nicht mehr hinnehmen. Welt sagt, bei Neuwahlen könnte ihre Partei an der 5%-Hürde scheitern. Papp gesagt, eine mutige FDP, die das Ampel-Elend beendet, wird wieder auf Sympathie bei den Wählern stoßen, denn die lehnen die Ampel ja zu über 70% ab. Und das ist jetzt die Stelle, wo ich mir halt nicht sicher bin, ob das wirklich so läuft. Also eigentlich eher nicht glaube, dass es so läuft. Ich glaube eher die Leute, na, was ich gerade gesagt habe, 2017 Flüchtlingspolitik versprochen, nicht gehalten. Dann Corona-Politik, Impfpflicht versprochen, nicht gehalten. Und jetzt eine Fool Me Twice, Shame on Me. Und aus meiner Sicht, also muss man jetzt entweder abliefern oder sich halt damit arrangieren, dass da jetzt das Vertrauen erstmal nachhaltig beschädigt ist und eigentlich diese ganzen Leute, die da jetzt aktuell das in irgendeiner Form tragen, den Kram erstmal ausgetauscht werden müssen, bevor man da wieder irgendwie sich an die Leute rantrauen kann, um den Wählern ein Angebot zu machen. Wenn die Grünen aus der Bundesregierung flögen, hätten wir eine Stimmung im Land wie nach dem Sieg der Fußball-WM. Viele wären der FDP dankbar. Ja, und ich glaube halt, dass die Grünen dann beim nächsten Mal mit der CDU halt regieren, weil die Grünen-Wähler, ich glaube, also das wird noch eine ganze Weile dauern, bis die Grünen wirklich abstürzen. Die haben einfach so eine Basis von Leuten, die gar nichts mehr reihen. Und Ja, also, also ja. die müssen sich über den Wiedereinzug auf jeden Fall keine Sorgen machen, egal was für eine Scheiße sie Wir bauen. müssen, dass die 10%, die doch Gewinner sind, das ist der aktuellen Probleme und so. Das glaube ich noch nicht mal. Aber Teilweise einfach Leute, jedenfalls, die meinen, dass es halt ins Tolle führt. ja. Aber sicherlich auch solche, die Gewinner davon sind, ja. Welche Freidemokraten können parteiintern für den Ausstieg streiten? Hab gesagt, vom Establishment erwarte ich nicht viel. Fast alle FDP-Funktionäre, die mit Politik ihr Geld verdienen, schauen in Nibelungentreue auf Christian Lindner. Der hat aus einer Partei starker Persönlichkeiten einen Lindner Wahlverein gemacht, den er nach Belieben steuert. Aber immerhin an der Bundestagsfraktion gibt es noch einige Mutige, die sich nicht einschüchtern lassen. Ja, das ist halt auch so ein bisschen die Frage, ob das wirklich so ist, weil im Endeffekt. Ja, gibt es ja alle möglichen Landesverbände, wie zum Beispiel Thüringen mit dem Herrn Kemmerich und so. Also sind jetzt nicht alle so auf seiner Linie, aber im Endeffekt, es gibt halt aktuell keinen, der sich wahrscheinlich diesen Kram antun will, ne? Weil so ein Parteichef da zu sein, das ist halt ein Fulltime-Job und noch ein bisschen mehr. Und Ja, ja. auch wie die anderen entscheiden, ob das Stimmvieh ist oder nicht, sozusagen. Das kann man ja nachgucken. Die anderen einfach alles mitentscheiden oder ja, teilweise eben auch anders entscheiden. Die Welt sagt, sie kennt Christian Lindner ja gut. Wäre der Ausstieg für ihn eine ernsthafte Option? Papp gesagt, ich fürchte nein. Intern gibt er Durchhalteparolen aus, als es würden wieder bessere Zeiten kommen, wenn man sich noch klarer von den Koalitionspartnern absetze in der Koalition. Er ist viel zu risikoscheu, um den Bruch zu wagen. Wenn die FDP dann bei der Bundestagswahl 2025 scheitert, macht er persönlich eben was anderes. Ja, das wird wahrscheinlich dann so laufen. Die FDP empfiehlt sich als die Partei in der Ampel, die stets das Schlimmste verhindert. Kann sie damit nichts gewinnen? Hab gesagt, nein, weil das, was sie nicht verhindert, schon schlimm genug ist. Ja, das ist wohl wahr. Die Ampel schadet Deutschland und verrät liberale Prinzipien. Ja, Welt. die haben auch erklärtermaßen damit nichts am Hut zu Ihre tun oder Parteifreunde so. argumentieren, es sei sehr liberal, wenn Menschen ab 14 Jahren ihren Geschlechtseintrag ändern können und dazu alle Freiheiten erhalten. Papp gesagt, solche Freiheiten darf man doch nur mündigen Menschen gewähren, nicht Kindern in der Erfindungsphase. Ne? Freiheit mit Verantwortung. Außerdem versteht sich die FDP als Partei der Aufklärung und Wissenschaft. Künftig will sie aber Geldstrafen von bis zu 10.000 Euro ermöglichen, wenn ein biologischer Mann in Frauenkleidern als Mann bezeichnet wird. Das ist ein Rückfall in die dogmatische Irrationalität des Mittelalters. Ja gut, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt, aber ja, dass sie es auf jeden Fall nicht haben will. Welt sagt, Freunde der Genderwissenschaft unterstützen diesen Kurs. Papke, ja genau, in Klammern lacht. Aber das ist nur ein Beispiel von vielen. Der Ausstieg aus der Atomkraft hat uns von einem Stromexporteur, ja und so weiter und so fort, kennen wir ja alles, die Geschichten. So viel dazu. Kommen wir nun zu Sankt Robert, dem Heiligen, wie er uns die aktuelle Lage in Deutschland erklärt auf dem Parteitag der Grünen. Oha. Ja, vielen Dank, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Der letzte Bundesparteitag, den wir hier in Karlsruhe hatten, er war der erste unserer Geschichte. Als Antipartei gegründet sind wir heute eine tragende Säule der demokratischen Kultur dieses Landes. Wir haben. Anfang und Ende, würde ich sagen, ne? Es ist so eine tragende Säule der Kultur des Landes. Wenn das Okay. damals einfach eine Partei war in Karlsruhe, ist das Der jetzt ist politischen einfach Kultur. vom Ende der Ja, der Partei, politischen glaube ich. Kultur. Aber auch der politischen Kultur, und der, wie man sich halt versteht. Ne? Wir, und uns geht hier nichts. Ja, habt das schön gemacht. Liegt halt daran, dass ihr halt ausreichend Wähler habt, die halt immer noch glauben, dass ihr der Messias selbst seid und dass ohne euch die Welt untergeht. Und alle möglichen Leute um euch herum und Medien und so haben es jahrelang gut verbreitet. Hegemonie, Hashtag. Alles andere sind Kapitalistenschweine, ungefähr. Deutschland verändert und Verantwortung übernommen und die Verantwortung hat uns verändert. Ja, könnt ihr hier nochmal direkt vergleichen mit dem Geschwurbel von den Progressiven in der FDP gerade. Da gibt es viele Übereinstimmungen. Wir prägen die Politik. Die Politik prägt uns. So deep. Alter! Das ist so deep. Alter. Egal, dann gibt es den Ton vor. fehlt noch so ein. Ich finde auch so eine Kirchen-Rockgruppe im Hintergrund mit Tamburin und akustischer Gitarre. Wir prägen die Politik und die Politik prägt uns. Diese Gegenseitigkeit, das ist Politik. Politik ist nicht das Runterbeten von hehren Lehren auf einem Blatt Papier flugs hingeschrieben, wie eine Gesellschaft doch am besten wäre, gut, solidarisch, gerecht und klimaneutral. Das sagt aber genau Grün. Das macht ihr doch ja. Seit 20 Jahren. Genau das. Das sagen die Leute, deren Argument ist, ja, Maya Göpel sagt. Die Leute sagen das. Dass das nicht das ist, was irgendwer hingeschrieben hat. Irgendwelche hochtrabenden How dare you Reden, die irgendwer aufgeschrieben hat. Denn dadurch ist sie es ja noch lange nicht. Politik ist aber auch nicht das Gegenteil. Die Kompasslosigkeit, die Faulheit und oft genug die Feigheit des Aussitzens. Das aber ja, ich finde das nicht gut, dass er so über die FDP spricht. Ja, was auch wieder so das Ding, ne? Ja, Politik ist ja das Allerwichtigste, ne? Also die Leute brauchen unbedingt die Grünen in ihrem Leben, um ihnen zu sagen, wie sie es führen müssen. Also ich wünsche mir den Xavier mit seiner Kettensäge an dem Parteitag. zu diesem, ja, ist doch nicht irgendwas aussitzen oder so und einfach mal passieren lassen. Also kann man es ja auch übersetzen. Einfach mal die Leute machen lassen. Nee, das ist verboten. Das geht gar nicht. Das ist ja so unpolitisch. Na, das mögen sie ja nicht. Dass die Leute wirklich mal was tun und dann gucken wir, was passiert und dann passen wir unser Verhalten an und dann machen wir die Sachen, die besser funktionieren. Nee. Wir müssen ja, das, was wir gerade gehört haben, dass es ja nicht die Sachen sind, die irgendwo stehen. Nee, es sind ja die Sachen, die irgendwo anders stehen und die unsere letzten Wahrheiten sind und wo wir ja schon alles wissen und einfach nur noch entscheiden müssen. Und dann kam Jesus zum Reichstag und er sah, dass die Pharisäer einen Graben um ihn ausgehoben. So kommt mir das vor. Also er ist auch wieder schwere Predigt, die er da abzieht. Ja, was muss er tun, um Luisa Neubauer den Predigtpreis streitig zu machen beim nächsten Mal? Ja, stimmt. Vielleicht will er den nächstes Jahr haben. Den hat ja jeder gern auf seinem Regal stehen. Sowas wie der deutsche Oscar wahrscheinlich. Ja. Politik ist das Übersetzen von erkannten Notwendigkeiten in gesellschaftliche Möglichkeiten. Ist der Bescheid. Das hat tatsächlich einen postmodernen Vibe. Also ernsthaft, das erinnert mich an postmodernistische Texte. Du tust halt ein paar Worthülsen rausdonnern, irgendein Depp im Publikum glaubt dann, du hast was Interessantes oder Kluges gesagt und tatsächlich hast du nur Sprechblasen abgesondert. Ja, und vor allen Dingen, dass man überhaupt gar nicht mal nachdenkt, was vielleicht in der Geschichte alles schon so für erkannte Notwendigkeiten waren, die absolute Katastrophen waren. Gerade in der deutschen Geschichte, was wir da nicht schon also alles erkannt haben an Notwendigkeiten. Ja, der Spruch ist so eine Art Einleitung von einem langen Kapitel, aber es kommt nichts dahinterher. Ne? Diese zu erweitern oder erst zu schaffen, darum geht es, um die Erweiterung von Möglichkeiten für die Menschen. Sagen die Leute, die Kernkraftwerke ausschalten und alle möglichen Technologien verbieten wollen. Heizungstechnik einschränken, ja, Verbrenner verbieten wollen. Und so, nach 43 Jahren und einer erstaunlichen Geschichte mit vielen Aufs und auch einigen Abs, aber im Kern einer Erfolgsgeschichte, findet dieser Parteitag in einer besonderen Zeit statt. Einer Zeit der Ungewissheit und Unsicherheit, einer gewendeten Zeit. Vieles, was wir für sicher gehalten haben, ist in den letzten Jahren erschüttert worden. Aber wir werden trotzdem nichts an unseren Dingen ändern. Und wenn wir es doch ändern, dann schreiben wir es einfach an die Scheune und dann war es schon immer so. Ja, sie haben es ja teilweise geändert, jetzt zum Beispiel die Reaktion auf den Krieg, aber Ja, ich weiß nicht, auch nicht genau, was er meint. Also, die hauen halt hauptsächlich viel Geld raus zu ihm. Was er meint ist, beschwert euch nicht über irgendwelche Dinge, die wir tun, das ist ja nur, weil wir die Notwendigkeiten erkannt haben. Er sagt eigentlich, die Partei hat immer recht. Ja. Hat immer recht. Das ist wahr, ja, weil sie die Notwendigkeiten da so gut erkennt. Ja, die hat da ein Auge für. Habe ich immer schon gesagt, die Partei hat ein Auge für Notwendigkeiten. Ja, Notwendigkeiten sind eben nicht Windräder oder so. Weiß nicht. In Europa, dass es einen Konsens gibt, dass die globale Erderwärmung eingedämmt werden muss. Dass Juden in Israel... Ja, und dann beginnt die Debatte, Robert. Die endet da nicht. Die beginnt dann erst. Und da gibt es Abwägungen. Da gibt es nicht nur, wir haben erkannt die Notwendigkeit, also handeln wir jetzt genauso, wie wir uns das vorstellen. Israel sicher sind, dass Amerika immer für unsere Sicherheit aufkommt, dass billiges Gas aus Russland uns dauerhaft einen Wettbewerbsvorteil sichert, dass Leistung und Fleiß garantierte Anerkennung und Aufstieg verheißen, dass wir das Land mit der besten Infrastruktur sind, der pünktlichsten Bahn, dem schnellsten Internet und dem besten Schulsystem. Na, ja, doch schon lange keiner mehr dran. Das ist doch Blödsinn. Garantierte Anerkennung. Bestes Schulsystem, beste Bahn, lächerlich. Ja. Das ist auch wieder so dieses Ding. Da kannst du dann halt irgendwelche Beispiele nehmen und dann wieder behaupten, ja, das System funktioniert nicht und wir brauchen Sozialismus. Herzlichen Glückwunsch. Diese gewendete Zeit werden wir nur bestehen, wenn wir uns auf die Welt einlassen, wie sie ist. Ja, aber genau das machen doch die Grünen wirklich komplett gar nicht. So Art, Hilfe! Nein, dumm! Uns auf die Welt einlassen, wie sie ist. Sagt jemand auf dem Grünen Parteitag. Ja, ist schon ein Hammer auf jeden Fall. Ja, die hören dann auf zu produzieren und gehen nicht pleite. Ja. Lassen wir uns drauf ein. Wir werden nur Antworten finden für das, was in Frage steht, wenn wir Fragen stellen. Wir werden nur Antworten finden, kriegen, wenn wir Fragen stellen. Ja, Sicherheit, Zukunft, ja. Und natürlich mit der Maus und dem Elefanten. Der Redenschreiber wollte eigentlich das gar nicht, wollte das schon rausstreichen, aber Habeck hat gesagt, pass ruhig drin. Und wenn wir uns nicht einmauern, in Gräben verschanzen, dieses... Sagen die Grünen. Die Grünen sagen, wir sollen uns nicht einmauern und uns in Gräben verschanzen. Die Grünen. Wir, das meint alle Demokraten. Alle Demokraten sind die Grünen. Wenn nicht die Grünen, ist es kein Demokrat. Demokratischen Parteien. Ich komme darauf zurück. Was wir jetzt erleben, ist kein Spiel. Und es verträgt keine Spielerei. Es ist ernst und es braucht Ernsthaftigkeit von allen. Ja, und das auch wieder von den TikTok-Tänzern. Von der Emilia Fester TikTok-Tänzer-Partei. Ach so, Ernsthaftigkeit. Ja, in der Tat. Kommt, klappt bestimmt gut. Deutschland ist stark. Und seine Menschen in all ihrer Vielfalt, die machen den Unterschied. Sie haben Deutschland zur drittgrößten Volkswirtschaft gemacht. Sie haben Deutschlands Wohlstand geschaffen. Lange bevor es die Grünen gab, ja. Und jetzt gibt es die Grünen und es ist alles in Gefahr. Hm, komisch. Und weil Wohlstand den Planeten kaputt macht, können die uns jetzt alle mal dreifach am Arsch legen. Lösung Grüne. Aber Deutschland spielt Grüne sind die Lösung für ein Problem, das überhaupt nicht existiert. Ja, und vor allem selber gemacht. Ja. Also. Es ist ja einfach so, dass die Grünen einfach nur aufhören sollten, das zu tun, was sie tun, und es dann bereits Deutschland besser gehen würde. Also es ist ja so, sie würgen Deutschland und schreien gleichzeitig, Hilfe, Hilfe, das Land kriegt keinen Sauerstoff. Was kann ich nur tun? Und drückt immer fest dazu. Und außenrum stehen Leute und denken sich so, ha, was mache ich da jetzt? Wenn ich da eingreife, dann werde ich als nächstes gewürgt. Also. Die Grünen sind diejenigen, die Leute, die uns zeigen, dass es einen gerütteten Anteil an Leuten gibt, die komische Sachen denken. So gesehen ist das wenigstens sichtbar auf die Art. Ne? Wir spüren ihn. Und noch immer kämpfen wir damit, dass Putin unsere Abhängigkeit von seinem Gas, eine Abhängigkeit, vor der wir immer gewarnt haben, nutzt. Ja, und vorangetrieben haben durch unseren Atomausstieg. Aber auch, genau, ja. Das war vielleicht nicht eure Idee, aber die SPD hat das ja mit euch zusammen gemacht, weil ihr gesagt habt, wir müssen unbedingt aus dem Atom raus. Um unsere uns wirtschaftlich in die Knie zu zwingen. Dass ihm das nicht gelungen ist, weil... Und das ist unsere Aufgabe, scheiß Putin, nimm uns nicht unsere Aufgabe weg. Wir getan haben, was zu tun war, ist das eine. Aber es ist noch nicht vorbei. Putin führt seinen Krieg gegen die Ukraine in unerbitterlicher Brutalität weiter. Jeden Tag verlieren Mütter ihre Söhne, jeder Tag zerreißt Leben. Wir werden unser gegebenes Wort halten und der Ukraine weiter zur Seite. Das ist auch diese Formulierung, verlieren Mütter ihre Söhne. Habe ich euch darauf geachtet, als ich mir das angehört habe. Das ist die einzige Grünen-Parteitag-Formulierung, ne? Du kannst nicht sagen, werden Männer umgebracht oder so. Oder verlieren die Söhne der Ukraine ihr Leben oder so. Nee, du musst sagen, die Mütter, die leiden da. Mütter am meisten betroffen. Aber könnte man nicht sagen, Eltern der Personen oder der Militärenden oder so, damit das noch inklusiver wird? Man zieht nicht die Ukraine mittlerweile Männer bis 60 ein. Ich meine, die haben vielleicht keine Mutter mehr oder so. Weiter stehen die im Kampf um Freiheit. Mit Waffen, mit Geld, mit Wiederaufbau. Ja, Geld ins Ausland. Das hat die Hasselmann auch gesagt. Irgendwie hat sie nach Investitionen gefragt. Oder hat sie gesagt, ja, wir müssen hier das mit den Flüchtlingen und der Integration. Also, da hat vor allen Dingen gesagt, der Staat muss den Kommunen besser helfen bei der Integration von Leuten. Das ist eine Investitionsvorstellung. Da wäre ich von alleine nicht drauf gekommen. Aber auch Deutschland steht unter Druck. Viele Voraussetzungen von politischen Annahmen der letzten Jahre gelten nicht mehr. Klimaneutralität. Ja, weil ihr... Ich weiß nicht, was er jetzt genau meint, aber die haben doch gerade auch viele Sachen, die man bisher beim Staat irgendwie mit wo man drauf bauen konnte, eingerissen. Ja, Annahme, dass sie dass da so eine Kreditpreisbremse existiert. Kreditbremse. Wie heißt das doofe Ding jetzt hier? Schuldenbremse. Schuldenbremse existiert. Ja, ist mir auch übergangen. Oder, ne? Ja, auch nicht haben wollen. Ja, die will man ja auch, da redet man ja auch seit Jahren schon gegen an. Die tun ja jetzt auch so, als wäre ihnen das jetzt gerade erst eingefallen, dass man diese Schuldenbremse nicht mag, weil ja so viele Krisen jetzt aktuell sind. Aber das sagen die doch auch schon immer. Also seitdem es die Schuldenbremse gibt, regen sie sich doch schon drüber auf, dass man nicht noch mehr Geld umverteilen kann, indem man einfach mehr Schulden macht. Zu einem umkämpften Wettbewerb geworden. USA und China führen ihn mit großer Entschlossenheit und mit sehr viel Geld. Das Gleiche gilt für künstliche Intelligenz oder die Schürfrechte an Rohstoffen. Und Europa und Deutschland, wir müssen uns behaupten. Zu lange ist die Frage weggewischt worden, ob Deutschland, ob Europa genug für diese Selbstbehauptung tut. Tja, das hat aber nichts mit euch als Partei zu tun. Das Einzige, was ihr da machen könnt, ist nicht die Sachen verbieten, die die Leute da machen. Das ist das Einzige, was ihr könnt. Aber das ist wieder so, ja, guck mal hier, China und Amerika, wir müssen auch Geld ausgeben von anderen Leuten oder was wir neu schöpfen. Weil guck mal, China und Amerika, die haben auch Erfolge, künstliche Intelligenz und so. Lass mal das Geld anderer Leute ausgeben. Das hat doch überhaupt nichts damit zu tun. Und jetzt ist die plötzlich da. Jetzt, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, gesprochen hier in Karlsruhe, jetzt ist die Frage scharf gestellt, wie und auch ob Deutschland diese Selbstbehauptung schafft. Und dass der Sinn der Transformation nicht ein einseitiges Nischenthema ist, sondern die Erneuerung des Wohlstandes und die Erhaltung oder genauer gesagt die Erlangung von politischer Souveränität. Friedrich. Die Erlangung von politischer Souveränität. Ist ja auf einmal Reichsbürger oder was? Ja, ist ja auch voll wichtig so. Scheiße. Momentan. Man kann nicht irgendwie soziale Probleme deswegen, weil die Kohle raushauen oder so. Ist ganz wichtig mit der Souveränität. Keine Ahnung, was er da meint. Ich glaube, er meint die energetische Unabhängigkeit von Russland. Er meint ja, mit jedem Akku, für den wir in China die Umwelt ruinieren, wird Deutschland unabhängiger. Ich März verlockte, Für dich, Merz, frohlockte nach dem Urteil, Zitat, Transformation findet jetzt nur noch durch Technologie statt. Oh, verboten. Das findet durch Politik statt, hallo? Ja, und dann kommt es entsprechend raus. Das mag ein feines Leitprinzip sein in einer theoretischen Welt. In der theoretischen Welt, da passieren Dinge ohne die Politik, ohne superschlau hier Mr. Kinderbuchautor. Ne? Vor allem in der theoretischen Welt, da wo die Klimamodelle leben und die Projektionen und die ganzen Sachen, ne? Wegen der wir unseren Lebensstandard aufgeben sollen. Das ist nicht die theoretische und die Algorithmen. Welt, Robert. Im Gegenteil, in der wahren Welt entsteht eben häufig sowas, überraschend ist, dass die Politik erstmal überlegen muss, wie sie damit umgeht. Autonomes Autofahren. Ja, und vor allem bei der Politik, das darf man nie vergessen. Die meisten Wirtschaftsbooms in der Geschichte der Menschheit haben immer dann stattgefunden, wenn die Politik in der Krise war, gar nichts getan hat oder saufen war und feiern gegangen ist und keine Gesetze gemacht hat. Dann hatte man die meiste wirtschaftliche Aktivität und es ist vorangegangen mit dem Land oder der Region. So. Nur, dass man das sich vor Augen hält. Das hat mit Zuverlässigkeit von Gesetzgebung zu tun. Ne? Die man ja, genau. Planungssicherheit, dass nicht neue Regeln dazukommen. Es ist nicht wichtig, was die Politik plant, sondern es ist wichtig, was die Leute planen oder was sie planen können eben. Ne? Ja, genau. Aber wir müssen auf die Welt blicken, wie sie ist. Wird Deutschland nach... Grüner Parteitag. Wir müssen auf die Welt gucken, wie sie ist. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel mal über Geld zu reden, konkret. Aber das macht der Robert bestimmt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Durch die Bank weg machen die das nicht. Die gucken noch nirgends, wie die Welt ist. Ja. Man könnte auch auf die Folgen einer ungesteuerten... Zahlen reden kann man sich nur blamieren, wenn man etwas falsch rechnet oder so. Wahrscheinlich ist das die Denke. Man könnte realistisch auf die Auswirkungen einer ungesteuerten und ungebremsten Einwanderung in die Sozialsysteme sprechen. Oder mal da drauf gucken, wenigstens, Robert, wenn man die Welt wirklich betrachten wollte. Aber das tut ihr nicht. Ihr guckt da einfach dran vorbei und sagt, diese 50 Milliarden im Jahr müssen wir uns leisten, sonst sind wir keine Menschen. Ja, oder auf die anstrengen für. Oder auf die Atomkraftwerke, die wir in Deutschland haben, die prima gelaufen sind und lauter solche Dinge. Nach theoretischen Welten aufstellen will, bewirkt nur das eine, dass die Erneuerung stattfinden wird. Aber nicht hier, nicht in Europa und nicht in Deutschland. Ja, lass es drauf ankommen, Robert. Dann zieh doch dahin, wo die dann stattfindet. Ja, stimmt doch nicht. Wir sehen doch gerade, dass was vernünftig ist, wird das dann auch passieren. Ne? Wir sehen doch gerade, dass Siemens überlegt, sich da komplett aus der Windradsparte zurückzuziehen. Weil es offensichtlich eben nicht so funktioniert, wie Robert und seine Freunde sich das vorgestellt haben. Guck mal, die sehen, wie gut in Deutschland alles läuft mit den Windrädern und dann bestellen die, als gäbe es keinen Morgen. Jeder wird die haben wollen, ja. Das ist für die Leute, die sich so drüber aufregen, über irgendwelche kapitalistische Behauptungsgeschichte, wo sie dir irgendwie drei magische Bohnen verkaufen oder so. Aber das ist wortwörtlich auch Projektion einfach von denen, weil, ja, das ist ja das, was sie die ganze Zeit machen. Das ist immer so, ja, hier, willst du nicht nochmal das, was irgendwie, du hast zwar eine Wirtschaft oder so schon in der Hand, aber hier guck mal die Box mit den Fragezeichen, da ist ja nicht der Zong drin, ganz bestimmt nicht. Willst du nicht lieber die haben? Also. Es ist schlicht falsch, sich den abstrakten Prinzipien zu verbeißen, blind für die Welt, wie sie ist. Diversity, Equity, Inclusion. Es ist falsch, sich da zu verbeißen, blind für die Welt, wie sie ist. Blind für die Welt, wie sie ist. Das ist ja ganz rar. Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Die Augen nur offen für das, was man gerne hätte. Das ist realitätsuntauglich. Das gefährdet Wohlstand und Arbeit. Und am Ende die Aufgabe unserer politischen Generation, an der wir alle gemessen werden, nämlich der Einbremsung der globalen Erderwärmung, dem Klimaschutz, ist gefährdet, die Kampfkraft dieser Republik. Das ist ja einfach falsche Kriterien. Interessiert uns ein Scheiß, was mit den Leuten ist. Die Kampfkraft. Das Klima ist das Kriterium Nummer eins, um am Ende in die Geschichtsbücher einzugehen oder so. Die Kampfkraft dieser Republik, hat er gerade gemeint. Ja, es gefährdet die Kampfkraft dieser Republik. Unser Kriegsminister, aber. Ja, Wirtschaftskrieg oder was? Ja, Kraft. Aber ja auch die ganze Zeit irgendwie gegen Russland schwärmen. Ja, argumentieren will ich gar nicht sagen. Er hat irgendwie von böse geredet und müssen Putin schlagen und so weiter. Ja, das stimmt alles. Das ist alles was, wo ich ihm recht gebe. Das ist ja nicht verkehrt, aber ja, die Lehren, die. Ja, die Rhetorik war aber nicht angemessen, wenn du dich erinnern kannst. Also, fand ich jedenfalls. Keine richtige Politik und Deutschland ist keine Insel. Die Herausforderungen, sie sind keine abstrakte Zukunft. Sie definieren unsere Gegenwart, nicht irgendwann, sondern jetzt. Ja, wisst ihr Bescheid. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Jetzt wird der Wettbewerb um Klimatechnologien geführt. Jetzt steht unsere Gesellschaft unter Druck. Jetzt wird die liberale Demokratie verteidigt. Alles nur Rhetorik bei euch. Wettbewerb, liberale Demokratie, alles nur Worte, die ihr aufschreibt und um die dazu bringen. Irgendwelche Sachen, die ihr tut, die irgendwas damit zu tun hat, mit Wettbewerb und liberaler Demokratie. Ja, nee, ja, nee, Wettbewerb ist schlecht, weil wir müssen ja die Klimakrise, deswegen geht das ja nicht und das funktioniert ja sowieso nicht, weil da gehen ja Firmen pleite und das können wir uns ja nicht erlauben, das ist ja total sozial kalt und deswegen müssen wir den Leuten das Geld anderer Leute geben, die es eh nicht verdient haben. Und dann läuft das ja, schon ja. Und dann kann auch alles viel zu teuer werden, weil das ist ja egal. Die Leute, die das alles verschuldet haben, die bezahlen das dann einfach und das funktioniert dann schon. Standbild 1a. Andere Länder kümmern sich. Und wir sollen uns nicht kümmern? Nee, kümmert euch bitte nicht. Nein, danke. Wir sollen sagen, das erledigt sich alles von allein. Wir sollen sagen, wir lassen die Menschen allein, die Unternehmen. Leute, wir sind... Die Unternehmen. Ja, die hören da einfach auf zu produzieren. Aber die werden doch nicht allein gelassen. Nein, nein. Wir sind doch nicht mehr in der GroKo. Die Zeit der GroKo ist vorbei. Das tun wir nicht. Schauen wir uns um im eigenen Land. Die Industrie, sie sind längst auf dem Weg. Die Betriebe haben Geschäftsmodelle für klimaneutrale Produktion entwickelt. Die Verträge sind unterschriftsreif. Stahlarbeiter gehen auf die Straße, weil sie wissen... Ja, das ist das Ding. Ne? Das ist alles, das läuft alles super. Wir müssen nur entscheiden. Das ist alles klasse so. Geht zwar jetzt den Bach runter, aber wir leben hier in der Realität. Also unterschreibt doch endlich mal die Scheißverträge. Wir brauchen ein gutes Verträge unterschreiben Gesetz, damit. Oh, alter Schwede, ey. Weil wir müssen Leute jetzt hier im Glück zwingen. Die sind ja so blöd. Die merken ja gar nicht, dass das eigentlich alles super läuft, obwohl es total scheiße läuft. Und je mehr wir von dem Kram machen, desto beschissener läuft es. Aber du unterschreibst die Scheißverträge. Ich bin Robert, dein Wirtschaftsminister. Wissen, dass nur die Veränderung ihnen Zukunft geben wird. Sie tragen T-Shirts, auf denen steht, Stillstand hat noch nie etwas bewirkt. Was für ein Motto von den Gewerkschaften. Die Betriebe. Ja, und mit diesen T-Shirts werden sie Geld verdienen, wenn ihre Firmen schon lange pleite geworden sind, oder was? Also. Oh Gott. Chefs sagen, wir wollen hier bleiben. Wir tragen Verantwortung für unsere Leute. Wir wollen das hier stemmen. Gelebter Standortpatriotismus ist das. Die Leute sanieren ihre Häuser, sie steigen vom Verbrenner um auf E-Mobile und sie nutzen das Deutschlandticket und fahren Bahn. Aber dann ja, wegen eurer tollen Freiheit. Ja, er hat gerade noch gerufen, da muss die Bahn auch fahren. Ja, ich freue mich schon auf das grüne Grundrecht auf fahrende Bahngesetz. Kommt bestimmt. Gute Bahn im Sitz. Und deshalb kämpfe ich so, dass wir die Mittel dafür sicher und bereitstellen. Es sind Mittel für die Erneuerung Deutschlands. Es sind Mittel für die Menschen. Es sind Mittel gegen die Unsicherheit und am Ende gegen den Robert, wo sind denn die Mittel her? Sind die verfassungsgemäß erzeugt, die Mittel? Ja, Kredite, wieso sind Kredite gegen die Unsicherheit? Es steht für die Sicherheit, dass mehr Geld rausgehauen wird, das ist ja alles. Ja, wir sind dabei, Lösungen zu finden. Wir stehen in Regierungsverantwortung und haben einen Job zu machen und wir machen den Job. mit der praktischen Vernunft, die geboten ist und im Rahmen. Ja, Lösung finden, Antworten haben, wir machen den Job, die praktische Vernunft, die Realität. Wiesel, Wiesel, Wiesel, Wiesel, Wiesel. Ja. Der jetzt gerade gilt. Aber jetzt, wo die Schuldenbremse erstmals gerichtlich ausbuchstabiert ist, jetzt steht plötzlich und endlich die Frage im Raum, ob Regeln aus einer Zeit, die gemacht wurden, als Klimaschutz nicht ernst genommen wurde, Kriege der Vergangenheit angehörten, China unsere billige Werkbank waren, ob diese Regeln heute hier noch so gelten können. Und ich denke, nein! Ja, auf die Frage, was sind diese Regeln, von denen du da sprichst? Ja. Mit der Schuldenbremse, wie sie ist, haben wir uns freiwillig die Hände auf den Rücken gefesselt. Und wir haben uns freiwillig die Hände auf den Rücken gefesselt, um nicht das ganze Geld auszugeben, auch noch das von den früheren Leuten, den ganzen Wohlstand zu ruinieren, indem wir alles mit Inflation verpuffen lassen, was sich die Leute über Generationen aufgebaut haben. Wie blöd Schulden waren wir, aber jetzt ist die neue Zeit hier, das wussten wir alles gar nicht. Jetzt können wir auf den vollen Sozialismus schalten hier mal endlich, damit wir hier wieder nach vorne kommen, hallo? Wir ziehen in einen Boxkampf. So wollen wir den gewinnen, die anderen wickeln sich Hufeisen in die Handschuhe und wir haben doch nicht einmal die Arme frei. Es wird doch klar sein, wie das ausgeht. Die anderen wickeln sich Hufeisen in die Handschuhe. Dann wickel dir doch auch Hufeisen in die Handschuhe oder hast du keine? Nee, er hat nämlich keine, weil das geht nämlich um Geld wahrscheinlich oder was er da meint. Also ne, gewisse Potenziale haben Grüne eben nicht. So ist es doch. Groß Geld oder so. Ja, alles von nämlich den Firmen, wo die angestellt sind, der Durchschnittsgrüne. Ja, ab. Also er will, das was er da gerade tut, ist, er beschwert sich darüber, dass er nicht alles wegschmeißen kann für die drei magischen Bohnen. Das ist das, worüber er sich da beschwert. Wir haben uns die Hände gebunden, dass wir nicht unendlich neu verschulden können, weil diese Leute alle der Meinung sind, dass das ja alles geht ohne weiteres. Einfach hier, puff, das Geld werde so. So, jetzt sind da alles nur irgendwelche Zahlen, die irgendwo dran stehen. Solange wie keiner hinguckt, ist doch alles gut. Aber wir sind ja die Leute, die auf der Realität hier sind. Nicht mit diesen theoretischen Bedenken. Also. Ja, es gibt aber auch einen Überhang bei den Leuten pro Schuldenbremse. Also ist nicht so unbeliebt, dass die Instrumente. Dieses Land steht also vor einer Frage. Dieses Land steht vor einer Frage. Will es diesen Kampf nicht verlieren oder will es ihn gewinnen? Und zu viele Leute wollen einfach gerade nur nicht verlieren. Wir nicht, ich nicht. Nicht verlieren wollen. Ängstlichkeit, das kann nicht und wird nicht unser Motto sein. Mut. Du bist ein Siegertyp. Genau. Wir brauchen Mut dafür, das ganze Geld auszugeben. Genau. Oh Mann. Risikobereitschaft, handeln. Nur das führt dazu, dass wir gewinnen können. Klar, und über Corona. Mut, Risikobereitschaft. Ja, wir wissen ja alles. Wir leben in der Realität. Mut, Risikobereitschaft. Seit der Gründung hier in Karlsruhe und erst recht, seit wir in der Bundesregierung sind. Man, das ist eine Schuldenbremse, auch das übertriebene Risikobereitschaft, was mal angedämpft wird. Ich bin für die Schuldenbremse. Natürlich dürfen wir nicht mit Konsumausgaben aasen. So wie die Schuldenregeln vor 12 Jahren konstruiert wurden, passen sie nicht mehr in diese gewendete Zeit, in eine Zeit der Polykrisen. Eine unveränderte Schuldenregel, sie verhindert Investitionen und sie verhindert Klimaschutz. Sie schwächt die deutsche Wirtschaft in Zeiten der Not. Sie verengt Zukunft und Krisenresilienz auf Jährlichkeit und Jährigkeit. Und es ja, wir können nicht alles jetzt rausschmeißen und sagen, ach, das kommt schon irgendwann wieder rein. Wenn wir einfach nur genug Menschen hier im Land haben, die Steuern bezahlen, dann wird das alles wieder reinkommen. Ja, du kommst ja durch eine 2% Inflation wieder rein. Ne? Du hast dann 0,35 Kredit und 2% ist Inflation. So gesehen machst du natürlich schon auf Dauer den Haushalt damit ein bisschen eng, aber man kann es ja dann auf 1,5% erhöhen oder so. Nur so viel Spielraum ist es dann auch nicht. Ja, was da ja halt auch noch immer dahinter steckt, das meine ich ja gerade schon, ist ja dieses Ding, dass sie einfach sagen so, ja, ach, wir schmeißen das Geld jetzt halt raus, aber in Zukunft haben wir immer mehr. Wir haben ja immer mehr von Menschen und so. Und das ist ja auch das, was sie, wo sie da immer von ausgehen, wo sie sich jetzt auch langsam ja mal abfinden müssten, dass das so nicht funktioniert. Allerdings. Und die haben ja unendlich viel Zeit, dann diese ganzen Schulden alle wieder zu bezahlen. Das ist doch prima. Ist doch, wo ist das Problem? Das müssen wir doch dann nicht bremsen hier irgendwie oder so. Na, man kommt überhaupt nicht auf die Idee, dass man diesen ganzen Kram, den man sich da leistet, mit irgendwelchen Hassmeldestellen oder so, dass man das einfach bleiben lässt, dass man halt sagt, wir haben das Geld jetzt halt einfach nicht dafür. Dann wird der Hass jetzt halt nicht gemeldet oder sind in der Vergangenheit auch nicht umgebracht. Nee, in Zukunft wird uns das ja alles umbringen, weil die AfD existiert ja und die hat ja vor 10 Jahren noch nicht existiert. Oh, Moment, doch, aber ja. Oh Mann, ey. Es macht keinen Sinn, Investitionen, die in Jahren erst ihre Wirksamkeit entfalten, Infrastruktur, die für unsere Enkel gebaut wird und die 40, 50 Jahre dort stehen würden und all die Anstrengungen für Klimaneutralität im Jahr 2045 im Jahr... Ja, deine scheiß Windräder werden in 30 Jahren da nicht mehr stehen. Die sind da schon Müll und Abfall. 23 abrechnen zu wollen. Was für ein verkürzter Begriff von Zeit. Die Schuldenregeln sind... Die Realitätspartei erzählt hier was davon, dass wir einen neuen Zeitbegriff brauchen. Ja, Modern Monetary Theory oder wie es heißt, ne? Also man kann alles mit Schulden weginstitutionieren oder so. Merkwürdige Theorie. Die Schuldenregeln sind starr. Die Schuldenregeln sind starr. Wir brauchen sie aber zäh und ausdauernd und wach. Wach für den entscheidenden Unterschied zwischen Zukunftsinvestitionen und Gegenwartausgaben. Wach. Ist das nicht schön Rhetorik? Rhetorik, Rhetorik, Rhetorik. Die Schulden müssen wach sein, Leute. Woke Schulden für Deutschland. Woke Schulden? Wie erkennt man die dann? Ist es dann so Zentralgeld, Zentralbankgeld, was dann Geld an den bunten Scheinen. Ja, so irgendwie. Also. Wach, indem wir sie um eine Investitionsregel ergänzen. Eine grün-goldene Investitionsregel. Eine goldene Kugel. Das ist dann Nicht, dass wir grün, seine grünen Geschäfte vergolden wollten. Also das, was bisher schon passiert. Da habt ihr es. Es dürfen keine Schulden gemacht werden, es sei denn, es ist für grüne Ideen. Schreibt mir das mal ins Grundgesetz. Die Partei hat immer recht. Wäre eine gute Formulierung, oder? Jetzt müssen dann stehen die Grünen dann immer recht. Schuldenbremse, das wäre nicht ihre Schwächung, wie wir jetzt sehen nach den Debatten und den Folgen des Urteils. Es wäre ihre Stärkung. Und jedenfalls müssen wir jedenfalls reden. Ja, also die Schuldenbremse ändern, sodass die Grünen das machen können, was sie wollen, weil sie ja die Notwendigkeiten erkannt haben, wie wir gerade gelernt haben. Bedeutet nicht, dass wir irgendwie unsere Ideen von der Verfassung ins Klo schmeißen und uns die drei magischen Bohnen kaufen, sondern das bedeutet eigentlich nur, dass wir das alles stärken. Müssen wir darüber nachdenken? Natürlich, selbstverständlich stehe ich zu unserem Koalitionsvertrag, aber das entbindet uns ja nicht von der Aufgabe, nachzudenken, unsere Regeln zu überdenken, wenn sie nicht mehr zu der Welt passen, wie sie ist. Denn, und ich komme zum Anfang. Ja, das chinesische Zeichen für Krise ist das gleiche wie tu, was die Grünen wollen. Zurück. Wir werden nur Antworten finden auf das, was in Frage steht, wenn wir Fragen stellen. Wenn wir uns nicht einmauern, in Gräben verschanzen. Ich habe ein paar Vorschläge für Fragen, die ihr euch stellen sollt. Warum? Wissen wir es überhaupt wirklich? Ist das überhaupt so, wie wir das glauben? Das sind mal ein paar Fragen zum Stellen. Denn, und ich komme zum Anfang zurück, Politik ist nicht das Runterbeten von reinen Lernen. Politik ist das sagen die Grünen. Übersetzen von erkannten Notwendigkeiten in gesellschaftliche Möglichkeiten. Und in dieser Zeit doch mehr denn je. Jetzt erweitern wir unsere Möglichkeiten. Durch mehr Schulden. Ich bin unser Geld, ey. Boden. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich habe in den letzten Monaten oft gelesen, die Grünen müssen in der Realität ankommen. Ich kann es nicht mehr hören. Und ja, ganz furchtbar, ne? Es hat noch nie jemand über irgendeine Partei in Deutschland so was Schlimmes gesagt wie das. Nichts, nichts könnte falscher sein. Nichts, nichts könnte richtiger sein. Die Veränderungen sind Realität. Die Herausforderungen sind Realität. Corona, die Kriege, die Klimakrise, die Rückkehr der Geoökonomie, hohe Die Frage, ob das, was ihr wollt, überhaupt geeignet ist, ob nicht andere Dinge besser wären, aber nein, ihr sagt ja einfach nur, aber das ist die Idee, die wir haben und das ist die einzig wahre, nur so wird die Gesellschaft gerettet. Hallo, gebt uns euer ganzes Geld. Migrationszahlen. Wir haben diese Realität voll angenommen und wir stellen uns ihr. Es waren die anderen, die sie verweigert haben. Die Realitätsverweigerung der GroKo hat Deutschland in diese Lage gebracht. Realitätsblind gegenüber Putin, realitätsblind gegenüber China, realitätsblind gegenüber der Klimakrise. Immer nur leere Phrasen und Gesetze ohne Konsequenzen. Ja, wer hasst sie nicht auch? Die Gesetze ohne Konsequenzen. Lass mal ein paar Gesetze mit Konsequenzen machen. Gutes Konsequenzgesetz. Und jetzt soll ausgerechnet die GroKo der neue Klassenschlager sein? Kein Zurück. Kein Zurück zu dieser Realitätsverweigerung, zur Realitätsblindheit, zu der Einschläferungspolitik. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, dieser Parteitag. So, er geht von der GroKo aus bei einer Neuwahl, ja? Auch ungefähr die Mitte der Legislatur. Und er findet in einer entscheidenden Phase in der Geschichte unserer Partei statt. Er wird mit darüber entscheiden, ob sich in Zukunft Mehrheiten gegen uns finden oder ob wir die Mehrheiten organisieren und prägen. Und Letzteres ist unsere Aufgabe, unsere Pflicht und ich denke unsere Schuldigkeit. Für Letzteres sind wir hier in einer Halle wie dieser in Karlsruhe gegründet worden, um in dem Ring zu kämpfen und nicht am Rand zu stehen und Programme hochzuhalten. Die Wirklichkeit, sie wird sich verändern, immer, das tut sie. Aber es macht einen Unterschied, ich würde sagen, es macht den Unterschied, ob sie das tut, mit oder ohne uns. Dieser Unterschied ist für eine politische Partei konkret. Und wir werden in dieser Tage wieder und wieder abstimmen. Auch, und ich greife vor, auch bei der Fluchtdebatte. Man kann, und es wird eine schwierige Debatte werden, man kann das Schließen der Lücken bei Abschiebung richtig oder falsch finden. Aber klar ist, dass es die Verbesserung für die Menschen, die hier sind, durch den Arbeitszugang nur gibt, weil wir ihn erkämpft haben. Und klar ist auch, sie werden nicht kommen, wenn sich Mehrheiten gegen uns bilden. Längst stellen wir Bürgermeister, Landräte, Ministerinnen führen Regierung. Wir wissen, welche Sorgen und Ängste wachsen, welche Konflikte entstehen, wenn Turnhallen für Geflüchtete genutzt werden und der Sport ausfällt, wenn Sozialarbeit. Ja, genau. Wir wissen, welche Konflikte da entstehen und unsere Antwort ist dann immer, halt's Maul, ihr Nazis. Ja, erzähl mal deine Lösung, aber ehrlich. Ja. Weiter sich zerreißen. Wir sehen, dass der Zusammenhalt strapaziert ist. Und wir wissen, dass wir auch hier eine Verantwortung tragen und deshalb auch schwierige Entscheidungen treffen müssen. Wir müssen sie auch treffen, um die Akzeptanz für das Asylsystem insgesamt zu schützen und zu verteidigen. Das ja, da muss man dann auch mal als Politiker irgendwie handeln oder auch empfänglich dafür sein, was die Mehrheit der Deutschen und auch der Hinzugezogenen dazu denkt. So irgendwie, ich, keine Ahnung, so, ich meine, man kann das ja ruhig sagen, aber wenn man halt so gar nicht erkennen lässt, dass man irgendwie was in die Richtung macht, wirkt es halt eher so wie bei einem Missbrauchsopfer, was erzählt bekommt, dass sich das ja schon ändert mit dem Missbrauch und es einfach so weitergeht. Also, nein, danke. Recht ist Kern und DNA des Schutzversprechens dieses Landes. Es erweitert das Recht um ein weiteres Schutzversprechen der Flucht vor Krieg. Diese Errungenschaft. Ja, ist aber kein Versprechen an die ganze Welt, ist eigentlich nur ein Versprechen an unsere Nachbarstaaten. Und so steht es auch im Grundgesetz drin. Das Grundgesetz, was ihr ja sonst so liebt, wenn es um Artikel 20a geht, wo ihr dann euch dann irgendwo festleben könnt oder so. Und dann sagen können, jetzt muss es aber so laufen, wie wir das wollen, weil das steht ja hier. Aber das wird ja dann auch immer so ausgelegt, wie es einem gerade passt. Errungenschaften will ich, müssen wir verteidigen. Und auch das ist eine Aufgabe, die den Unterschied macht. Den Unterschied in der Wirklichkeit, den Unterschied, den wir machen und immer machen werden. Diese gewendete Zeit, sie hat auch die politische Landkarte verändert, gewendet. Was ist das Zeichen unserer Zeit und was erleben wir gerade? Nun, bedrohte Sicherheit, fehlender Halt, das Ausfransen der Demokratie zum rechten Populismus hin. Auf einen Nenner gebracht, wir erleben eine Krise des Konservatismus. Tja, und da habe ich mich dann an meinem Getränk verschluckt, als ich das erste Mal gehört habe, weil wir haben irgendwelche Leute auf den Straßen, die diesen ganzen progressiven Krempel gefressen haben und jetzt mit der Hamas sympathisieren. Und der Typ stellt sich auf seinen Parteitag hin von der gleichen Bewegung und seine Einschätzung von der Lage, die wir aktuell haben, ist, wir haben eine Krise des Konservatismus. Das ist seine Einschätzung. Das ist schon heftig. Also da stimme ich dir vollkommen zu. Der ganze zu. Intersektionale also. Scheißdreck ist euch in der Fresse explodiert. Aber natürlich schweigt ihr da jetzt nur drüber und sprecht das mit keinem Wort an. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Nur so ein bisschen ein allgemeines, ja, wir dachten ja mal, Israel wäre sicher. Aber jetzt haben wir ja gemerkt, ist ja gar nicht so sicher. Oder auch wieder Leute, die dann denken, hey, based, sich das dann auch einfach denken können. Ne, also es ist jetzt nicht so, dass er sich da jetzt hinstellt und sagt, ja, der ganze intersektionale Kram war ein Fehler und wir sollten das jetzt bleiben lassen, weil wir ja in der Realität angekommen sind und jetzt merken, dass sich die Zeiten geändert haben. Das wäre ja mal konkret wirklich zu dem, was er da jetzt erzählt. Das wäre ja stringent in dieser Rede eigentlich gewesen, darauf einzugehen. Aber nee, da muss man sich schon die Türchen offen halten, ne? Damit dann auch diese Leute noch weiterhin denken, ja, die Grünen, die sind ja meine Partei, so. Und für die Gerechtigkeit und so, diese verdammten Juden da aus Israel rauskriegen. Hahaha. Also, na, da legt man sich wieder mit keinem an. Das ist meines Erachtens nach das größte Problem, was wir jetzt aktuell hier haben. Das ist das Ding, wo wir jetzt eigentlich die ganzen Illusionen, die man sich gemacht hat, jetzt eigentlich da runtercrashen. Der ganze intersektionale Gender-Quatsch, wo auch etliche Leute vorgewarnt haben. Und ihr wollt es nicht hören. Und jetzt habt ihr es mal erlebt. Aber nee, was fällt euch dazu ein? Friedrich Merz sagt irgendwelche Sachen und dann haben die Leute das Gefühl, dass sie hier nicht willkommen sind und das ist schlecht, weil die Zukunft ist die Zukunft und wir leben in der Realität und ich will kämpfen und ich will mir nicht die Hände unter dem Rücken zusammenbinden und bla bla bla. Ich bin der kleine Kinderbuch-Robert. Also ohne Spaß, Krisiskonservativismus. Fälscher kann man überhaupt nicht liegen, ey. Ja. Ja, und wenn der Konservativismus in der Krise ist, dann ist er in der Krise, dass er euren Bullshit die ganze Zeit glaubt. Dass er diesen ganzen grünen Hegemonie-Scheißdreck sich gedacht mitträgt, hat, dass man sich da anbiedern kann. Infiziert ist. Ja. Weil die Krise des Konservatismus, wenn die denn da ist, dann ist ja die Krise besteht ja dann nur darin, dass man das mitgemacht hat, was deren Lager vorgeschlagen hat. Ja, eben, dieses Jahr ist es Gerechtigkeit, Merkel macht die Grenzen auf, dein Herz ist groß, wir haben eine Schuld und bla bla. Das ist die Krise des Konservativismus, ja. Dass man grüne Politik gemacht hat, das ist das Einzige, was daran Krise ist. Es sind die konservativen Meinungen, Begriffe und Gefühle, die unter Druck stehen. Während da muss man nichts zu sagen. Er schaufelt sich sein Grab hier. In vielen unionsgeführten Regierungen auf Landesebene vernünftige Politik gemacht wird. Die Union im Bundestag unter dem Vorsitz von Friedrich Merz ist nicht. Das meint jetzt wahrscheinlich Hendrik Wüst oder wen meint er damit? Ein paar Meldestellen und so. In der Lage, in der Realität anzukommen und tragfähige Vorschläge zu machen. Immer wenn er was sagt, was mit der Realität was zu tun hat, stellt ihr euch hin und sagt, oh mein Gott, du Menschenfeind, hör auf. Friedrich Merz guckt auf eine Webseite und sieht, dass die Reisebusse in die Ukraine ständig voll sind und sagt so, was ist denn hier los? Und ihr richtet euch drüber auf. Friedrich Merz kriegt von irgendwem erzählt, dass hier die Leute irgendwelche Lehrer unter Druck setzen und so, sagt das in der Talkshow und ihr richtet euch drüber auf, dass das menschenfeindlich ist. Ja, Friedrich Merz, böser, böser Mensch. Und ihr seid die Realitätsleute, ja. Und er ist in der Krise, ja. Und auf euch hört. Sie weiß nicht, was sie will, aber das umso lauter und davon ganz viel. Eine Partei von gestern, angeführt von einem Vorsitzenden von vorgestern. Ja, du weißt, was du willst, aber es ist nicht viel besser, ey. Das ist echt nicht besser. Gestern, vorgestern, heute, wisst ihr, das sind unterschiedliche Zeiten und jetzt ist eine neue Zeit und deswegen mach das, was ich will. Dies ist das Problem und die Krise des Konservatismus. Sie droht zum Verlust des Vertrauens in die Moderne schlechthin zu werden. Nee, ihr. Ihr seid dafür verantwortlich, dass die Leute ihr Vertrauen in irgendwas verlieren. In alles. In Politiker, in irgendwelche Dinge, die Politiker tun. Da seid ihr. Ihr seid das Hauptproblem. Das Projekt der Moderne ist das Versprechen, dass Leben durch Fortschritt besser werden kann. Genau, von den Grünen in keinster Weise daran beteiligt, an diesem Versprechen. Weil ihr nämlich in der Postmoderne seid, wo sich die Realität einfach dem angleicht, was man gerade sagt und man schwurbelt irgendwas daher, dass das sowieso alles nur Herrschaft ist und so, die man aufbrechen muss. Und hier hat die Ampelkoalition angesetzt vor 2 Jahren, die sich wie ein Hundeleben anfühlen, wo jedes Jahr mal 7 zählt, als Fortschrittskoalition. Aber in dieser Zeit des Sicherheitsverlustes, politisch, gesellschaftlich, ökonomisch, mitten in diesem Veränderungsstrudel, klingt Fortschritt für manche plötzlich wie Bedrohung und Veränderung wie Überforderung. Es ist ja dann auch für einen Fortschritt, ey. Ja, wir haben grüne Dinge getan, alles ist schlechter geworden, Lösung, lasst uns mehr grüne Dinge tun. Moderne Firmen aus dem Land gejagt, so ungefähr, geekelt. Das ist, wo ist denn der Fortschritt? Ja, man hat den Wettbewerb, ja, das mit den Firmen verjagt, man hat den Wettbewerb aktiv schwerer gestaltet, wie es überhaupt sein müsste. Und wenn du einfach eine behinderten Strompreis zahlst, dann, keine Ahnung, ist es halt schwer auf dem Markt. Also halt ganze Industrien zerstören. Also, und vor allem, es gibt ja einen Haufen Länder, die würden sich, die beneiden uns darum, dass wir überhaupt eine Industrie haben. Und wir haben jetzt da einfach mal das kaputt gemacht. Einfach so, um dann Jobs auszusourcen, ohne dass wir irgendwas davon haben. Nicht mal mehr, also gar nichts. Also, ich, keine Ahnung. Ja, das hat ja was mit den neuen Kriterien zu tun, die der Robert auch festgelegt hat. Das war so ein bisschen Anfang der Regierungsphase. Ja, da hat er das in ihrem Papier drin gehabt, dass er jetzt eben hauptsächlich sich so nach ESG-Kriterien da auch richten wollen bei der Bewertung der Wirtschaft. Was natürlich irgendwie Quatsch ist, weil das müssen wir ernst das, nehmen. Das BIP Menschen rausfällt. Menschen sind nicht immer gleich stark. Bewertung. Menschen sind verletzlich und eingekeilt in ihren engen Alltag zwischen Beruf, Arbeit, Kindern, Eltern, dem Haushalt. Ja, und wir als Partei, die die Realität erkannt hat, werden jetzt dafür sorgen, dass der Tag jetzt 48 Stunden und nicht mehr nur 24 Stunden lang ist. Nimmt das! Oder was? Ressourcen sind endlich die finanziellen wie die emotionalen. Und die Angst vor Verlust ist mächtig und umso mächtiger, je größer die Umbrüche sind und in einer Zeit des Umbruchs leben wir. Die Welt ist in vielfacher Hinsicht entsichert. Es gibt eine Sehnsucht nach Sicherheit und jeder von uns kennt sie. Mensch, Robert, früher haben die Leute gedacht, bald fängt der Atomkrieg an und die Welt hört auf zu existieren. Sonst hat er sich eure Partei gegründet hat übrigens. Erzähl mir doch nichts, dass heutzutage irgendwie, dass jetzt in der Geschichte der Menschheit irgendwie jetzt besonders wäre oder so, was hier bei uns passiert. In Karlsruhe sind wir gegründet worden und in Karlsruhe gründen wir unseren Auftrag neu. In Zeiten der Unsicherheit schaffen wir Halt. In Zeiten des Umbruchs geben wir Sicherheit. Leere Worte. Ohne. Ist es diese Sicherheit mit den Messern? Mit den Betonpollern auf den Weihnachtsmärkten? Die Sicherheit, wo Frauengruppen vergewaltigt werden? Ist das die Sicherheit? Wo nackte Männer in Brunnen defekieren? Ist das die Sicherheit, Robert? In Zeiten des Wandels Vertrauen, in Zeiten der Veränderung Stabilität. Und wir tun das, und das macht den Unterschied in der Wirklichkeit aus, weil neue Sicherheit, erneuerte Sicherheit nur durch Veränderung hergestellt werden kann und nicht durch Nichtstun. Und Ist der. Ja, wir tun die Sicherheit, weil die neue Sicherheit neu ist. In der Fortschritt. Und weil die neu ist, ist die Sicherheit neu und sicher. Also, weil, sagt ja der Begriff Sicherheit. Klar, habe ich verstanden. Hat er denn Krieg oder so von redet er? Weil die Realität neu ist, ist die Sicherheit neu. Wir sind die Neuen in den Neuen und erneuern. Ignorieren. Die Klarheit. Die Klarheit. Klarheit, die Klarheit aus diesem ganzen Vortrag hier. Na, jetzt geht es um Klarheit hier in diesem Geschwurbel. Die Klarheit. Trommelwirbel, was ist die Klarheit? Die Klarheit und die Dringlichkeit dieser Aufgabe. Die Klarheit dieser Aufgabe, ja. Das ist sehr gut. Jetzt habe ich es verstanden. Die Klarheit der CO2-Theorie oder so. Die Klarheit und die Dringlichkeit dieser Aufgabe, sie mag noch einmal neu oder verschärft sein. Diese Aufgabe ist ja auch ein bestimmter Artikel, ne? Von daher ist das schon vollkommen die Aufgabe? Ja, bestimmt. In der Realität. Ja, stabil. Aufgabe selbst ist es nicht. Und seit Jahren nehmen wir sie wahr, prägen, organisieren die Mitte der Gesellschaft. Das ist der Grund, weshalb wir unter Druck geraten sind. Die Grünen organisieren der Mitte der Gesellschaft und das ist der Grund, warum wir unter Druck geraten sind. Ja, wisst ihr Bescheid. Oma fragt sich gerade, ob ihr Hörgerät kaputt ist. Das macht gar keinen Sinn, was der Mann da vorne redet. Das ist der Grund, warum wir unter Druck geraten sind, warum wir an den Rand gedrängt werden sollen, weil wir da eben nicht sind, weil wir in Gegensätzen Spannungen aussöhnen, weil wir Idealismus und Pragmatismus in der Mitte zusammenführen zu einem pragmatischen Idealismus. Der größte Feind des rechten Populismus. Unsinn. Ja. Der Schwafel. Was habe ich da gerade gehört? Ich glaube, ich habe da was Bestimmtes gehört, nämlich marxistische Dialektik, Gegensätze, aus denen wir was Neues tun. Hurra, hurra. Oder nicht? Was sagst du, Ewel? Ja, ich stimme dem zu. Ich bin nur, wie soll ich sagen? Der Habeck ist halt auch schon fast eine low-hanging fruit, aber da ist viel mit dabei und er ist ja einflussreich bei denen. Also. Low-hanging Wirtschaftsminister, ja. Ja, ich weiß. Low-hanging Vizekanzler. Das ist nicht der linke Populismus. Der ist immer anschlussfähig. Wenn man ganz lang nach rechts geht, irgendwann kommt man links wieder raus. Das war jetzt das Kontroverseste eigentlich, was er gesagt hat. Also das ist doch mindestens 3 Antifa-Parteiausschlussverfahren, oder? Hass des Populismus, den so viele von euch gerade an Wahlkampfständen spüren oder in den Geschäftsstellen erleben, er zielt auf den Ausgleich, auf die Versöhnung, das Zusammenbringen, auf die Gesellschaft zusammenhalten. Deshalb hassen uns die Populisten. Weil wir die Gesellschaft zusammenhalten? Weil die Grünen die Gesellschaft zusammenhalten, deswegen hassen euch die Populisten? Weil die Grünen die Gesellschaft zusammenhalten? Gut, dass ich das jetzt auch mal verstanden habe. Weil wir im Zentrum stehen, weil wir sowohl mit der Union wie mit der SPD, wie mit der FDP, sogar wie mit der Linkspartei regieren können, wie in Thüringen. Ja, das spricht dafür, wie unglaublich pragmatisch ihr seid, ja. Ja. Und dass man auf jeden Fall das tun sollte, was ihr tut, weil da steckt auf jeden Fall viel dahinter und das ist nicht sich jedem anbiedern, indem man nur Nullaussagen trifft, aber mit Gerechtigkeit wedelt und ansonsten geht die Welt unter, wenn wir nicht an der Macht beteiligt sind, die Menschen leiden ganz stark. Also. Thüringen, weil wir in verschiedenen Bündnissen die gleichen politischen Ziele verfolgen, weil wir die Aufgaben lösen, statt sie zu beklagen, weil wir im Zeichen das tun eines republikanischen Verantwortungsethos. Ja, deswegen ist es Krise des Konservativismus, weil die mit Leuten koalieren können, die auch mit den Linken koalieren. Ja, das ist die Krise des Konservativismus. Wir stören in der Mitte, weil wir in der Mitte sind, weil wir sie verändert haben, neu definiert haben, weil diese Partei und die Generation all ihrer Mitglieder seit 43 Jahren Deutschland, die Politik in Deutschland prägen. So Langer Marsch durch die Institutionen. Wie wir von ihr geprägt werden. Schutz und Halt, ja, wir nehmen den Auftrag an. Die Lage ist ernst, aber wir werden vor die Lage kommen. Und wie? Ich habe vor dem Regierungseintritt als mein Motto, mein persönliches Motto sozusagen, ausgegeben, dass wir bereit sein müssen zu scheitern, damit es eine Chance gibt, dass dieses Land erfolgreich ist. Das ist doch auch so eine komische Theorie, dass man erst etwas kaputt machen müsste, damit was Neues entsteht. Das ist nämlich Quatsch. Ja, und was hören wir da schon wieder? Marxistische Dialektik. Ja, absolut. Absolut. Voll Banane. Das ist echt falsch. Schlimm. Einfach nur falsch. Genau, wir nehmen Schutz und wir nehmen Risiko. Marxistische Dialektik. Und mit dieser unbedingten Verantwortungsbereitschaft haben wir agiert und haben wir regiert. So agieren und so regieren wir, so handeln wir, allen Widerständen zum Trotz. Es kommt Welle auf Welle und Krise auf Krise und wir halten Deutschland auf. Egal, was meine deutschen Wähler denken. Ja, wir halten alles aus. Wieder und wieder. Wir haben die Folgen der Pandemie geerbt und als wir sie gerade überwunden hatten, kam der Angriffskrieg Putins. Wir haben die Energiekrise abgewehrt und als wir die Lage stabilisiert hatten, kam die Konjunkturschwäche. Und als wir gerade wieder dabei waren, die Grundlagen für Standort und Wachstum zu legen, fehlt uns nun das Geld. Boah, das Leben ist schon gemein. Also wenn immer so nur die Zufall. Äußeren Umstände alles entscheiden und du selber nie was verbrochen hast, dann ist es auch die Frage, inwieweit du denn fähig bist, das zu tun, was du tun möchtest. Weil jetzt, also er erzählt ja nur so, ja, die Welt existiert und manchmal ist da ein Hindernis durch ein Event, was passieren kann und wir sind aber nicht dran schuld, sondern diese anderen Ereignisse, mit denen wir nichts zu tun haben, obwohl wir darauf reagieren und das ist unsere Reaktion. Man kann außerdem überrascht sein von der Wirtschaftsschwäche oder so. Und wenn es nach euch gegangen wäre, dann wären diese ganzen Krisen ja auch noch längst nicht vorbei gewesen, als sie dann vorbei waren. Also ich meine, wie viele Leute haben da noch danach gebrüllt, dass man doch am besten noch mal ein paar mehr Lockdowns noch macht, als die man gemacht hat. Hier noch eine Osterruhe und da noch mal Feierabend, weil guck mal, unsere Modelle, die ergeben doch, dass wir alle sterben, wenn wir jetzt nicht die Welle brechen. Und dieses ganze Scheißzeug. Also die tun jetzt alle so, als ja, und dann ist das gelaufen und dann war das gerade vorbei. Wollten wir ja auch alle, dass das vorbei ist, aber upsi, dann kam ja direkt die nächste Krise. Ach, sowas aber auch. Aber ja, wir machen da jetzt das Beste draus, indem wir das tun, was wir sowieso schon immer gefordert haben. Ja, genau. Ist genau 2016 hier, Kölner Dom. Ach ja, auch das ist ja doof, dass das da passiert ist. Aber ey, wir haben ja hier diese Forderung nach Nein heißt Nein gesetzt in der Schublade. Dann machen wir das doch jetzt. Weil wir sowieso schon immer haben wollen. Nur, dass die Wirtschaft einbricht und Inflation entsteht, wenn plötzlich der Sprit irgendwie 80 Cent mehr kostet oder was das war, dieser Preisschock da an den Tankstellen, dann, dass da die Wirtschaft nicht mehr läuft, das ist irgendwie, da kann man drauf kommen, ne? Erste Stunde Ökonomie oder so. Wir werden auch da Lösungen erarbeiten, Lösungen finden und weiterkämpfen und gewinnen. Kämpfen wir für eine Gesellschaft, die fähig ist, ihre Widersprüche zu neuen Lösungen zu bringen. Muss ich es sagen? Muss ich sagen, was unsere Widersprüche zu neuen Lösungen bringen bedeutet? Komm, Ewe, sag du mal. Marxistische Dialektik? Korrekt. Liebe Freundinnen und Freunde, Ideologie, unsere Ideologie heißt Wirklichkeit. Dankeschön. Nee, eure Ideologie heißt marxistische Dialektik und hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Ist Alchemie für die Wirklichkeit. Ist, wir können die Zukunft nicht sehen, aber wir wissen ja, was wir so an Gegensätzen haben. Also lassen wir die aufeinander prallen und daraus wird sich dann schon die bessere Welt ergeben. Das ja, ist wenn man davon ausgeht, dass das sowas wie eine Grundsatzrede war, muss man sagen, die Grünen liegen grundsätzlich falsch. Ja, das kann und ja, das und ja, der Mann ist relativ weit oben in der Dominanzhierarchie. Wenn ich den als low-hanging fruit bezeichne, dann schwingt da dann doch so ein bisschen mein eigenes Ego mit. Ja. Wie geil ich mich finde. Naja, ich meine, also ich habe das jetzt so verstanden, dass er keine Aussagen tätigt. Die Aussagen sind, bitte versteht schon alle, dass ihr uns weiter wählen müsst, weil mit uns alles gut wird, weil wir sagen ja, dass alles gut wird, Zukunft, und wir erkennen ja die Wirklichkeit und wir haben ja diese ganzen Dinge alle gesagt, ne? Das ist so, Ja, Anita Sarkeesian-Taktik ist es halt im Regelfall so, wie die dann halt gesagt hat, so ja, Computerspiele sind total wichtig und viele Leute haben da jede Menge Spaß mit. Und das ist genau dieses, was wir da jetzt auch gehört haben. Wirtschaft ist wichtig, Zukunft ist wichtig und wir leben in der Realität. Na, also, es gibt da ja nichts, wo du jetzt irgendwie sagen kannst, das war eine falsche Aussage oder er hat jetzt irgendwas gesagt, was nicht so war oder so, sondern es ist alles immer nur. Ja, vertrauen Sie uns, wählen Sie uns wieder, Gerechtigkeit wird sich einstellen, wir melden uns dann zu gegebener Zeit mit den Dingen, den Ja. Notwendigkeiten, die wir erhalten haben, die schreiben wir dann an die Scheune und dann bitte aushören. Andere Wirtschaftsminister hätten vielleicht mal erzählt, wie sie glauben, dass sie die fehlende Kohle zusammenkriegen oder so, ne? Die hat Könnte auch man ja mal machen. erzählt, Schuldenbremse, die fesselt uns, wir müssen uns entfesseln, Nicht, wie man Zukunft, die neu als Fortschritt. Kredit aufnimmt, sondern wie man die zusammenkratzt. Ne? Aber ja, da hat man wahrscheinlich auch keine Ideen zu gehabt haben. Ne? Woher auch? Ja, eine Enttäuschung der Wirtschaftsminister. Umso besser der hier, ne? Naja, besser, weiß ich nicht. Ja, ich wollte euch vielleicht noch mal die Rede hier Witziger von jedenfalls. Bijan Tavazoli, der hat mir letzte Woche nur kurz angesprochen. Ich glaube, die geht auch nicht so lange. Das ist, glaube ich, nur so die Hälfte oder so hiervon. Ach, das ist ja schön, dass ich die ohne Unterbrechung mal hören darf. Nicht gut. Die haben ja dauernd ausgeschaltet, ne? Das große Karthago führte drei Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten, noch bewohnbar nach dem zweiten, es war nicht mehr auffindbar nach dem dritten. Manchmal frage ich mich, ob wir hier vielleicht, ob ich kurz weggenickt bin und in der Zwischenzeit der Atomkrieg uns alle umgebracht hat und wir in der Vorhölle uns befinden, weil es ist alles so absurd. Vor 4,5 Jahren habe ich zuletzt gegen Martin kandidiert. Ich wollte euch eine Option geben, euch für einen anderen Weg zu entscheiden. Das habt ihr abgelehnt und folgerichtig habt ihr Martin damals dann auch zum Parteivorsitzenden gekürt. Aber wieder mit Brecht, wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Und wenn ich mir so angucke, was hier auch gestern passiert ist, in einer Zeit, wo ein Weltkrieg droht, wo die Gesellschaft komplett zu zerrissen werden scheint und wo wir unglaublich viele Probleme haben, da macht die Linke wieder das, was sie am besten kann, nämlich sich zerstreiten und spalten. Das ist die Tragik der Linken. Und ich denke, der Parteivorstand hat dazu beigetragen. Wenn da der einzige Lösungsansatz ist, dass wir jetzt ein neues Korps. Mir gefällt es überhaupt nicht, dass er das anspricht, was die Linke tun müsste, damit sie mehr an Macht kommt, also sich weniger spalten. Also, das finde ich nicht gut. Warum sagt er das einfach? Also, ich finde es immer gut, wenn die Linken keine Macht haben. Ja gut, aber das ist ja eine Binse, dass die Linken sich immer zerstreiten. Also, ist ja, wer das nicht weiß, hat ja noch nie Politik irgendwie studiert. Corporate Design haben, wo dann der Wimpel von links unten, ich glaube, das ist, wo wir früher mal waren, nach rechts und oben, also vielleicht da, wo man hin will, zeigt, dann ist das für mich ein nicht ausreichender Lösungsansatz. Ich muss sagen, eine Partei, die muss man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Band. Und einer meiner besten Freunde in der Partei, den ich leider in der Corona-Zeit verloren habe, Robert Jarowoy aus Altona, der hat gerne die Musik von Grup Yurim gehört. Grup Yurim ist eine türkische Band, die seit 1985 kontinuierlich gegen die Militärdiktatur und für linke Vorstellungen eintritt. Einige der Bandmitglieder sind im Knast gelandet, andere wurden ins Exil vertrieben, aber die Band hat in unterschiedlicher Besetzung weiter existiert. Und das lag daran, dass die Mitglieder füreinander eingetreten sind. Dass in einer Band auch mal eine Solo-Performance geduldet wurde, wenn sie denn der gesamten Band geholfen hat. Und dass dann nicht die anderen neidisch waren auf den Erfolg des Gitarrensolos, sondern gesagt haben, das hilft uns allen, wir machen gute Musik zusammen. In unserer Partei ist das leider anders. Und Ich sage ganz klar, der Tortenwurf 2016 auf Sarah Wagenknecht, das war für mich ein Wendepunkt. Bis dahin habe ich an diese Partei noch geglaubt. Aber das, was da geschah, das war die physisch schmerzhafte Demütigung einer Frau, die Wahrheiten manchmal zu früh erkannte, sie zu tollkühn aussprach und dabei zu einem Überfluss auch noch fabulous aussah. Sowas dürften auch in unserer Partei allerhöchstens Männer, wenn wir denn welche hätten, die das könnten. Und so gab es großes Gejohle über die Flecken auf ihrem Kleid. Soll sie doch mal zeigen, ob sie an der Waschmaschine eine ebenso gute Figur macht wie am Mikrofon. Und die vermuteten Tränen, die sie aber tapfer zurückhielt. Und jetzt frage ich auch direkt hier an Dietmar, der da vorne sitzt, der 2009 bei Linksaktiv auch mein Chef war und für den ich großen Respekt hatte. Weil ich weiß, er hat sowas wie eine Fürsorgepflicht für seine Arbeitnehmer, die hat er ernst genommen. Da frage ich mich, warum, Dietmar, hast du es nicht hinbekommen, diese Fraktion zusammenzuhalten, damit die tollen Leute, die wir da als Fachreferenten haben, die wir da in der Pressestelle haben, diese tollen Leute ihre gute Arbeit weitermachen können. Damit wir für die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die von Genossen, die teilweise heute nicht mehr hier sind, weil sie unter der Erde liegen, Genossen, die unseren Kampf an den Kampf in der Nazizeit angeknüpft haben, wie Lilo Lottermoser, die ich in Hamburg kennenlernen durfte, eine Kommunistin, die damals Widerstand schon geleistet hat und bis heute, die geglaubt haben, dass wir mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung sowas fortführen können. Warum gefährdet ihr das jetzt? Nur weil ihr mit der Solo-Performance einer wirklich genialen Frau, die von vielen Menschen in diesem Land bewundert wird und als Hoffnungsträgerin gesehen wird, ihr einverstanden seid. Wenn sich die Partei nicht dahinter stellen will, dann wird sie sich nicht dahinter stellen, was die Wagenknecht da gesagt oder gemacht hat. Muss man vielleicht intern nicht so einen Aufstand machen, oder ne, extern nicht so einen Aufstand machen, sondern es intern klären, aber der Vorwurf an sich ist ein bisschen doof, weil wenn da viele hinten dagegen sind, dann sind da irgendwie die Gegen. Ja, aber das ist ja auch das Problem mit so einer fundamentalen oppositionellen Rede. Was willst du da machen, außer ja, okay. In Sachen Leuten Sachen um die Ohren zu hauen? Das ist. Er möchte halt, dass die Linkspartei so ist, wie er das gerne hätte, aber so ist sie halt nicht. Ich meine, ja, tragisch. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn Sarah jetzt Zelensky und Putin an einen Tisch kriegen würde und da einen Friedensvertrag bei aushandeln könnte. Sarah, was Wein für alle Abgeordneten aus zwei Flaschen machen könnte und Fische vermehren. Ja, dann. Fragen, warum hat sie denn den Parteivorstand nicht gefragt? Weil so war das, als Alice Schwarzer und Sarah im Februar zu einer Friedensdemo aufgerufen haben. Da wart ihr angepisst, einfach weil ihr nicht gefragt wurdet. Kann ich auch verstehen. Aber am Ende geht es doch darum, dass wir Frieden wollen und nicht darum, dass wir alle beteiligt sein wollen. Bei den Linken geht es nicht darum, dass der Superrat der wenigen Mächtigen das Sagen hat oder wie und die Ausscherer auf Linie gebracht werden müssen. Das halte ich aber auch für eine ganz neue Information. Aber ich weiß nicht, ich muss sagen, auch nach dem, was wir gestern Abend gehört haben, frage ich mich nach 79, nach dem 11. September, nach der Barbarei von ISIS und jetzt nach dem 7. Oktober eben, was braucht es eigentlich noch, damit Linke endlich verstehen, dass der politische Islam immer auf der anderen Seite der Barrikaden stehen muss? Dass Islamisten eben niemals unsere Bündnispartner sein können oder dürfen. Und auch da gucke ich einige hier, die sich Marx 21 zurechnen oder Moslembrüder 21, wie sie gern genannt werden, besonders an. Für mich ist irgendwo zwischen geschlechtergetrennten Pro-Palästina-Demos und Harry-Potter-Bücherverbrennung durch anarchistische Transkollektive der Traum einer vereinigten pluralistischen Linken gestorben. Und mit dem Beschluss zum besinnungslosen Grundeinkommen hat die Partei nicht nur jede Orientierung an einem produktiven Arbeitsbegriff aufgegeben, davon, dass es auch ein Recht auf Teilhabe... Warte. Hat er bedingungsloses oder besinnungsloses besinnungslos gesagt? Besinnungslos, hat er gesagt. Gesinnungslos? Besinnungslos. Am gesellschaftlichen Schaffensprozess gibt, sie hat sich auch endgültig von der Suche nach Ausgleich zwischen verschiedenen Polen einer pluralistischen Linken verabschiedet. Und ich würde gerne sagen, ich bin ohne Groll, aber die Zeit hat Spuren hinterlassen, man sieht mir das an, Hass macht hässlich, ich gucke hier in andere Gesichter und sehe, das seht ihr genauso. Deswegen trete ich heute aus der Partei aus. Oh, da waren alle ganz traurig. Weil, danke sehr. Weil irgendwie muss ich sagen, ich trete aus der SED oder ihren Rechtsnachfolgern aus, weil sie es dann doch geblieben ist. Weil ich mich frage, ob Wolf Biermann nicht vielleicht doch ein bisschen recht hatte, wenn er die engstirnigen Bonzen und Apparatschiks kritisiert hat. Und so, Bijan, deine Zeit ist jetzt um. Als Redner sehr. Und ich würde dich jetzt bitten, als Nichtmitglied unserer Partei auch jetzt das Rednerpult zu verlassen, denn deine Zeit ist abgelaufen und du bist ja ausgetreten, wie du gerade gesagt hast. Und deine Zeit ist jetzt auch einfach um. Ich würde dich jetzt bitten, das Rednerpult zu verlassen. So, es besteht jetzt die Möglichkeit, Fragen. Ja, da gab es so eine Fragerunde, wo sie sich dann drüber zanken, ob er da noch dran teilnehmen darf, weil er hat ja nur gesagt, er tritt aus, aber er hat es nicht schriftlich erklärt und so weiter und so fort. Also so ein bisschen. Er wollte seine Kandidatur aufrechterhalten oder so, ne? Ja. Und dann geht er da immer so rum und ruft irgendwas rein und am Ende steht da noch so eine Transperson, die sich darüber freut, dass er jetzt endlich mal aussteigt, weil er so ein furchtbarer Mensch ist und ja. Ja, dieses Buch hier hatte ich schon mal von gesprochen, dass das ja dann jetzt irgendwann mal erscheint. Das war hier von der Dame Esther Bock-Wied. Die hatte das eigentlich bei einem anderen Verlag wohl untergebracht und die wollten das dann aber nicht veröffentlichen. Und da hat sie sich dann Rechtsrat geholt und hat die Antwort erhalten, dass also dadurch, dass sie das Buch ja geschrieben hat, sie ja im Endeffekt damit machen kann, was sie will. Und wenn die es nicht veröffentlichen wollen, dann müssen sie es ja nicht veröffentlichen, aber die können ihr ja nicht verbieten, das dann woanders zu veröffentlichen. Und dann ist sie hier zum Westend gewechselt. Und das hat jetzt hier auch einen Erscheinungstermin bekommen. 5.2. nächsten Jahres wird es erscheinen. Psychologie eines Kulturkampfes. Ja, ich freue mich drauf. Und ebenfalls im Februar nächsten Jahres wird dieses Buch hier erscheinen im Europa Verlag von Pauline Voss, Generation. Chris, du hast jetzt zwei Frauen vorgestellt. Also das finde ich ja hier mit unserem antifeministischen Einschlag sehr gut, dass du hier auch mal die weiblichen Autorinnen vorstellst. Also. Ja, wir wissen noch nicht, ob die Bücher gut sind, aber ich freue mich auf jeden Fall schon mal drauf. Das erscheint nämlich auch im Februar hier. Generation Krokodilstränen über die Machttechniken der Wokeness. Also ein sehr vielversprechender Titel auf jeden Fall schon mal. Und die Dame hier war Autorin von der NZZ, also vom Westfernsehen. Wird sicherlich auch sehr lesenswert sein. Ich werde es mir auf jeden Fall beides durchlesen. Ich habe die Woche auch einen Kanal gefunden, einen YouTube-Kanal, der sich mit Psychologie und diesem ganzen Kram ein bisschen beschäftigt. War ganz interessant. Also die, wie ich schon mal gesagt habe, die sehen das eben echt ein bisschen anders. Ne? Ja, wie heißt der? Ey, gucke ich nach, weiß ich nicht. Okay. Das war auch von dir. Ich habe das ein bisschen vorgescrollt. Das war von Wallasch, glaube ich, mit der AA-Stiftung. Ja, genau. Er analysiert das so ein bisschen durch und stellt die Verbindung dar und stellt unter anderem eben fest, dass es doch eine ziemlich dicke Verbindung gibt zwischen der Amadeo-Antonio-Stiftung und dem Familienministerium. Der Apparat bläht sich weiter auf, heißt es. Aktuell mit Datum von 15. November. Im November sucht die Stiftung per Stellenausschreibung eine ProjektmitarbeiterIn mit Fokus Beratung beim Berliner Soforthilfefonds. 30-Stunden-Stelle wurde geschaffen für die Antragsberatung bei eben diesem Fonds. Mal sehen, ob wir das richtig verstehen. Die Stiftung erstellt demnach jemanden ein, der dafür sorgt, dass der hauseigene Soforthilfefonds auch wirklich beansprucht wird. Damit von rechtem Hass Betroffene auch bis zu 1.000 Euro abholen können, hilft eine neue Kraft bei einem erfolgversprechenden Ausfüllen des Antrags. Also wer ein bisschen Geld braucht gerade, ne? Denn viele wissen es vielleicht noch nicht, der Fonds zahlt schon aus bei vorliegender Bedrohungslage, auch ohne bisherigen Angriff, wie es auf der Website heißt. Noch besser, es muss noch nicht einmal Anzeige erstattet werden. Ja, Anzeige erstellen kann, wer wegen seines Engagements für demokratische und menschenrechtliche Grundsätze Gewalt oder Bedrohung ausgesetzt ist, eine Antragstellung ist rückwirkend möglich, auch das noch. Dolmetscher werden zur Verfügung gestellt. Ist das nicht geil? Ist das nicht ein geiler Service so? Ja, das macht die Amadeo-Antonio-Stiftung. Verteilen lustig Steuergeld in alle Richtungen. Und dann nehmen wir auch nur, wenn einer kommt und einen Antrag stellt. Ich würde es mal versuchen, keine Ahnung. Ich bin ja nicht in Berlin. Das kann ich hier, von hier aus, glaube ich, gar nicht machen, aber warum nicht, ne? Da finde ich ein paar Ausländer, auch ein paar Bekannte hier im Haus, glaube ich, wohnen auch welche. Die frage ich mal, ob sie 1.000 Euro haben wollen. ich helfe Ihnen dabei. Wieso nicht? Ne? Anzeige ist ja nicht Voraussetzung. Ja, ist es irgendwie bekloppt oder so? Ich meine, wenn sowas dann in das System sozusagen einzieht, wer sorgt eigentlich dafür, dass das irgendwann auch wieder rausfliegt? So, ist schon komisch, ne? Die Jugendhilfestiftung. Okay, das war von mir. Und zwar in Iowa haben die hier so einen Vorschlag gemacht, der auch angenommen wurde, wohl von der Regierung. Und es geht um die Universitäten und Diversity, Equity und Inclusion. Und im Endeffekt wollen sie hier, dass man diese ganzen Dinge, die da so passieren in dem Staat, an den Universitäten alles zurückfährt, nur auf das gesetzlich vorgeschriebene Maß, und alles andere, was darüber hinausgeht, soll man einstellen. Das, so würde ich das hier zusammenfassen. Also sie sagen hier natürlich auch noch Beispiele dafür, aber im Endeffekt geht es halt darum, dass man diesen ganzen Diversity, Equity und Inclusion-Kram überall unterlässt, wo man ihn unterlassen kann, sagen wir es mal so. Ja, das wäre doch schon mal was, also ein Anfang. Ich meine, Human Resource und DEI hat ist 1% der amerikanischen Wirtschaft. Also das ist heftig. Ja, und wenn es um diese Diversity Trainings geht oder so, da ist es so, dass sie häufig nicht erfolgreich wären. Ja, sind sie ja auch nicht. Ist ja alles nur Gaslighting und Leute versklaven und Opfer machen und weiß ich nicht, generell einfach so eine richtig dumme Idee mit Ansage sogar, also wovor viele gewarnt haben. Ja, hier habe ich durch Zufall über Twitter, irgendwie ist mir über eine Timeline über den Weg gelaufen, hier wird jemand, soll jemand erkennungsdienstlich sich behandeln lassen, obwohl es da um so ein Online-Verbrechen geht. Ja. Und zwar geht es ja wohl um diese Trans-Geschichten, um Trahausen. Ja, und ich fand das eigentlich, wie gesagt, ein bisschen bemerkenswert, weil das eigentlich so unnötig ist. Andererseits habe ich jetzt gehört, dass irgendwie erkennungsdienstliche Untersuchungen werden gerne mal angeordnet, damit man ein paar Daten hat, womit man vielleicht auch bei anderen Taten dann mal einen Täter findet oder so. Also die werden einfach gerne gestort sozusagen. Vielleicht ist es nicht ganz so schlimm wie hier dargestellt. Andererseits hat das Ganze auch eben mit dieser ganzen Translobby zu tun. Und da geht es dann auch um einen Verein, der irgendwie seine Bilanz nicht mehr veröffentlichen will, wo auch der Ganserer zum Beispiel drin war oder ist. Und ja, eben mit Hilfe seiner Verbindung in die Politik, denen wohl auch scheinbar Geld zukommen lässt. DGTI, meine ich, heißen die. Wollen irgendwie nicht Translobby sein und so. Also, die arbeiten irgendwie auch nicht sauber, scheinbar. Und der Ganser hat da vielleicht auch die Finger irgendwo nochmal drin. Die Ganserer. Vielleicht haben wir da auch nochmal was rauszufinden oder so. Ja. Spricht für sich sozusagen. Corona schleppt aber öfters Sachen an, die interessant sind. Also. Ja, also für mich klingt das hier halt eigentlich wieder so wie so ein Danisch-Fall eigentlich. Ein bisschen, ja. Also irgendwie steht irgendeine Anschuldigung gegen Volksverhetzung im Raum und es wird schon mal so ein bisschen getriezt halt, ne? Also kommen Sie mal vorbei. Die haben hier so ein Logo und der hat sich darüber gelästert oder so, ein Maskottchen, meine ich, ja genau, Maskottchen. Ja, wir sehen schon die bedrückend guckenden Gesichter. Und hier geht es jetzt um Gewalt gegen Frauen von der CDU und CSU Bundestagsfraktion. Abschaum der Gesellschaft. Du bist Ausländer, was laberst du? Manche sollten am besten gar nicht reden. Eben die Tatsache, dass ich angeblich keinen Schuss gehört hätte, sind Dinge, die uns als Abgeordnete, vor allem als Weibliche, auf dem Netz... Du hast den Schuss nicht gehört! Ja. Also es geht hier um Gewalt gegen Frauen und die lesen hier Krempel vor, den du halt jedem Politiker drunter schreiben kannst. Ja, vor allem das Ding ist auch ganz ehrlich, wenn dir so Kommentare wirklich ans Herz gehen, dann geh halt nicht in die Öffentlichkeit. Es tut mir leid. Öffentlichkeit ist leider auch mal böse zu dir. Deswegen kriegst du aber auch viel kostenlose Aufmerksamkeit. Und die größten Werbeträger deiner Botschaft sind Hater. Also, keine Ahnung. So, werd erwachsen. so begegnen. Besonders Kommunalpolitikerinnen sind im Netz von Hasskommentaren und abfälligen Kommentaren betroffen. Nee, besonders AfD-Politiker sind davon betroffen, wenn man diesen Auflistungen glauben kann. Also. Und die ersten Frauen, die dann kommen, war irgendwie die Weidel, dann von den Linken ehemals Sarah Wagenknecht und so. Also auch alles Leute, die überhaupt gar nichts Kontroverses tun. Ne? Und es liegt nur daran, dass es eine Frau ist, ganz sicher. Es ist so schlimm, dass wir uns überhaupt darüber unterhalten müssen, was Frauen auch an Gewalt, an Hass, an Hetze gerade im Netz angetan wird. Und das ist ja, so es schlimm. Ist immer schlimmer, wenn es bei den Frauen passiert. Na, wenn genau das Gleiche den anderen, dann ist es Frauenhass, wenn es einer Frau passiert, ansonsten ist es halt kein Frauenhass. Ja, Krise des Konservativismus sehe ich hier. Und dann anonym. Das ist was für Feiglinge. Und diese Feiglinge müssen damit rechnen, dass man sie anzeigt. Die anonymen Feiglinge müssen damit rechnen, dass man eine Anzeige gegen Unbekannt aufgibt. Oh, das ist ja richtig hart. Meine Güte, hartes Durchgreifen. Besonders Frauen brauchen im Netz das Rückgrat, dagegen anzukämpfen. Beleidigung ist keine Meinung. Hass im... Warum? Ja, sollen sie aber aufhören mit dem Ankämpfen. Das brauchen wir doch nicht. Beleidigung ist keine Meinung. Ja, also, dass ein Politiker den Schuss nicht gehört hat, ist eine Meinung. Oder ist es eine Tatsache? Oder was? Es ist halt eine Meinung. Diese Personen, die das meinen, dass ihr den Schuss nicht gehört habt, meinen, dass ihr den Schuss nicht gehört habt. Genauso wie man über lauter Männer meint, dass sie den Schuss nicht gehört haben. Und wie Leute auch über hier, das, was wir hier machen, meinen, dass wir den Schuss nicht gehört haben. Das meint man halt, wenn man das meint. Wenn die Leute sich mit ihren Äußerungen in die Öffentlichkeit begeben. Aber hier ist es Hass, ja, ganz viel Hass. Wegen Frauen, ganz sicher. Auf jeden Fall. Im Netz ist Hass. Eine Beleidigung im Netz ist eine Beleidigung. Und das... Ja, Robert Habeck, ist gut, habe ich verstanden. Macht etwas mit den Menschen, denen die Beleidigung entgegenschlägt. Ja. Das ist Sinn und Zweck davon. Das soll was mit euch machen. Und wisst ihr, wie ihr den Trick austrickst, indem ihr es nicht an euch ranlasst? Jetzt hast du ihnen verraten, wie man den Trick austrickst. Mensch, Chris. Ja, nachher wird die CDU wieder Volkspartei. Sorry, ich wollte es nicht. Mit genug starken Frauen wie diesen wird es schon wieder in Ordnung kommen. Es betrifft jede Frau, die sich rauswagt, egal ob aus dem Sport. Nein, es betrifft jeden Menschen, der sich rauswagt. Aus dem Ehrenamt oder eben auch aus der Politik. Lasst euch nicht einschüchtern. Ihr seid nicht alleine. Bringt Dinge zur Anzeige. Lasst es euch nicht gefallen. Es sei denn, ihr seid Männer, dann seid ihr auf jeden Fall alleine. Jörg Kachelmann, hier Luke Mockridge und so weiter. Weder auf der Straße noch im Netz. Mein Aufruf am heutigen Tag. Wählt nicht die CDU-CSU. Lassen Sie sich das nicht gefallen, dass wir genau das Gleiche erzählen wie die Grünen und die Linken. Bringen Sie Hass und Hetze in den Medien, vor allen Dingen in Social Media, zur Anzeige. Weil unsere Strafbehörden nichts anderes zu tun haben, nichts Besseres zu tun haben, als sich mit uns Politikern und dass die Leute uns nicht mögen zu beschäftigen. Vielen Gruß, Ihre CDU-CSU. Das war hier das Dümmste, was ich je von Friedrich Merz gesehen habe. Das hier, nicht die anderen Sachen. Das hier ist das erste Mal, dass ich mir denke, der Typ hat ja wohl den Schuss nicht gehört. Also, aber ja, weil es war ja Tag gegen Gewalt gegen Frauen, deswegen muss man hier so ein Video aufnehmen. Wir sind Politiker und die Leute sagen, dass wir nicht gut sind und dass wir falsche Dinge erzählen. Ja, hallo. Stoppt Gewalt gegen Frauen. Arschlecken. Alter Schwede, ey. Mammon? Oder wer hat die Quelle eingereicht? Ja, es war von Mammon. Ich war's nicht. Ja, das Übliche halt, ne? Also Gewalt gegen Frauen immer mehr. Ja, dabei ist es interessant. Dieses geile Diagramm, ne? Ja. Das Diagramm ist so geil, getötete Nachgeschlecht. Ja, also interessant ist ja auch, wenn man Vergewaltiger fragt, warum sie aufgehört haben, also nur eine versuchte Vergewaltigung. Vergewaltigung zu begehen, dann sagen die meistens, ich wollte nicht noch mehr Schaden anrichten, weil sie sich zu sehr gewehrt hat. Das heißt, selbst die Männer, die vergewaltigen, haben immer noch einen Mechanismus, bei dem sie die Frauen schützen wollen. Also, okay. Sehr interessantes Faktum. Das habe ich auch noch nie gehört. Musst du vielleicht mal das Buch, wo du das gelesen hast, mal vorstellen oder so. Ja, das ist ein Buch über die biologischen Ursachen von Gewalt. Das habe ich tatsächlich sogar schon mal vorgestellt. Aber tue ich gerne wieder vorstellen. Ja, die haben ja dieses Kreisdiagramm. 80% der Getöteten weltweit Getötete sind Männer und schreiben drüber von UN Women wurde festgestellt, obwohl die Gesamtzahl der Tötungsdelikte zurückging, nahm die Zahl der Morde an Frauen zu. Das ist das Problem, was man hier sieht. Oh, alter Schwede, ey. Besonders häufig von Partnern ermordet. Meint ihr das, ja? Nämlich 55%. Ich hätte ehrlich gesagt eine viel höhere Zahl erwartet. Weil, also, schon allein von der Möglichkeit her, ne? Aber, ja. Hier wird es halt so hingeframed, dass es besonders oft werden von Familienmitgliedern oder Intimpartnern begangen, in Klammern, wegen Patriarchat natürlich. So der Bericht mit dem Titel Geschlechtsspezifische Tötungen von Frauen und Mädchen, in Klammern Femizid. In Klammern überhaupt gar nicht ideologisch geframed. Hä? Und es gibt eine hohe Dunkelziffer für Mädchen, die im eigenen Hause getötet werden, oder wie? Da ist jetzt plötzlich auch eine Dunkelziffer, oder was? Das ist auch eine Dunkelziffer, und man weiß es nicht. So, es ist Schrödingers getötetes Mädchen. Ja, wahrscheinlich. So. Denn bei 4 von 10 Tötungsdelikten an Frauen legen nur unzureichende Informationen zu geschlechtsspezifischen Motiven vor. Und bei den anderen liegen die vor, oder was? So objektiv feststellbar, oder wie? Meine Fresse, ey. Die meisten Opfer in Afrika. Wegen Kolonialismus wahrscheinlich, ne? Ah, verbesserte Aufzeichnungspraktiken, ja. Wann wird's liegen? Das ist das Ding von der ARD? Ja. Ja, ich will das kurz raus, ich hatte den eingereicht. Mir war dabei vor allen Dingen das mit den Zahlen aufgefallen. Nämlich, lass mich mal rekurrieren, überlegen. Haben sie gemeldet 90.000 Opfer, glaube ich. Mordopfer, Frauen, ne? Und davon die Hälfte sollen durch häusliche Gewalt gestorben sein. Und aufgezählt haben sie auch, dass das 20% wären. So, also die anderen, also Männer sind da 350.000 und davon wären 12% durch häusliche Gewalt gestorben. Das sind so 45.000. Und die Hälfte bei den 89.000 von den Frauen sind auch 40.000, 45.000. Ne? Also scheinen die Zahlen eher so bei 1:1 rauszukommen. Okay. Deswegen habe ich das eingereicht. Super, ne? Danke, ja, Tagesschau. So. Und diese Geschichten hier, die sind ja auch nicht pro 100.000 Einwohner oder so. Sondern das sind wortwörtlich 2.300. Ja. Wie viele Leute leben in Europa? Mehr als 12. Eine halbe Milliarde. Ja, 350 Millionen, 500 Millionen sogar. 500, glaube ich, in Europa. Halbe Milliarde. Ja. Okay. Ja, wir sehen, es ist ein Riesenproblem. Ja, da weißt du mal, wie das gemacht wird. Ne? So ein paar Sachen hingeschrieben, die irgendwie, und im Endeffekt guckst du mal nach. Aber wenn wir Afrika bei uns einwandern lassen, ändert sich garantiert gar nichts. Daran kann ich mir nur vorstellen. Ne? Wenn man sich das so anguckt. Oder auch Asien, ne? Das ist bestimmt nicht irgendwie Pakistan oder so, sondern das ist bestimmt Japan, denke ich mal. Ja, es ist eine Femizidepidemie. So much Femizid. Und hier gibt es auch aus Berlin: Zahl der Sexualdelikte in Berlin seit 2017 massiv gestiegen, ist die Überschrift des Ganzen. Unterüberschrift ist: eine Statistik offenbart neue Daten zu Sexualdelikten in der Hauptstadt. So fängt's an. Das ist der erste Satz. Der zweite Satz ist, der gefährlichste Ort für Frauen bleibt dabei mit Abstand das eigene Zuhause. Und das suggeriert, dass aus dieser Statistik Daten offenbart wird, dass dem so ist. Aber das ist gar nicht so. Sondern die Statistik sagt einfach nur, dass so und so viel Prozent in der Öffentlichkeit passieren und der Rest nicht. Und die zählen jetzt einfach die Sachen, die nicht in der Öffentlichkeit passieren, unter das eigene Zuhause. Obwohl das ja gar nicht zwangsläufig so ist, dass das eigentliche Zuhause, das eigene Zuhause ist. Ja. Ja. Öffentlichkeit ist dann, das zählt dann dazu. Ist das Sportverein und so? Und die Öffentlichkeit ist irgendwo in der Bahn oder so, draußen halt. Und die dieses gefährlichste Ort für Frauen ist das eigene Zuhause, ist auch nur ein Zitat von einer, die hier zitiert wird in dem Artikel. Also das steht auch nicht in der Studie drin oder so. Also in der Statistik. Da steht das nicht drin, gefährlichste Ort für Frauen ist das eigene Zuhause. Es ist einfach nur das, was hier so eine Expertin erzählt. Und das wird natürlich einfach dann hier so reingebracht. Ja, also. Ja, und weiter geht's. Gewalt gegen Frauen überall. Moment. Oh, hier, das ist jetzt eine Geschichte, die hier zum Kontrast schön reinpasst. Das ist eine random Geschichte von irgendwo auf der Welt, diesmal Indien. Aber hier ist ein Mann von seiner Frau totgeschlagen worden. Und zwar wollte er nicht mit ihr nach Dubai fahren, um ihren Jahrestag zu feiern. Und außerdem fand sie, dass die Geschenke, die er ihr gegeben hat, nicht dem entsprochen haben, was sie erwartet hat. Daraufhin hat sie ihn geschlagen, ihm dabei irgendwie Kiefer und Nase und so gebrochen. Und dann ist er zu Boden gegangen und ja, hat wohl getrunken vorher. Und die Staatsanwaltschaft sagt, sie müssen mal gucken, ob das stimmt mit dem Faustschlag oder ob es nicht eher ein schwerer Gegenstand war. Aber ja, Frauen machen sowas nicht, in deutschen Medien zumindest nicht. Da sind die sakrosant, sind das unfehlbare Wesen. Und das ist ja auch vor allen Dingen nicht geschlechtsspezifisch, ne? Also kein bisschen. Und hier, man sieht es ja auch eigentlich, das ist ja Schuld von dem Mann, ne? Warum bringt der auch nicht, warum macht er auch nicht das, was er gesagt hat? Warum fliegt er auch nicht mit dir nach Dubai? Ich meine, wäre doch vielleicht ein Anfang gewesen. Ja, jetzt ist er tot. Ja, und der Bürgermeister von New York wurde wegen Missbrauchs verklagt und noch diverse andere Leute. Ich habe nur die Überschrift von diesem Artikel erstmal gesehen, dachte so, ja, mal gucken, was da jetzt wieder super Tolles sich dahinter verbirgt, und hat was dann hier auch gefunden in diesem Artikel natürlich, was sich dahinter verbirgt, nämlich Adam steht nicht alleine unter Verdacht. Im US-Bundesstaat, also der Bundesstaat New York in diesem Fall, gibt es derzeit eine Klagewelle von Opfern mutmaßlicher sexueller Übergriffe. Hintergrund ist der Ablauf einer Frist im Adult Survivors Act. Das Gesetz ermöglichte erwachsenen Opfern von sexuellem Missbrauch bis diesen Freitag ein Jahr lang Zivilklagen gegen Taten einzureichen, die eigentlich schon verjährt sind. Super Idee, ne? Das ist ja eure so super tolle feministische Ideen. Lass mal ein Gesetz machen, dass man bis zu irgendeinem verschissenen Stichtag irgendwelche Leute auf Geld verklagen kann. Für Dinge, die schon lange passiert sind, die kein Mensch mehr nachweisen kann und so. Und mit so einem richtigen, das mit diesem Stichtag finde ich am allertollsten. So nach dem Motto, es muss raus. Jetzt noch eine Anschuldigung. Black Friday oder wie? Meine Fresse, ey. Stichtag. Jahrelang vorbei, Zivilklagen, ja. Das ist die logische Konsequenz von diesem ewigen ja, das hat doch kein Verfallsdatum und wenn es schlimm ist, ist es doch schlimm und so weiter und so fort. Und da hast du jetzt flächendeckend gegen alle möglichen Leute werden irgendwelche Anklagen erhoben. Und der Typ sagt, er kennt die überhaupt gar nicht, diese Person, die da Anklage gegen erhebt. Dabei sind stark. Doch die meisten Opfer miteinander bekannt und ein Unbekannter, der sich an dir vergeht, ist relativ selten. Also ja, ist aber nicht viel zu erwarten, oder? Sag ich mal so. Ja, ich will es hoffen. Naja. Aber alleine schon die Tatsache, dass man auf so eine Idee kommt, so ein verficktes Gesetz zu machen. Hier die Überschrift. The new psychology research shows people are more willing to harm men than women for the greater good. Das macht doch auch absoluten Sinn. Wenn du ein Stamm bist von 50 Menschen, wie wir vor 50.000 Jahren gelebt haben, und davon 10 Männer verrecken und du halt irgendein Objektiv nehmen musst, dann ist das deutlich besser für den Stamm, wie wenn 10 Frauen sterben. Das ist keine Rocket Science. Also macht Sinn, aber es widerspricht natürlich der bisher gängigen Theorie, sag ich mal, in der Darstellung. Warum? Was? Ja, Frauen leiden immer mehr. Ne? Ja, dass sie mehr leiden, widerspricht das doch nicht. Nein, dass Frauen mehr leiden, das ist nur dummes Geschwätz. Und tatsächlich leiden die Männer mehr und die meiste Gewalt beruht auch von Mann zu Mann. Und oftmals sogar eine Frau schuld, die den Mann instruiert, weil Frauen eher sozial umgehen und dann den Mann als Werkzeug missbrauchen. Aber Frauen leiden am meisten. Das wäre ja so eine dritte Stufe, das ist zu kompliziert. Ja, du hast es ganz richtig erkannt. Also so in der Art wurde das auch rausgefunden. Ne? Eben. Nicht, dass die Leute denken, dass das zu Recht so ist, aber dass es eben so ist bei den Leuten. Ja, so einen entsprechenden Bias gibt. Zu Recht. Ja, am Dienstag findet im Bundestag die erste Anhörung zum Selbstbestimmungsgesetz statt. Kann man sich dann auch anschauen, also wird auch übertragen. Und hier wurden auch schon Stellungnahmen eingereicht, unter anderem von dem Till Randolph Amelung. Der ist ja ganz vernünftig, den haben sie auch angefragt. Ich weiß gar nicht, welche Fraktion den angefragt hat, aber das ist ja der Transmann, der. Ja, wie oft wollen sie das noch durchkauen, frage ich mal sozusagen. Das heißt, wie oft wollen sie es durchkauen? Das ist die erste Anhörung. Das ist ja jetzt erst eingebracht worden, das Gesetz. Ja, es kommt uns so vor, als wäre das schon 3 Jahre irgendwie in Mache. Aber wir haben das doch vor 2 Wochen, wurde es doch überhaupt zum ersten Mal jetzt im Bundestag erst eingebracht. Und jetzt gibt es Anhörungen dazu, das ist immer so, wenn es ein neues Gesetz geben soll. Ja, das ist auch in Ordnung. Ja. Ja, ob das da neue Informationen dabei rauskommen, das ist wohl wahr, das ist eine gute Frage, aber wir können ja mal gucken, wir haben ja auch das Querlexikon e.V. hat was dazu gesagt, Just Gay e.V., und die sind ja auch von der Sorte, wie man am Namen schon merkt, Just Gay, nicht Queer, ne? Initiative Geschlecht zählt, Initiative Lasst Frauen sprechen, das ist auch eine kritische Claudia Meyer, kenne ich nicht. Frauen-Lesben-Netz, keine Ahnung, was die meinen. Flying Lesbians, nie gehört. Deutsche Gesellschaft für Transidentität, das ist die DGTI. Genau, steht ja auch, DGTI. Unaufgeforderte Stellungnahme. Okay. Ach, kann man doch unaufgefordert Stellung nehmen. das müssen wir auch mal machen irgendwann. Unaufgeforderte Stellungnahme der Weltraumaffen. Ja, die Sachen kann man sich auf jeden Fall schon durchlesen. Und am Dienstag kann man sich das noch anschauen. Ich werde es auf jeden Fall mal nebenbei laufen lassen. Und wenn da irgendwas Interessantes ist, dann werde ich euch das sicherlich vorstellen. Ja, und wir bleiben beim Thema Frauen und Wahrnehmung, die eigentlich nicht so wirklich so ist. Hier haben wir Whitney Wolfie Heard. Und das war wohl die Chefin von Bumble, dieser Dating-App. Ich kann mich noch erinnern, dass sie die irgendwie vorgestellt haben. Oder hier die Hengamiya Govifara, die war doch mal irgendwie Sprecherin für die oder so. Oder angestellt als Marketing-Person, auf jeden Fall von denen als Influencer. Und die hat ja irgendwie immer darauf hingewiesen, dass es irgendwie der Gründerin darum ging, dass ja Tinder irgendwie zu viel Harassment von Frauen irgendwie gibt. Und deswegen hat sie dann Bumble gegründet. Ja, und in diesem Artikel nölt die Frau halt eben rum, dass so ein CEO, Firmengründer, kein Leben neben der Firma hat. Und dass es so hart ist. Wow, krass. Und dreimal darfst du raten, was ihre Schlussfolgerung ist. Ihre Schlussfolgerung, ich sag mal Spoiler, ihre Schlussfolgerung ist auf jeden Fall nicht, dass das der Beruf mit sich bringt. Mehr Life Balance. Ja, das nicht. Ah, ach so. Sondern, wenn du halt der Obermufti sein musst, musst du halt auch als letztes essen und bereit sein, ein bisschen zu bluten. Und das sind halt 10 Stunden auch nicht lang. Also sorry. Was meinst du, ist die Schlussfolgerung? Oder so. Was ist die Schlussfolgerung? Ratet mal. Misogyny. Ja, dass Frauen dafür nicht gemacht sind. Das ist, was für Männer ist, so viel arbeiten. Sowas. Naja, fast. Also sie meint, dass die, also ihre Schlussfolgerung ist, dass Männer diese Probleme ja alle nicht haben. Nur sie. Das weil ist sie ja eine Frau geiler. Ist. Ja. Dass Männer das Problem nicht haben. Da gibt es eine interessante Studie, das Herzinfarktrisiko bei Frauen gleicht sich dem von den Männern an und geht hoch, desto mehr die Frauen tatsächlich in der Karriere stehen und halt arbeiten, weil es damit verbunden ist. Und, ja, es ist so krass. Ich meine, und auch dieses ganze Dating-Ding, also so eine Dame, die in diesem ganzen Kram involviert war, die müsste doch eigentlich wissen, wie krass dieser Geschlechterunterschied ist, und zwar nicht zu Lasten von Frauen. Und selbst die ist so komplett verstrahlt, oder zumindest, vielleicht erzählt ihr das auch nur, weil diese super Interessierten hier das so hören wollen. Ne? Singt das Lied von den Leuten quasi und hat sich einfach nur mit dem Geld verabschiedet, weil die ist Milliardärin, die Frau. Steht ja auch in der Überschrift schon. Ist aber Milliardärin geworden mit dem Kram. Ah, ein Selfmade Billionaire, das ist auch mal wieder was Neues. Ja, also du kannst mit diesem Kram, was ja noch nicht mal dein eigenes erfundenes Geschäftsmodell ist, wo du ja im Endeffekt nur so ein Gerechtigkeitsding irgendwie drumherum geklebt hast, und dann hast du so ein Produkt, für das eigentlich ausschließlich Männer bezahlen, ne, weil die ganzen Bezahlungskunden von diesen Apps sind nun mal alle Männer. Und ich habe sogar schon von irgendwem gehört, dass irgendwie so eine Frau, die da mal eine Untersuchung quasi machen wollte, wer sie da alles matcht und so, und deswegen diesen Bezahlservice genutzt hat, um das halt zu sehen, die ist direkt gesperrt worden, weil das so einprogrammiert ist, dass sie davon ausgehen, dass die Frauen, die dafür bezahlen, das alles nur machen, weil sie erotischen Dienstleistungen oder irgend sowas anpreisen wollen. Das haben die da so drin. Und das sicherlich auch nicht ohne Grund. Ne, also das ist wirklich so ein Ding, was so massiv gekippt ist zu Lasten von Männern und zugunsten von Frauen. Und du bist damit Milliardärin geworden und stellst dich immer noch hin und sagst, mein Leben ist so ungerecht, und wenn ich ein Mann wäre, wäre alles besser. Ich. Also dafür, dass das, wenn das stimmen sollte, müsste ja dafür wahr sein, dass sie zu viel quatscht. Auf der Arbeit. Ich habe so einen Tilt gekriegt, als ich mir diesen Artikel durchgelesen habe. Das kann man sich echt nicht überlegen. Also es ist maximale Verstrahlung. Es ist wirklich, es geht gar nicht. Wie kann man nur so weit an der Realität vorbeischwätzen? Das ist unklar. Das ja, du bist jetzt vorstellbar, dass das für Presse gemacht hat. Ne? Ja, ich finde es noch schlimmer. Ich finde es auch noch vorstellbar, dass sie das wirklich so glaubt. Ja, ja. Narcissism may be the developmental opposite of wisdom. Individuals begin life preoccupied with self-interest and proceed to transcend such narcissistic tendencies through psychological maturation, for which the attainment of wisdom is the endpoint. Hier wird davon gesprochen, dass Narzissmus entsteht, wenn man in der Jugend das nicht gelernt hat, sich selbst aus der Mitte herauszunehmen und eben diese Tendenz zu überkommen. Wenn man heranwächst, hat man halt eine Phase, wo man da mehr in die Richtung verschaltet ist. Und Narzissten sind dann Menschen, die diese Verschaltung eben nicht gelernt haben, abzulegen. Und der Endpunkt ist halt die Weisheit, dass man einfach generell mehr weise ist. Und warum das wichtig ist, sehr viele Menschen, die wir hier oft kritisieren, haben eine latente Narzissmusstörung. Da bin ich sehr überzeugt von, weil ich das einfach von Leuten aus dem persönlichen Umfeld gehört habe und man das auch an der Sprachweise erkennen kann. Und so eine starke ideologische Indoktrinierung ein gutes Make-up oder Pflaster für diese Persönlichkeitsstörung ist, weil man dann wieder Menschen misshandeln kann und gleichzeitig dabei für die Ideologie was tun kann und so wirkt, als ob man ein guter Mensch wäre. Weil dieses Gleichgewicht da ist wie den Menschen wichtig. Und generell Rob Henderson, wenn ihr den auf Twitter seht, folgt dem, ist ein kluger Mann. Also, der schreibt richtig gute Artikel. Ja, das ist auch die Woche passiert in Frankreich, in Wie ist der Ort? Oh, das ist mir schon wieder. Krepol. Gab es ein Dorffest, wie die das da gerne machen auf dem Land? Die organisieren was. Jeder backt einen Kuchen oder macht einen Salat. Die treffen sich in einem großen Gemeindehaus, das inzwischen aber auch schon Sicherheitsleute braucht. Und dort wird dann gefeiert. Nur dieses Mal sind halt ist eine Gruppe Leute aus einer Banlieue in irgendwie 30 Kilometer Entfernung oder so gekommen. Und hat da Stunk angefangen. Der Abend hat damit geendet, dass ein junger Mann tot ist. Dem anderen Sicherheitsmann sind die Finger abgeschlagen worden mit einem Messer. Zig Verletzte, viel Blut. Ein komplett schockierter Ort. Ein komplett schockiertes Land. Laut 9 der vernommenen Zeugen haben diese Menschen gerufen, wir wollen Weiße töten. Also so ein bisschen, die haben so ihr Hamas-Ding ausgelebt oder ich weiß nicht genau, glauben halt an Sartre, ne? Können wir wieder halt darauf kommen, die armen Nachkommen der kolonialisierten Menschen gehen jetzt auf die Nachkommen der Kolonisierer los und sehen das als ihre Katharsis, dort Menschen niederzustechen mit langen Küchenmessern. Was ich mir dazu denke, formuliere ich in diesem politischen Klima lieber nicht laut. Man hat inzwischen 9 Leute dazu eingefangen, 6 sitzen in Haft, 3 werden von der Justiz überwacht. Mehrfacher versuchter Mord und Mord sind die Vorwürfe. Ja, in einem Dorf. Auf dem Land. Das ist alles so müßig irgendwie. Muss man sich schon ganz schön hochgeschaukelt haben und sagen, was, ey, mein lieber Scholli. Ja, aber werden wir uns auch daran gewöhnen, dass halt alle paar Wochen mal ein Dorf irgendwo angegriffen wird? Werden wir uns an all das gewöhnen müssen, weil niemand was tut? In meinem Heimatdorf wurde aber auch mal jemand abgestochen. Also, es war aber vor den Migrantenwellen. Also, das war aber auch. Die Qualität hier ist doch, los, lass uns zu 10 ins Auto steigen, irgendwo hinfahren und Leute abstechen. Ja, und das ist doch die Qualität. Außerdem, wenn das klappt, wirst du nämlich nicht erwischt und so. Ob es das auch früher gab, ist ja eigentlich gar nicht die Frage, weil es ist halt trotzdem klar, dass jedes Ding, was es jetzt halt eben gibt, das Resultat davon ist, dass die Leute halt hier sind. Wenn die nicht hier wären, dann würde es ja nicht passieren, auch wenn das jetzt die Ausnahme wäre oder so, was es ja leider nicht ist, dann wäre es ja trotzdem. Wobei dann nicht klar ist, ob das Flüchtlinge sind, das kann ja durchaus auch sein. Frankreich hat ja einen großen Anteil auch an zweite, dritte. Ja, ja, das meine ich, die nehme ich da ja mit auf. Ne? Also, um das nochmal klar zu machen. Das komplette Neueinkömmlinge sind, will ich damit auch gar nicht sagen, aber es ist ja trotzdem so. Ne? Also klar, hier in Hannover gab es auch Steintorviertel mit irgendwelchen Messerstechereien seit etlichen Jahren. Schon auch in 90er Jahren oder so, ist das ja so, das ist ja in Deutschland sowieso so ein bisschen, dass dadurch, dass es halt nicht so viele Schusswaffen gibt, häufig mit irgendwelchen Messergeschichten, aber trotzdem, ne, also, oder dass den Leuten irgendwelche Hände abgeschnitten werden oder so, einfach so random auf der Straße, das hat es auf jeden Fall früher nicht gegeben und das gibt's jetzt. Und Bedrohungen gibt's auch, hier haben wir auch noch so ein Dorf namens Berlin, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Bernau. In Amerika eine kleine Stadt, glaube ich, ne? Ja, wahrscheinlich. Und das ist jetzt hier, das wissen wir eigentlich schon, dass das passiert, aber dieses ist jetzt hier von ZDF heute, also ist jetzt auch im Mainstream angekommen, nämlich folgendes. Weil sie eine liberale Moschee führt, wo Frauen und Männer gemeinsam beten können, wird Serdan Ateş von Islamisten und türkischen Nationalisten bedroht. Sie wird immer streng bewacht, auch ihre Moschee. Ateş kritisiert, dass die Bundesregierung mit Verbänden wie der türkischen DİTİB zusammenarbeitet. Diese Verbände haben meiner Ansicht nach eine Stimmung verbreitet in Deutschland, dass eben liberale Muslime nicht sicher sein können. Unter anderem, weil Leute wie Erdogan mit seinem langen Arm, nämlich der DİTİB, hier die Deutungshoheit über den Islam an sich gerissen hat. Und diese Leute gefährden uns. Verbände wie DİTİB, deren rund 1000 Imame aus der Türkei nach Deutschland kommen, sollen mehr in die Pflicht genommen werden, sagte die Bundesinnenministerin heute in Berlin. Sie hätten auch eine Verantwortung. Es ist auch an den islamischen Gemeinschaften und Verbänden in Deutschland, sich laut und deutlich gegen Antisemitismus auszusprechen und den Terrorismus zu verurteilen. Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit in Deutschland stehen bei der Islamkonferenz auf der Tagesordnung. Der eskalierte Nahostkonflikt hat zudem das Thema Antisemitismus unter Muslimen in den Fokus gerückt. Immer wieder wurden auf Pro-Palästina-Demos islamistische und antisemitische Parolen skandiert. Und die Zahl antisemitischer Vorfälle hat deutlich zugenommen. Beim jüdischen Fußballverein Maccabi Frankfurt haben immer mehr Eltern Angst, ihre Kinder ins Training zu schicken. Sie müssen sich nur die Social-Media-Posts, die Hassparolen, die Hassreden, sie müssen sich nur das anschauen, was auf deutschen Straßen heutzutage möglich ist. Die Bundesregierung müsse mehr mit liberalen Muslimen zusammenarbeiten, sagt Seran Atesh. Und Imame in Deutschland sollten vor allem hier ausgebildet werden. Haben sie irgendwie ein bisschen gedreht, den Bericht, oder? Komisch. Ja, naja, aber dass sie überhaupt mal wieder da im Fernsehen auftaucht, finde ich ja schon erstaunlich. Ja, dass sie überhaupt auf die. Ja, wobei sie jetzt eigentlich nicht gesagt haben, das hätte ich eigentlich, ich habe es mir jetzt auch noch gar nicht vorher angeguckt gehabt. Ich habe das nur über die Woche gesehen, dass dieses hier passiert ist, halt dieser Bericht. Aber die haben doch jetzt nicht gesagt, dass sie ja vor der Schließung steht, die Moschee, ne? Das haben sie auch jetzt hier, glaube ich, nicht erwähnt. Und dieser O-Ton von dem Fußballherrn, den haben sie ja auch so ein bisschen sich jetzt so rausgesucht, dass das auch bedeuten könnte, die bösen Deutschen hier sind gegen uns oder so. Und das war in dem Kontext von DTIP-Moschee und so hier drin, aber ja, dass dann jeder auch so versteht, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Oder wie er es wirklich gemeint hat. Das hätte man vielleicht schon noch mal einen Halbsatz mehr drin lassen sollen. Würde ich mal sagen. Ja, ich hätte das auch echt so ein bisschen so verstanden, ja, dass jetzt die Muslime das Problem haben. Deswegen habe ich auch gesagt, dass ich dann den Eindruck hatte, dass sie das ein bisschen gedreht haben. Ja, ist dann immer wieder geschickt gemacht, ne? Ja, und diese Aussage von Nancy war natürlich auch so ein bisschen nichts. Und ja, von dieser Islamkonferenz erwarte ich eigentlich auch nichts. Und was man zu der Sache mit dem Imam in Deutschland ausbilden noch sagen muss, ja, das will ja eigentlich alle Welt. Also die Politiker sagen es ja alle, dass man die Imam in Deutschland ausbilden lassen sollte. Das Problem ist nur, wir können da Geld reinschieben, wir können das machen, aber diese Imame werden dann keine Anstellung finden, weil nun mal diese Religionsgemeinschaften diese Imame nicht nehmen müssen. Die können das halt selber entscheiden, wie ihre Auslegung von der Religion ist. Und wenn die sagen, diese in Deutschland ausgebildeten Imame, die vertreten den Islam nicht so, wie wir uns das vorstellen, dann müssen die da auch nicht nehmen. Das ist halt die Tragik unseres Religionsrechts. Weil der Staat kann es nun mal nicht vorschreiben, was der Inhalt von irgendwelcher Religion sein muss. Das geht nicht. Das ist immer wieder so abgeurteilt worden. Selbstbestimmungsrecht von den Religionsgemeinschaften. Das steht so bei uns im Grundgesetz. Und da gibt es kein Wenn und Aber. Wenn die diese Leute nicht nehmen und die da nicht vor ihre Gläubigen stellen zum Beten, dann passiert auch nichts. Und dann könnt ihr die noch so oft ausbilden. Das wird das Problem nicht lösen. Auf jeden Fall verschwindet jetzt die Moschee da von der Attis schon mal wieder. Ja? Das ist ja dann auch ja, mal gucken. Ich glaube, sie... Irgend so ein Aufruf habe ich da letztens gesehen. Ich weiß nicht, ob es da um Spenden ging oder einfach nur um Unterstützung oder so. Es wurde ja letzte Worte noch nicht drüber gesprochen. Aber ja. Unschön. Ja, und dieses hier ist also wirklich bisher das beste, informativste Gespräch, was ich mir angehört habe über diesen ganzen Islamismus-Komplex. Das ist hier ein ganz neues Video von dem Gazat. Der hat sich hier so eine Dame eingeladen, Cynthia Farad heißt die. Und die hat auch so ein Buch geschrieben, und zwar dieses Buch hier. The Secret Apparatus, The Muslim Brotherhood's Industry of Death. Und die redet hier also über die Muslimbrüderschaft und wie die entstanden ist. Und diese ganzen Beziehungen zu diesen ganzen einzelnen Gruppierungen, und sie sagt halt eben, dass das eigentlich alles Muslimbruderschaft ist und dass die im Endeffekt alle nur sagen, dass sie mit denen ja nichts zu tun haben, mit den anderen nichts zu tun haben und ihr eigenes Ding sind. Aber das ist halt so eine von den Sachen, die da passieren. Und das Ganze hat einen sehr starken Geheimdienstcharakter, aber nicht in dem Sinne, dass in Wahrheit die CIA dahinter steckt, sondern in dem Sinne, dass diese Muslimbrüderschaft sich quasi nach Geheimdiensten modelliert hat und nach Secret Societies aus Europa, die haben die sehr stark geprägt. Also die waren total fasziniert von Freimaurern und solchen Geschichten. Und die betreiben also einen geheimdienstlich organisierten, hier, wie heißt es? Also probieren ja Leute zu konvertieren mit geheimdienstlichen Methoden, mit ja, Doppelsprech. Das Ding, was die da damit meinen, ist zum Beispiel, dass dich jemand anspricht und mit dich in ein Gespräch verwickelt und dann findet die Person ein, zwei Sachen über dich heraus, die du jetzt nur dieser Person erzählt hast. Diese Information wird weiter mitgeteilt und wenn dich dann die nächste Person von der Organisation anspricht, hat die diese Information bereits. Und da werden Dossiers für Leute geschrieben und die tun dann ein bisschen mehr miteinander koordinieren und arbeiten und sind dadurch effizienter, weil du hast dann das Gefühl, der versteht mich richtig gut, der geht auf XY Aspekt. Ein. Das ist ein Aspekt von ganz vielen, Aspekten. Auch so dieses Ding, dass man halt die ganze Zeit, wenn man im Westen jetzt ist, irgendwie sagt so, ja nee, wir sind in Wahrheit total liberal. Also die hat ganz viele Beispiele von Leuten, über die es immer hieß, ja das ist liberal, da muss ich direkt an hier die Lamia Kador denken, weil von der heißt es ja auch, dass sie so liberal wäre, obwohl irgendwelche Schüler von ihr zum IS gegangen sind. Und da gibt es halt Beispiele für Leute, die sich halt hinterher als knallharte Islamisten herausgestellt haben, die halt erstmal als liberal galten. Und und das Buch von ihr habe ich mir auf jeden Fall schon bestellt. Ich habe aber auch schon das Hörbuch mir gezogen, weil das war in meinem Audible-Abo enthalten und habe schon den Anfang davon gehört und alleine schon die ersten zwei, drei Kapitel fand ich total faszinierend, vor allen Dingen, weil es schon wieder so ein Fall von, also ich höre die ganze Zeit immer nur Deutschland, also das Kaiserreich, das verdammte Kaiserreich hat was mit Islamismus zu tun. Also wir haben irgendwie probiert mit Islamisten im Kaiserreich gegen andere Kolonialleute irgendwelche Geheimdienstkriege zu führen, indem wir irgendwelche Islamisten unterstützt, gefördert haben, die dann quasi halt gegen Briten und Niederländer und hier Franzosen und so halt in den Ländern da in Afrika halt vorgegangen sind. War es nicht sogar so, dass die Nazis das mit den Selbstmordattentaten erfunden haben? Und dann dahin gebracht haben? Erfunden haben die das nicht, aber okay. die haben Dschihad unterstützt. Also Deutschland hat den Dschihad bekannter gemacht, im Ersten genauso wie im Zweiten Weltkrieg. Genau, im Zweiten Weltkrieg auch. Und da ist ständig immer die Rede von Ottoman German. Also das ist wirklich immer dies und das, Ottoman German hier und da, Ottoman German. Also das ist wirklich so ein Konglomerat. Und es ging sogar so weit im Zweiten, also mit dem Hitleraufstieg, die widmet so ganz viel. Also jetzt von diesen ein, zwei Kapiteln, die ich schon gelesen habe, da geht es halt darum, dass halt diese Islamisten den Hitler von Anfang an halt voll geil fanden, inklusive so Sachen. Der hat irgendwann mal in irgendeiner von den ersten Reden, die irgendwie international bekannt geworden sind, hat er irgend so eine Formulierung gebraucht. Und da haben die dann darüber geschlussfolgert, dass er in Wahrheit zum Islam konvertiert sein muss, weil das irgendwie so eine Formulierung war, die in ihrem geheimdienstlichen, geprägten hier Geheimbund, Geheimsprachen, ABC da auch irgendwie drin hatten. Und diese Formulierung Secret Apparatus, die stammt aus dem Stalinismus, nachdem haben die sich nämlich auch orientiert, nach geheimdienstlichen Taktiken hier Kulturkampf von Lenin und Stalin und da halt Geheimpolizei, ne, Geheimapparat und offener Apparat, auch wieder so dieses Ding von Geheimdiensten, Frontorganisationen und solche Geschichten. Und Industry of Death ist auch so ein Begriff, den die verwenden für ihre eigenen Handlungen. Alles wirklich total faszinierend. Dann Nusra und Al-Qaida dann dieselben, oder? Ja, unter der Oberfläche hängt halt dieser Muslimbruderschaft, und das Bruderschaftsding da dran ist halt dieses. Und das schreibt sie halt in dem Buch, legt sie das auch sehr gut dar, dieses ganze Schisma von Schiiten und Sunniten und dass die da ja quasi gegen anarbeiten, das wieder zu vereinigen und irgendwie mit den 12 Imamen und welcher von denen wo ist und was es da für Reibungspunkte gab. Also ich glaube wirklich, ich habe das Buch halt erst angefangen, aber es würde mich halt wirklich nicht wundern, wenn das sozusagen das beste Buch ist, was es überhaupt zu dem Thema gibt, weil alleine das, was ich da bisher schon gelesen habe, fand ich so faszinierend. Und ich habe es mir jetzt halt mich damit beschäftigt, nachdem ich diesen Talk hier gesehen habe, den ich halt auch schon alleine schon für sich stehen, schon sehr interessant fand. Und auch dieses, was ich noch gar nicht gehört hatte, wir hatten uns ja auch schon gefragt, warum die Palästinenser nicht nach Ägypten gehen, warum die nicht nehmen. Und die Dame hier ist Ägypterin und die sagt halt eben, dass jetzt in Ägypten, da wo jetzt in letzter Zeit ein ziemlich großer Shift stattgefunden hat, dass halt nach dieser ganzen hier Husni Mubarak-Geschichte, wo die da halt so Sachen, die sie jetzt mit den Juden machen, die haben sie wohl in Ägypten auch mit den Muslimen gemacht, also irgendwie Augen ausgestochen, ausgequetscht und Leute vergewaltigt und so, weil das ist nämlich so eine Langzeitstrategie von denen, die andauernd anwenden und die halt auch gegen Muslime anwenden, weil aus deren Sicht muss ganz viel muslimisches Blut vergossen werden als Opferdargabe, weil ja die Muslime auch so schlechte Menschen sind, weil die ja nicht in der Scharia leben und nur die guten Moslembrüder sind ja diejenigen, die die reine Lehre haben. Und deswegen kann man auch ganz viel muslimisches Blut vergießen. Und ja, da, also die können jetzt wohl in Ägypten aktuell also die probieren jetzt gerade mal wieder, die Muslimbrüder halt von allem wegzuhalten. Und das wohl auch mit einigem Erfolg über die letzten Jahre. Halt mit dem Militär und so. Und die befürchten halt und vermuten halt auch, dass auch ein Grund von diesem Israel-Angriff jetzt gewesen ist, um quasi eine Flüchtlingsproblematik zu schaffen in Richtung Ägypten, damit mehr Palästinenser nach Ägypten kommen, damit man Ägypten wieder politisch unter Druck setzen kann, um einen islamistischen Einfluss zu stärken, weil ja das Gleiche quasi schon mal passiert ist und das weiß der Gazat ja, weil er ja aus dem Bürgerkrieg im Libanon damals mit seiner Familie abgehauen ist, dass ja seine Migrationsgeschichte wieder nach Kanada gekommen ist. Und da ist es ja genauso gewesen, dass das da von den palästinensischen Flüchtlingen islamisiert wurde. Und die vermuten halt, dass auch ein Grund für diesen Angriff jetzt auf Israel gewesen sein könnte, dass das heißt, auch die armen Palästinenser und Israel ist so gemein zu denen. Die müssen jetzt alle nach Ägypten lassen oder viele von denen nach Ägypten lassen, damit sie da dann schön ihren Muslimbrüderschaft-Scheiß in Ägypten wieder vorantreiben können. Also fand ich wirklich faszinierend, habe ich noch in keinem Artikel, in gar nichts irgendwie jetzt gelesen, diese Idee überhaupt. Weil wir hatten uns ja hier halt auch schon gefragt, sondern weil es ist ja immer so von außen so, ja, das sind ja Muslime und die anderen sind Muslime und wenn die da ja unbedingt nicht mehr in Israel sein wollen oder können oder so, sollen die doch einfach dahin gehen. Das sind ja auch Muslime. Aber dass die da natürlich sich auch da diese ganzen Gesellschaften dann da genauso bekriegen, wie sie im Endeffekt Israel bekriegen, inklusive Vergewaltigungen und Augen ausstechen und was weiß ich nicht, was alles. Na, also. Ja, ich hatte so verstanden, dass die Ägypter auch versuchen, da, dass Israel Gaza nicht komplett übernehmen kann oder so. Dass es da auch teilweise darum geht, aber ja, im Prinzip humanitäre Gründe müssten da reichen, dass man ja auch welche aufnimmt. Ne? Ja, also dringende Empfehlung jetzt alleine schon, obwohl ich es noch erst angefangen habe. Also sowohl wenn er es Ich habe es mir auch geholt. 5.0 ist ja auch nicht gerade selten, glaube ich. Ich Nicht kenne gerade das. häufig, meine ich. Ich kenne das, wenn man ein Buch liest und es gerade anfängt und nicht aufhören kann, davon zu erzählen. Also. Allein schon dieses Deutschland-Zeug. Also, es war wieder so Rüberschwapp-Moment. Wir stecken hinter jedem Scheiß. Weißt du, wir machen uns hier Gedanken über irgendwelche beschissenen Benin-Bronzen und da haben wir lauter riesen Einfluss auf irgendwelche Islamismus-Übernahmen von irgendwelchen Ländern in der Vergangenheit gehabt. Aber ja. Ja, hier mal Ali Utlu, der sagt, dieses Video sollte sich jeder ansehen, der den Weltartikel nicht verstanden hat. Welchen Weltartikel er meint, weiß ich jetzt allerdings nicht, aber Erdogan ist derjenige, der in deutschen Moscheen per DTIP die Köpfe der Türken radikalisiert. Ein radikalisierter Islam ist kein Partner, denn er will jeden und alles unterwerfen. Jemand, der in der Nähe zu Erdogan sucht, bringt unsere Heimat in Gefahr. Und das Ding mit Erdogan hat sie, also in dem Buch bin ich da noch nicht dabei, weiß nicht, ob das noch kommt, aber in dem Talk auf jeden Fall hat sie da viel drüber gesprochen, dass der halt eben auch Moslembruder, ja, dass er da im Endeffekt auch dazu gehört. Und hier haben wir den Herrn Krah, der mal wieder kraht. Präsident Erdogan ist nicht dein Feind. Präsident Erdogan ist der Präsident der Türkei. Die Menschen in der Türkei haben ihn wiederholt zum Präsidenten gewählt. Seine Bilanz als türkischer Präsident kann sich sehen lassen, denn er setzt sich für türkische Interessen ein. Deutsche Politiker mögen ihn genau deshalb nicht. Sie sollten sich Alter für deutsche Schwede. Interessen einsetzen, dann hätten sie auch kein Problem mit Erdogan. Wir brauchen in Deutschland Politiker, die sich für deutsche Interessen einsetzen und die dann Diplomatie mit türkischen Politikern betreiben, die sich für türkische Interessen einsetzen. Aber wir brauchen nicht schwache deutsche Politiker, die noch nicht einmal wissen, was deutsche Interessen sind und dann ihren türkischen Kollegen ablehnen, weil der das tut, wofür er gewählt ist, nämlich sich für türkische Interessen einsetzen. Deutschland und die Türkei salieren, sind seit Jahrhunderten Nordsyrien bombardieren, Wirtschaft komplett in den Arsch fahren, dass die Inflation den alten Leuten die Rente vom Kopf frisst. Ja, und ich fand auch die Formulierung, die Türken haben Erdogan gewählt. Wortwörtlich gesagt, die Türken in der Türkei haben Erdogan gewählt. Ja, die Türken in Deutschland haben den gar nicht gewählt, ne? Ja, klar. Jahrhunderten befreundet. Sie sind Partner. Sie arbeiten zusammen. Ja, genau. Genau, Ottoman German, wie gerade gesagt. Ganz tolle Partner gewesen. Ich möchte Partner nicht wieder aufnehmen. Außerdem haben die Leute in Südtranssylvanien sicher auch was dagegen. Und Vlad der Fehler ist ein großes Idol von mir. Das hat beide Ländern immer geholfen. Daran wollen wir anknüpfen. Indem wir in Deutschland Politiker haben, die deutsche Interessen vertreten und in der Türkei einen Präsidenten Erdogan, der türkische Interessen vertritt. Aber all jene, die kein Vaterland haben und die Interessenpolitik böse finden, begreifen das nicht. Und deshalb lügen sie. Aber wir wissen, Patrioten sind niemals Feinde. Naja. Das hält auch nur so lange, bis der erste Streit da ist. Dann hauen die in den Sack so. Patrioten sind niemals Feinde. So. Der ist kein Patriot, der ist ein Islamist. Du Blindfisch. Ja. Ganz genau. Das ist unsagbar, dass das immer noch der türkische Leute Staat gibt. Hat sich darauf gegründet, halt eben diesen Islam vom Staat fernzuhalten. Und zwar nicht, weil die Leute alle Atheisten waren oder so. Der Atatürk selber ist auch regelmäßig in die Moschee gegangen, war gläubiger Muslim, aber die haben halt eben verstanden, dass das nicht beides geht. Man muss sich dann halt entscheiden. Und Erdogan macht das alles wieder rückgängig. Und das hilft niemandem. Es hilft den Leuten da vor Ort nicht und es hilft schon gar nicht irgendwelchen anderen Leuten. Der sieht sich dann nämlich als der neue Großkalif, der die Einheit der Umma da wiederherstellt von seiner Warte aus. Ja, aber es gibt halt echt keinen Despoten, den dieser Typ nicht geil findet. Und wenn das halt wirklich so ist, dass diese wahnsinnige Weisheit des hier Schnellroders, die aus dem Mann spricht, da in der AfD jetzt der Mainstream ist, dann kannst du das echt komplett vergessen. Aber die Linken sind so blöd, dass sie diese Leute hier an die Macht bringen. Heiderabad. Ich fand die CDU in Berlin hat vorgeschlagen, eine Magnetschwebebahn zu bauen und eine Teststrecke einzurichten. Ich dachte, das hatten wir doch schon mal. Das gab es doch schon. Transrapid. Sie wollen das dummerweise auch noch irgendwie als U-Bahn-Ersatz oder so bauen. Das ist dann auch mal, nicht billiger oder besser oder so. Diesmal ist es die Monorail. Sie hat North so Haverbrook ja. auf die Karte gesetzt. Großartige neue Idee. War sie? Kannte sie keiner. Sie wollen den Transrapid testen. Den Transrapid. Octonville. Genau, Octonville war auch dabei. Ja. Und jetzt ist ja, doofe Idee der Woche, ne? Es gibt noch nicht mal mehr hier Mr. Spock, der uns retten kann, wenn die Einschienenbahn gebaut wird. Dafür quatscht er uns aber auch nicht die ganze Zeit voll. Ich glaube, das wird nichts, sagen wir mal so. Ja, der Fokus berichtet, dass die Ampel unter anderem, um Geld aufzutreiben, weil sie haben ja Schwierigkeiten damit, überlegt, den Autofahrern jetzt in die Tasche zu greifen, auf verschiedene Weise. Mal gucken, ob wir es nicht mehr überlegt, genau, ja, ist der ganze Kram, der schon lange im Gange ist, ne? Also, ist ja nichts Neues. CO2-Steuer, Dieselpreis. Okay. Diesel erhöhen, Diesel höher besteuern. Schleifung des Dienstwagen, die nur noch für E-Autos. Sogenannten, ja, außer bei E-Autos. Mauterhöhung. Das ist lächerlich, ey. Ja. Ja, Mauterhöhung wird uns alle treffen. Ja. Im ganzen Lieferbereich. Ich meine, es wird uns eh alles treffen, aber. Genau. Verteuerung, stetige Verteuerung. Dann kommt dann demnächst irgendwie noch diese komische Grenzgeschichte von der EU dabei und so, auch wieder alles teurer. Ja. CO2-Steuer sowieso. Ja, die muss ja steigen, muss steigen. Wird ja produziert, das CO2, muss ja auch steigen. Ja, wenn sie wenigstens vernünftig dann ihre Sachen geregelt kriegen würden mit dem Geld. Ja, nee, wir brauchen doch 50 Milliarden dafür, 30 Milliarden hierfür. Es tut mir leid. Die Steuer haben sie zum Beispiel ja ausgesetzt, letztes Jahr, meine ich. Und da waren in dem Topf waren auch irgendwie 17 Milliarden oder so. Ja, wäre vielleicht Geld, das man jetzt gut gebrauchen könnte. Andererseits wäre das wiederum auf den höheren Strompreis auch gekommen und so weiter. Also nicht hilfreich. Es ist alles nicht so hilfreich, ne? Dass die sich so überlegen. Ne? Meinst du EEG-Umlage oder was meinst du jetzt? Umlage heißt es, ja genau. Umlage. Auf den Strompreis war das eben. Ne? Umlage ja, kommt von umlegen und umgelegt haben sie die Wirtschaft. Umgelegt haben sie die Kosten auf den Durchschnittsbürger, auf den Stromkunden einfach. Ne? Die erwarteten Kosten. Ja, und aber auch der Bundesrat spielt nicht mehr so richtig mit und bremst hier mehrere Gesetzesvorhaben aus der Ampel. Der Bundesrat hat mit geplanten Neuregelungen im Straßenverkehrsrecht, dem Wachstumschancengesetz und dem geplanten Krankenhaustransparenzgesetz gleich drei Ampelgesetzesvorhaben ausgebremst. Ich weiß nicht genau, was sie im Straßenverkehrsrecht vorhatten. Sonderspuren für E-Autos und nein. Wasserstofffahrzeuge. Oh mein Gott. Oder Wagen, in denen mehrere Insassen sitzen. Was gibt es in Amerika übrigens ganz viel? Carpool Lane nennt sich das. Aber gut, das die haben auch fünfspurige Autobahnen und so, weil eh jeder Auto fährt. Das finde ich ja eigentlich einigermaßen sinnvoll, aber mit dem Antriebs hat das so irgendwie, naja, Krankenhaustransparenzgesetz, weiß ich auch nicht, und Wachstumschancengesetz, ja, ist eben viel Geld ausgeben, ne? Hauptsächlich jetzt um Kohle raushauen. Und da hat der Bundesrat auch nicht mehr so Bock drauf, offensichtlich. Zu Recht. Ja, Nachbesserungen, okay. Wenn das alles ist. Ja, ganz ablehnen können die das, glaube ich, nicht so ohne weiteres. Nee, weiß ich. Ja. Das ist erstmal in den Vermittlungsrat, ja. Ja, hier erklärt uns der Südwestrundfunk mal, warum ARD und ZDF gar nicht neutral sein müssen, wie viele von uns so zu denken scheinen. Und ja, die Hauptaussage ist im Prinzip, dass neutral gar nicht gefordert ist, sondern da sind eben Sachen gefordert wie unabhängig oder sind noch alles sachlich, wahrheitsgemäß, umfassend, genau, möglichst breite Themen und Meinungsvielfalt, ausgewogen. Ja, das Witzige ist, dass sie halt sagen, das bedeutet ja nicht neutral. Das genau. Lustige ist nur, ja, aber eure Meinung und Haltung führt halt eben dazu, dass ihr nicht sachlich seid, dass ihr nicht wahrheitsgemäß seid und dass ihr es nicht von komplett berichtet. Genau, dass es nicht umfassend berichtet wird. Das ist das Mindeste, was man da vorwerfen muss, finde ich auch. Hashtag Y-Kollektiv Feminismus-Doku zum Beispiel. Mhm. Na, das ist ja genau die Sache. Und ja, gut, sie berufen sich auch darauf, dass sie das von mehreren Sendungen hinweg machen könnten. Und ne? Außerdem, das, was sie ja auch, sagen, warum sie unabhängig sind, ist ja schon mal glatt gelogen. Sie sagen hier, ihre Unabhängigkeit würde sich dadurch ausdrücken, dass sie nicht von irgendwelchen Interessengruppen irgendwie abhängen. Aber was ist denn dieser Rundfunkrat? Das ist doch nichts anderes als ein Sammelsurium von irgendwelchen Interessengruppen. Ja, auch ein Chef, ne? Und so. Das ist ja nicht. Naja, diese Interessengruppen sitzen ja direkt in diesen Aufsichtsgremien von denen auch, ja. Und bestimmen das Programm damit mit. Mhm. Also, tut doch nicht so. Ja, ich finde das auch ein bisschen willig, sich so rauszureden auf so eine die Art. Die machen ja auch ihr eigenes Programm. Also schon allein die Kirche. Das ist schon mal ein Ding. Ich glaube, die haben sich ja auch sogar genannt, dass sie von denen ja nicht abhängig wären. Ja, wenn die weg wären, dann wärt ihr nicht weg. Das ist wohl wahr. Aber ich meine, die versenden halt ihr scheiß Programm da, ohne dass ihr da irgendwas macht. Also, weil die das halt zugesichert haben durch Gesetze, an die ihr euch natürlich halten müsst. Aber dann kommt mir doch nicht mit, wir sind von denen nicht abhängig und wir machen sachlichen, wahrheitsgemäßen, umfassenden. Nee, macht ihr nicht. Ihr macht in eurem Interesse, handelt ihr in erster Linie. Ja, scheint mir auch so auf. Ja. Ja, und all diese ganzen Sachen sind ja Umschreibungen für neutral, das stimmt schon. Also es stimmt halt so nicht tatsächlich nicht drin, aber objektiv oder so kann auch keiner sein. Also sich darauf zurückzuziehen, dass es irgendwie auch nicht richtig geht oder so, ist halt auch irgendwie Quatsch. Das ist immer versuchen. Aber es wird nicht versucht, es wird dann immer von False Balance geredet und solche Dinge. Ja, ohne sich klarzumachen, dass das eben auch eine andere Seite hat, das Thema. Eben Medieneinseitigkeit, ne? Monopolherstellung sozusagen, ja, Medienmonopolisierung. Die neue Sims 4. sind da. Ja, Sims 4 ist da und oder Sims 4, eine neue Sims 4 Expansion ist da. Und hier für The Gamer lässt uns Tessa Kauer an ihrem Gedanken dazu teilhaben. Finde ich schon mal super. Du kannst mal runterscrollen bis zu so einem Abschnitt, wo Note steht. Das ist sozusagen die Warnung offensichtlich. Also ihre toxische Angewohnheit ist es, dass sie Sims von Menschen macht, auf die sie sauer ist und denen schlimme Dinge antut. Sie ertränkt virtuelle Replikationen von Leuten, die was Böses gesagt haben irgendwie. Und sie wird sich dafür nicht entschuldigen. Und ja, sie ist in Therapie. Das reicht eigentlich schon fast als Spaß. Aber ich kann auch noch kurz über den Artikel reden. Hier kann man nämlich in The Sims 4 Wohneigentum erwerben und es dann anderen Menschen gegen Entgelt zur Verfügung stellen. Und da hört es dann für die liebe Tessa auf, weil das ist so böse und so schrecklich. Und was ich besonders schön finde, ist, dass this hits too close to home. Also hier beklagt sich dann eine progressive Person darüber, dass Spiele irgendwie manchmal auch Messages transportieren, die einem nicht gefallen. Ja. Also fast wie so ein Gamergater, der sagt, das hat hier nichts zu suchen. Ich möchte mich hier amüsieren, dann möchte ich nicht an die schlechten Seiten meines Lebens erinnert werden oder der Gesellschaft oder von dem, was ich draußen sehe. Nun ja. Ja. Trifft jeden anders. Ich habe glücklicherweise noch nie The Sims gespielt. Ich habe mir mal The Sims gekauft, das Originalspiel. Für meine große Schwester habe ich das gemacht. Dann habe ich es bei mir auf dem PC installiert und es ging nicht. Es ist immer nur abgestürzt. Und dann habe ich es verschissen, den Zettel den Rückgabezettel zu organisieren, also zu behalten. Und dann war ich arm. Da war ich noch jung. Das hat wehgetan. Meine Schwester hat irgendwann mal diese Version gespielt. Ich glaube, die war für einen GameCube oder so. Wo die irgendwie in so einem Loft gelebt haben. Und das war auch mit so ein bisschen Story dabei. Und irgendwann musst du dich so anziehen, wie irgendwelche Leute von irgend so eine, hier Black Eyed Peas waren das, glaube ich, so eine Band. Und damit man weiterkommt. Und da hat sie dann nicht weitergespielt, weil sie das nicht machen wollte. Hart. Nicht so mitlaufen. Ja. Prinzipien sind Prinzipien, ne? Und so, jetzt kommen wir zu Alarmismus. Ihr kennt das ja schon, dass erst ist wegen Outsourcing jeder Job weggegangen, dann wegen der Automation. Jetzt haben wir ein neues Wort, warum alle Jobs weggehen. Also irgendwie die Schlagzeilen bleiben gleich. Ich meine, selbst bei mir in der Ausbildung hat man gesagt, 50% von dem, was ihr gelernt habt, ist ein halbes Jahr, zwei Jahre oder ein Jahr nach der Ausbildung nicht mehr aktuell. Und da haben wir jetzt hier verschiedene Berufszweige, die AI berührt. Graphic Designers, Copywriters, also Werbetexter, Translators, Übersetzer, Voice Artists, also Synchronsprecher, Creative Writers, kreative Schreiblinge, Product Photographers, Videographers, Photo Editors, Video Editors, Audio Mastering Engineers, Illustrators, Ghostwriters, Technical Writers, Cartoonists, Special Effects Artists, Copy Editors, Copy Editors, Transcriptionists, Interpreters, Motion Designers, 3D Designers, Character Designers, Logo Designers, Language Tutors, Content Writers, Typography Designers, Legal Translator, Presentation Designers, Digital Artists, Proofreaders, Grant Writers, Legal Transcriptionists, Writing Tutors, Custom Support Representatives, Call Center Workers, Data Entry Specialists. Und das sind all die Leute, die jetzt natürlich komplett ihre Arbeit verlieren werden. Es wird nicht so sein, dass die jetzt einfach nur ein neues Tool brauchen in ihrem Alltag, mit dem sie dann arbeiten, wo die AI ihre Fähigkeiten verstärkt und nicht sie komplett ersetzt. Aber ja, wir brauchen auf jeden Fall viel Alarmismus. Und aber, ja, genau. Ich würde sagen, das ist ein bisschen auf Low-Level wahrscheinlich. Also ich weiß, ich habe zum Beispiel bei Ghostwriters, ich kenne Ghostwriter, der hat 82 Bücher geschrieben und der schreibt für Eliten, also der kann instant einen New York Times Bestseller schreiben und hat Dutzende davon geschrieben und er meinte, ja, es ist halt einfach so, dass die Leute, die es nicht so gut können, die sind dann halt unten raus. Es wird einen Haufen Amateure geben, die glauben, jetzt ist es mit der AI super easy. Und im Endeffekt ist es halt so, du hast halt deinen Job. Wenn du den wirklich gut machen möchtest, lernst du halt und kannst besser sein. Und wenn nicht, dann ist halt blöd gelaufen. Also, ja, ich meinte jetzt vor allem, weil da ja doch auch dran geschraubt wird, was jetzt, ja, wie die sich ausdrücken und so weiter, was sie so da sagen dürfen, was sie nicht sagen dürfen. Wird ja, das genau. Ein bisschen low-level werden, ne? Hier ist ein Fortune Post mit, wie Regulierung bei Klimaanlagen sich ausgewirkt hat. Und die Sache ist, die bei Klimaanlagen hattest du wegen dem Ozonloch R12, was nicht mehr eingesetzt werden durfte in der Klimaanlage. Also im Kältekreislauf brauchst du ein Mittel, was die Kälte gut nach draußen, also transportieren kann. Und das hat dazu geführt, dass das dann einen Bann gab und dann da durfte DuPont selber, die das Patent drauf hatten, das noch eine Weile herstellen und dann ist es ausgelaufen. Und im Endeffekt ist dieses Szenario halt genau dasselbe, was halt mit der AI auch kommen kann und das wäre halt nicht gut, weil die Anlagen sind danach schlechter gelaufen und DuPont hat einen riesen Reibach damit gemacht. Und ja, davor wollte ich halt warnen. Also. Hier wieder mal Simpsons-Folge. Ich weiß, tut mir leid. Ich habe jetzt ein paar Staffeln Simpsons nachgeholt, weil ich die seit bestimmt einem halben Jahrzehnt nicht mehr geguckt habe. Hier hat die Lisa, also die Marge hat es organisiert, dass es eine bessere Schule gibt, wo alle eine ganz moderne Ausbildung bekommen. Und dann hat sie festgestellt, dass ja aber manche Kinder eine schlechtere Ausbildung erhalten und die nicht alle gleich begabt sind. Und ich fand das halt interessant, dass einfach, das Thema halt so unfassbar präsent ist, dass es auch in den Simpsons bereits vorkommt. Und die nächste Quelle, die spricht dann auch genau das an, worauf ich hinaus will. Mit der AI, hier ist das Problem, dass wir für die Military Developer halt keine Probleme erwarten können, dass die entwickeln dürfen, wie sie wollen und was sie wollen. Und dass du dann aber halt Regularien hast für Firmen, die dann meist Neueinsteiger ins Leben schwerer machen. Und eine Organisation wie Microsoft zum Beispiel, ja, die können halt auch 1000 Anwälte einstellen, die irgendeinen Weg drumherum finden, was halt andere nicht können. Und hier die AI Safety Memes ist eine Meme-Page, die sehr gute AI-Memes macht, die gefallen mir auch, aber ich bin halt generell ein Techno-Pessimist, wo ich halt einfach den Untergang noch nicht so ganz sehe. Also, und The Sovereign Individual Mastering the Transition to the Information Age ist ein Buch, was Ende der 90er Jahre geschrieben worden ist, was sehr viele Trends fürs neue Computerzeitalter vorhergesagt hat. Manchmal ist die Spekulation ein bisschen offen und kannst du sehen, dass es nicht ganz so gut eingetroffen ist. Das Buch ist aber ein sehr gutes Beispiel dafür, was Lindy ist. Lindy bedeutet, dass wenn das Buch sich seit 10 Jahren hält, kannst du davon ausgehen, dass es 10 Jahre braucht, bis das Buch stirbt, bis es wirklich keiner mehr kauft. Und dieses Buch wird immer noch gekauft. Peter Thiel hat ein Vorwort. Mir hat das Buch extrem gefallen. Da gibt es sogar ein Kapitel, was mega über die Kirche herzieht. Das wird einem Chris bestimmt gefallen. Und das Buch ist in meinen Augen das wichtigste Buch, was es zur AI gibt, obwohl AI selber in dem Buch gar nicht so richtig das Thema ist. Und wenn ich das AI-Masterbuch gefunden habe, also das wichtigste unter Dutzenden, dann gebe ich euch Bescheid. Aber ich habe jetzt auch 2 Bücher diese Woche zur AI gelesen, die halt nicht so überwältigend waren. Und wie gesagt, dieses Buch hier, The Sovereign Individual, sehr, sehr zu empfehlen. Also, ja. Und Power and Progress, Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity. Das Buch ist auch wichtig, weil einfach die Autoren sehr gute Handwerksarbeit machen und die Rolle von Technologie und halt Wohlstand gut erklärt wird. Und wenn ihr dieses Buch eben mit The Sovereign Individual zusammen verbindet und die beiden Bücher nebeneinander liegen habt und darüber nachdenkt, wie sich die Gesellschaft verändert, dann ist die ganze Thematik um AI wahrscheinlich einfach weniger aufreißerisch beunruhigend machend. Und aus dem Buch hier habe ich letzte Woche auch zitiert. Also während dem Stream. Sehr zu empfehlen. Also das sind beides zwei Bücher, die sehr gut sind. Und The Sovereign Individual ist ein Buch, was ich definitiv nochmal lesen werde. Und das Ding ist auch, ich habe das nicht oft, dass ich was direkt gleich nochmal lesen will. Und keine Ahnung, ich habe über 3000 Bücher gelesen. Wenn ein Buch dabei ist, was in der Kategorie ist, dann ist das ein Gütesiegel von mir. Also, ja. Der Komoot-Paragraph. Was ist das? Ich weiß es nicht. Eine Wanderung machen und den GPX-Track. Entschuldigt, der Kater hat gerade etwas gestresst. Genau, geht in den Wald, aber fertigt dabei keine GPS-Karten an. Geht in den Wald, macht aber keine geolokalisierbaren Fotos. Geht in den Wald, aber schreibt niemandem dann auf Social Media, was für eine tolle Route ihr entdeckt habt. Wenn das Bundeswaldgesetz novelliert wird, wie das im Moment im Gespräch ist, sind all diese Sachen davon abhängig, dass man eine Erlaubnis vom Eigentümer des Waldstücks einholt. Das heißt, wenn du das nächste Mal dann mit dem Fahrrad durch den Wald fährst, musst du dir über die Eigentumsverhältnisse im Klaren sein, bevor du ein Foto von einem besonders schönen Baum schießt, an dem vielleicht ein Geotag klebt und das zur Einladung für andere werden könnte, dorthin zu gehen und sich diese Gegend anzuschauen. Hintergrund ist, dass die Waldbesitzer halt klagen, dass immer mehr Leute immer weniger Rücksicht nehmen, unter anderem halt zum Beispiel Mountainbike-Fahrer und Wanderer, die an alle möglichen Orte gehen und damit auch teilweise in Naturschutzgebiete und an Orte, wo sie eben nicht sollen. Und das dann auch noch teilen und dann auch noch eine Wanderroute auf irgendeiner Website teilen, wie man da hinkommt und so weiter und so fort. Was das auch sehr einschränken würde, wäre das Geocaching. Wenn das heute, gibt es das heute noch? Ich weiß nicht, das letzte Mal, dass ich was von Geocaching gehört habe, ist eine Zeit lang her. Aber sonst ja. Verbieten, Wanderrouten erstellen eigene? Ja, wenn der Wald im Privatbesitz ist. Achso, okay. Was halt auch, das wird in dem Artikel auch gesagt, ist halt ein bisschen blöd, weil im Wald selten irgendwie so, hier beginnt der Wald von Schneider, den Unterweiser. Das ist so ein vollkommener Korinthenkacker-Scheiße. Also, ich weiß, also wie im Wald, du hast es doch extrem selten, dass du im Wald wirklich gesperrtes Gebiet hast. Also sorry. Nein. Geht gar nicht um gesperrtes Gebiet, es muss nur Privatbesitz sein, Ebel. Ja, ja, du läufst da durch den Wald und läufst halt deine 4 Kilometer durch den Wald auf den Berg und davon waren 2 Kilometer auf dem Gelände von Waldbesitzer A, 1 Kilometer auf staatlichem Forst und 1 Kilometer Waldbesitzer B. Und du müsstest von A und B eine Einwilligung haben, damit du halt zum Beispiel eine Wanderroute irgendwo auf deiner Lieblingswander-App irgendwie veröffentlichen kannst. Ja, oder genau. Und das würdest so. Du ja auch nur erkennen, wenn du, wenn es eingezäunt ist. Also, du müsstest halt auch wissen, wen muss ich da überhaupt fragen? Also ist ein bisschen komisch. Ich hätte eine Idee. Aber wir machen einfach eine App, wo wir das dann alles, die besten Routen eintragen und dann sagen, hier keine Routen eintragen. Und was sie sagen halt auch, diese Open Map Geschichte wird damit halt auch in Deutschland torpediert. Also so dieser Open Street Map, ja. Open Street Map, genau. Also ich meine, bei uns war das so, dass die Google Map. Qualität von den Karten ist sehr gut. Also ich habe da schon teilweise Sachen gesehen, die bei Google also bei weitem nicht vorhanden sind. Vielleicht auch, weil irgendwer dagegen Widerspruch eingelegt hat, kann natürlich auch sein. Also ich glaube, das mit dem Privatbesitz ist vielleicht nicht ganz so einfach. Ich meine, bei uns zum Beispiel heißt es, dass das Grünflächenamtbesitzer oder Eigentümer der öffentlichen Parks wäre. Wenn das jetzt auch noch in öffentlicher Hand ist oder so und dann trotzdem Privateigentum heißt, ja, wieso? Nee, aber Wald ist ja was anderes. Wald ist ja größtenteils einfach auch Wirtschaftswald. Der gehört jemandem, weil der da die Einschlagsrechte und sowas wahrnehmen möchte. Das stimmt auch, ja. Also nicht. Ja, aber geht in den Wald und macht am besten noch ein paar Routen und geolozierte Fotos, bevor das Bundeswaldgesetz geändert wird. Und lasst euch auch nicht schütteln. Auch nicht im Wald. Auch nicht im Wald. Und fördert, was der Freiheitsdienst zerschmettert, was er schadet. Sehr wichtig. Genau, lest Miete und Knicklicht pro Kopf. Geht auf thatsafespace.net und abonniert das Mammon-Magazin auf YouTube. Es ist sehr gut. Und thatsafespace.net ist ein sicherer Ort, um sichere Dinge zu tun. Was ist, wenn jetzt jemand wirklich zum ersten Mal dabei ist und denkt sich, da gehe ich jetzt mal hin und gucke mir das an, da weil er eben das so nett gesagt hat. Vielleicht reagiert er dann wie die Judith Thomas. Mit Blog, muss man dazu sagen, für die Leute, die es nicht wissen. Ich glaube, das hat mir noch nicht thematisiert. Ja. Nein, das Geheimnis ich glaube nicht. Haben wir noch nicht drüber geredet. Ja. Also Judith, wenn Spaß hat den OPEX geblockt, als er ihm von seiner Webseite erzählen wollte. Ja, so war das damals. Heute sind wir alle erwachsen. Ne? Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Macht's gut, Freunde. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus.